Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Moin Moin, herzlich willkommen in 2015 zur ersten Omega-Tau-Episode des Jahres. Dieses Mal geht es um Elektromobilität, jetzt nicht speziell um Elektroantriebe oder Elektroautos, sondern um das Phänomen Elektromobilität im Gesamten. Und mein Gast zu diesem Zweck ist Detlef Schumann, der sich natürlich wie immer gleich vorstellt. Ich wollte euch noch kurz darauf hinweisen, dass ich am Ende der Episode, also nach dem Gespräch mit Detlef, noch zwei kurze weitere Themen habe. Zum einen wollte ich euch noch auf einen anderen Podcast verweisen und zum anderen habe ich für alle die, die gerne gut essen, aber dann doch auch mal zu faul sind, selber zu kochen, einen kleinen Tipp oder Geheimtipp. Einer unserer Hörer hat zusammen mit seiner Frau eine echt coole Unternehmung gestartet und da wollte ich euch kurz drauf hinweisen. Ja, aber jetzt erstmal zum eigentlichen Inhalt, Elektromobilität mit Detlef Schumann. Mein Name ist Detlef Schumann. Ich arbeite bei der Bridging IT und der erste Punkt ist meistens die Frage, woher komme ich zu dem Thema Elektromobilität? Genau. Das ist eigentlich eine etwas längere Historie. Ich habe relativ viel im Geschäftsfeldentwicklungskontext gemacht mit dem Thema Energie. Ich war bei Siemens, ich war bei IBM, also bei doch etwas größeren Konzernen und habe dort Forschungsarbeiten gemacht, gerade im Energieumfeld. Und bin dann vor einigen Jahren im europäischen Kontext erstmals mit dem Thema Elektromobilität in Berührung gekommen und habe damals für IBM das Projekt Green Emotion geleitet. Und da wurde vor mittlerweile 4 Jahren ungefähr viele, viele Fragen erstmals angerissen. Es wurde viele neue Themenfelder aufgedeckt und da bin ich eigentlich sehr, sehr tief eingestiegen in das Thema Elektromobilität. Und ja, mittlerweile hier in meinem jetzigen Tätigkeitsumfeld im Spitzencluster Elektromobilität Südwest aktiv als Innovationsfeldleiter für IKT. IKT, Information, Kommunikation. Kommunikationstechnik. Ja, okay. Und darüber hinaus haben wir als Bridging IT den Auftrag der Bundesregierung bekommen für die Begleit- und Wirkungsforschung im Schaufenster Elektromobilität, was uns auch nochmal die Option ergibt, in unheimlich viele Projekte in Deutschland hineinzuschauen, weil wir begleiten und wirken sollen, wie der Auftrag so schön heißt. Und hier sieht man natürlich, was sich in diesem Thema bewegt und die unendlich große Vielfalt von guten Ideen, von Entwicklungen und was sich dort eigentlich vorwärts bewegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo ich dann denke, an der einen oder anderen Stelle doch ein paar Sachen sagen können zum Thema Elektromobilität. Genau, das wäre der Plan. Also der Plan für diese Episode ist tatsächlich in die Breite zu gehen und jetzt nicht irgendwie 3 Stunden über Batterietechnologie zu reden. Okay. Das ist tatsächlich eine Episode, gerade spezifisch Batterietechnologie, die mir auch schon länger mal vorschwebt, aber das ist nicht die heutige. Okay. Gut, aber nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, mal anfangen. Also wir haben verschiedene Themengebiete von Technologie über Infrastruktur, über das Stromnetz, Ökobilanz, ne? Also so die ganzen Aspekte mal abzudecken. Fangen wir einfach mal mit der Technologie an. Und bei Elektromobilität reden wir jetzt zunächst mal über Elektro-PKWs. Später reden wir dann über vielleicht Fahrräder und Lastwagen, aber erstmal über PKWs. Und da fangen wir einfach mal an mit dem Antriebsstrang eines Elektroautos. Mhm. Der besteht aus was? Wahrscheinlich einem Elektromotor? Einem Elektromotor. Genau. Welche Überraschung. Ja. Das Interessante eigentlich bei den Elektrofahrzeugen ist, dass die ersten Fahrzeuge, die eigentlich so gebaut worden sind, tatsächlich, man hat einen alten Verbrenner genommen und hat gedacht, okay, jetzt schmeißen wir mal den Verbrennungsmotor raus und bauen einen Elektromotor rein. Funktioniert natürlich. Man wundert sich dann erstmal, dass man ganz, ganz viel Platz im Auto hat, weil ein Elektromotor wesentlich kleiner ist bei einer vergleichbaren Leistung. Und was auch ein Thema ist, baut man einen Elektromotor vorne in das Auto oder hinten oder möglicherweise 4 einzelne Elektromotoren auf die einzelnen Antriebsräder, was insbesondere auch im Schwerlastverkehr oder auch bei Bussen kommt sowas häufig, dieser Radnabenantrieb. Mhm. Kennt man auch vom Fahrrad her beispielsweise. Radnabenantrieb ist also auch nichts Außergewöhnliches, nichts Brandneues. So wie man eigentlich überhaupt sagen muss, das Thema Elektromotor ist ja jetzt nicht wirklich eine ganz brandneue Erfindung, sondern das gibt es eigentlich schon sogar die ersten Autos waren ja eigentlich Elektroautos. Die allerersten Fahrzeuge waren Elektrofahrzeuge. Und erst später hat sich eigentlich der Verbrenner durchgesetzt, weil er eine höhere Energiedichte hatte. Man konnte das einfach mitnehmen und so weiter. Speicherproblematik. Aber die Autos hätten eigentlich von der Historie auch Elektroautos werden können. Mhm. Also wie gesagt, das ist nicht ganz neu. Und der Elektromotor selber ist jetzt auch nicht unbedingt das größte Forschungsthema in diesem Kontext, weil, wie gesagt, man kann auch die noch optimieren und verbessern. Aber im Fahrzeug selber kommt man eigentlich jetzt mehr und mehr dazu, dass man sagt, naja, man muss Fahrzeug und Motor auch einem Design unterziehen. Man hat ja jetzt Platz im Fahrzeug, man kann das neu optimieren. Und ein kleines besonderes Thema möchte ich vielleicht an der Ecke gleich mal aufgreifen. Wenn ich das Fahrzeug bewege, ist ein Elektromotor gerade auch von der Beschleunigung ein wunderschönes Erlebnis. Wenn man drin sitzt und wer sowas schon mal gefahren hat, wird ja sagen, Mensch, klasse. Und man kommt sich in einem 911er Porsche mit einem Verbrenner vor wie in der Technologie von vorgestern, wenn man einmal diesen Antrieb aus dem Elektrofahrzeug erlebt hat. Interessanterweise ist aber ein Elektromotor oder ein elektrisches angetriebenes Auto nicht optimal dafür geeignet, um beispielsweise Wärmeenergie zu erzeugen. Sprich, wenn es im Winter kalt ist im Auto, dann hat so ein Elektromotor halt nicht den Effekt wie ein Verbrenner. Sprich, Wirkungsgrad ist zu gut. Die Wärmeerzeugung ist ein Problem und deswegen geht man häufig, gerade auch zum Beispiel bei elektrischen Bussen, schon wieder dazu über, dass man sagt, elektrischer Antrieb für die Bewegung, wunderbar. Trotzdem hat man einen zweiten, ich sag mal, Verbrenner in einem Fahrzeug, der nur dafür da ist, Wärme zu produzieren, dass man im Winter nicht im Kalten sitzt in dem Bus. Also das ist eine ganz interessante Konstellation. Und was vielleicht beim Antriebsstrang noch ganz interessant ist, was man in den normalen Verbrennungsmotor kennt, ist so typischerweise Getriebe, Kupplung, Schaltung und so weiter. Ja. Sowas gibt es in dem Elektroauto nicht mehr. Wir haben also eine lineare Beschleunigung und auch das ist wieder das Schöne, was man kennt. Man tritt auf das Gaspedal, es geht bei null schlagartig los. Aber nicht drehzahlabhängig. Ne? Und es ist im Prinzip drehzahlabhängig, ja. Je höher die Drehzahl ist, desto schneller ist man im Fahrzeug unterwegs. Nein, ich meine die Beschleunigung. Die geht vom Stillstand an. Vom Stillstand quasi an, sofort ist die volle Energie da. Ja. Die Beschleunigung ist ab dem ersten Moment da, also anders wie bei einem Verbrenner, wo man in die Kupplung tritt und dann langsam erstmal in die Beschleunigung übergeht. Ja. Drehzahlabhängig, genau. Das haben wir hier nicht. Und das Einzige, was sich da mittlerweile ergibt, ist, dass jetzt erste Anbieter auch drüber nachdenken, wieder Getriebe zu bauen, allerdings nur zweistufige kleine Getriebe, um den Antrieb elektrisch auch nochmal zu optimieren an der Stelle. Aber warum? Weil der Motor bei bestimmten Drehzahlen besseren Wirkungsgrad hat? Genau, aber das ist, wie gesagt, eine Spielvariante, ob ich den Motor einfach linear beschleunigen lasse oder ob ich nochmal ein Getriebe dazwischen packe. Das sind aber Optimierungsschritte, glaube ich, die dem Gesamtthema jetzt, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle, ein Ingenieur wird da eine Meinung haben dazu. Ja. Ich glaube, für das Thema an solches ist es jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend. Ein Vorteil bei Elektroantrieben ist ja auch, dass wenn man Elektromotor rückwärts betreibt, ist er ja ein Generator. Ja. Sprich, man kann beim Bremsen natürlich Energie rekuperieren. Rekuperieren ist das Stichwort, genau. Also das merkt man zum Teil heute schon in Fahrzeugen. Die alten Verbrenner haben ja zum Teil keine Lichtmaschine mehr. Und da merkt man heute schon, es gibt neuere Fahrzeuge, die haben keine Lichtmaschine mehr in dem Stil, sondern die machen das schon, dass der Motor quasi, wenn man vom Gas geht. Elektroautos? Nein, ein Verbrennungsmotor. Okay. Auch vom Gas geht, ja. Und der Rollwiderstand wird dann auch wiederum quasi umgekehrt genutzt und damit die Batterie gespeist an der Ecke. Okay. Also das gibt es mittlerweile auch schon. Aber ja, selbstverständlich beim Elektrofahrzeug macht das noch auf einmal viel, viel mehr Sinn. Wenn ich den Berg runterfahre, speichere ich natürlich genau diese Energie wieder in die Batterie zurück. Ja. Oder ich gehe vom Gas und so weiter. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Effekt, der die Reichweite von dem Fahrzeug natürlich drastisch erhöht an der Stelle. Weiß man da Zahlen ganz grob? Wie viel bei einer typischen Fahrt, was ja immer typisch ist, wie viel Prozent das bringt? Ist das nennenswert? Das ist signifikant nennenswert. Also wenn ich jetzt rein theoretisch eine leere Batterie habe, und fahre einfach nur den Berg runter. Ja klar, aber die meisten Strecken haben wir nicht nur Berg runter. Genau, die meisten, da sind wir eigentlich schon fast oder bei bremsen. Dem Thema Reichweite und Fahrprofile. Ja, genau. Es ist für die Reichweitenberechnung relativ interessant, fahre ich jetzt ein bergiges Profil ab oder fahre ich also nur geradeaus? Mhm. Und ja, es hat signifikante Auswirkungen, wenn es den Berg runtergeht oder ich rekuperiere, ich sammle relativ viel Energie wieder ein. Das in Prozent auszudrücken oder umzurechnen auf einen Reichweitenzyklus, das ist relativ kompliziert und schwierig. Aber ja, es ist ein signifikanter Faktor. Da freut sich vielleicht dann irgendwann der, der Rennfahrer, weil jetzt heißt es ja vorausschauend fahren, um Energie zu sparen. Ja, also nicht ständig beschleunigen und bremsen, weil mit dem Benzinauto ja die Bremsenergie verloren ist. Ja. Beim Elektroauto kommt die ja quasi wieder zurück. Das heißt, man kann jetzt beschleunigen und bremsen, wie man Luft hat. Das macht ja nichts, weil die Energie kommt ja zurück. Ich glaube nicht, dass das Ganze so funktioniert, aber... Ja, wenn man zum Beispiel den, ich mache ein Beispiel, wer schon mal den neuen BMW i3 gefahren ist, man neigt tatsächlich dazu, ein wenig so zu fahren. Gerade auch, wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist, man weiß tatsächlich, es ist egal, ja, es macht keinen großen Einfluss. Das Beschleunigen macht halt tatsächlich auch Spaß. Das muss man einfach auch so sehen. Ja. Und man fährt tatsächlich so ein bisschen, sage ich mal, beschleunigt, geht wieder vom Gas weg, rollt wieder raus, rekuperiert, holt sich Energie zurück. Ja. Wobei ich glaube, das ist ein Effekt, den hat man nur am Anfang. Ja, klar. Das wird man, genau, das ist neu, das ist die Spielvariante. Man findet das toll, aber das wird sich langfristig, sage ich mal, als Fahrstil nicht durchsetzen, sondern da wird man genauso kontinuierlich fahren, was dann auch wiederum optimal ist für die Gesamtausbeute der Energie. Ja, ja. Bei den meisten PKWs haben wir dann aber keine Radnabenmotoren, sondern aktueller Stand ist schon immer noch ein zentraler Motor vorne oder hinten. Ein zentraler Motor. Ja. Das Konzept mit den Radnabenmotoren wird sich im Wesentlichen beim Wirtschaftsverkehr, beim Schwerlastverkehr durchsetzen. Da hat man auch die bautechnische Größe, um einen entsprechend großen Motor, beispielsweise bei einem Bus, das Rad ist so groß, da passt dann natürlich entsprechend ein Motor auch direkt an die Radnabe dran. Ja. Bei einem PKW ist das Rad wesentlich kleiner, da müsste auch der Motor kleiner sein. Wobei, wenn man sich die neuen schicken Konzeptautos anschaut, die Rennflitzer, die jetzt gerade so auf den Markt geschmissen werden, da sind einige dabei, die genau über dieses Prinzip Radnabenmotor wieder funktionieren. Und auf einmal hat man pro Radnabe 250 PS Elektromotor mal 4 macht dann mal schnell 1000 PS und das treibt einem natürlich das Grinsen ins Gesicht. Es fährt sich übrigens auch so. Ja. Man wird ja auch die Differenzierung zwischen den alltagstauglichen Fahrzeugen sehen, die eben wahrscheinlich einen zentralen Elektromotor haben für den Antrieb, oder eben auch diese Sportfahrzeuge, wo man eben, sag ich mal, diese Effekte haben möchte. Genau die Diskussion mit Quad-Antrieben, möchte man Allradantrieb haben, ja oder nein? Die gleiche Diskussion wird sich hier im Elektrobereich auch wieder finden. Man spart sich natürlich alle möglichen Gestänge, Zahnräder und sonst was. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen besseren Wirkungsgrad, weil die Verluste, die damit einhergehen, irgendwie fehlen. Ja, das ist richtig, wobei das im Gesamtkonstrukt Verbrenner versus Elektrofahrzeug schon ein riesengroßer Unterschied ist. Allein die Teileanzahl von einem Verbrennungsfahrzeug versus eines Elektrofahrzeugs, wir sprechen hier von Dimensionen, die dazwischen liegen. Ich kenne das Ganze auch von eigenstartfähigen Segelflugzeugen. Die sind ja klassischerweise auch Verbrenner und die haben halt auch Motor, Lüfterriemen, Lüftervergaser, Auspuff, tralala, ein Riesending. Also sich ein Dreiviertel Meter lang, 20 Zentimeter breit und hoch, irgendwo hinten im Rumpf. Und es gibt eben ein anderes, die Antares von Lange, die hat einen bürstenlosen Elektromotor. Da ist dieser Kasten, wo der Motor hinten drin ist, leer. Der Elektromotor fährt mit aus, der ist direkt an der Propellernabe und da ist einfach nichts, außer jede Menge Elektronik, die manchmal nicht funktioniert. Das sieht man eigentlich genau heute, wenn man die Fahrzeuge mal anschaut, die umgebaut worden sind, ist es leer, da ist nichts mehr da. Ja. Also das ist interessant, ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt, was sind das für Motoren, Gleichstrommotoren? Da gibt es ja diese bürstenlosen, kann man da was dazu sagen? Also man hat in den ersten Fahrzeuggenerationen, die jetzt verwendet worden sind, im Wesentlichen auf bestehende Elektromotorenkonzepte zurückgegriffen, wobei das aber auch weiterentwickelt wird, nochmal jetzt speziell für den Elektromotorenantrieb. Das ist aber eine Frage der Optimierung im Detail. Also da bin ich jetzt nicht der Experte, um jetzt zu sagen, wie jetzt der Elektromotor der Zukunft noch optimiert werden kann. Aber es gibt da sicherlich auch noch Potenzial. Was sind da die Wirkungsgrade gerade bei aktuellen Elektromotoren? Wo liegen die ganz grob? Ein bisschen warm werden die ja auch, oder? Ja, aber die Frage bei den Wirkungsgraden, das ist relativ, sag ich mal, interessant. Der Elektromotor selber hat einen extrem hohen Wirkungsgrad. Ja. Also der liegt da steht bestimmt eine 9 davor, also 90 und mehr. Ja. Die Frage bei diesen Wirkungsgraddiskussionen ist, man muss rein theoretisch den Gesamtzustand betrachten. Und der geht eigentlich ja schon bei dem Gedanken los, wo wird denn die Energie erzeugt, die ich nehme für den Antrieb. Und wenn die Energie da aus einem Braunkohlekraftwerk kommt, dann hat man eine ganz andere Diskussion. Das heißt, diese Wirkungsgraddiskussion, die ist relativ interessant bis schwierig. Über die reden wir später nochmal im etwas größeren Detail. Ich wollte nur nochmal auf den Motor an sich. Der ist also nicht das Problem. Der Motor ist vom Wirkungsgrad definitiv nicht das Problem. Definitiv nicht. Okay. Gut, der nächste zentrale Punkt sind natürlich die Stromspeichersysteme. Ich muss ja irgendwie die Energie mitnehmen. Ja. Und wir haben vorhin schon gesagt, der Grund, warum sich Verbrenner durchgesetzt haben, ist, weil Benzin und oder Diesel halt eine extrem hohe Energiedichte, also sprich Leistungspotenzial pro mitgetragener Masse wahrscheinlich, muss man das nennen, haben. Mhm. Aktuell ist vor allem die Batterie oder der Akku eigentlich, Genau. Also ist ja wieder aufladbare Batterie, im Einsatz. Was kann man dazu sagen, ohne eine Batterie-Episode zu machen? Also Thema Batterie ist ein sehr spannendes Thema. Die ersten, auch zum Teil wirklich bekannten großen Batterien, die funktionsfähig funktionieren, waren ja tatsächlich die, die man aus Laptops quasi genommen hat. Ja. Die Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Ionen-Akkus, und da wurden einfach entsprechend große Akkupacks zusammengebaut. Und interessanterweise sind die Stand heute tatsächlich eigentlich so die Technologie, die immer noch State of the Art ist, um das so mal zu sagen. Also Lithium-Ionen-Technologie, auch in der Weiterentwicklung dieser klassischen Laptop-Akkus, ist eigentlich das, was so bei den führenden Anbietern momentan verbaut wird. Mhm. Das Interessante ist, dadurch, dass man jetzt natürlich anfängt, höhere Stückzahlen zu produzieren. Der ein oder andere hat vielleicht von diesen Gigafactories gehört, die da jetzt gebaut werden sollen. Und man hat ja dadurch, dass man höhere Stückzahlen bekommt, potenziell Erfahrungswissen, Erfahrungszuwachs. Das senkt die Produktionskosten. Das heißt, die Dinger werden schlicht und ergreifend billiger. Mhm. Und gleichzeitig durch die Erfahrung optimiert man auch diese Akkusysteme. Das heißt, die Energiedichte wird höher. Man kann die optimieren, die Systeme. Das heißt, wir haben hier auch einen Zuwachs bei den Kapazitäten. Wenn ich diese beiden Effekte, die kann man jetzt schon relativ gut hochrechnen, zusammenbinde, dann wird sich das Thema Reichweite über Lithium-Ionen-Technologie und Kosten relativ, ich sag mal, positiv entwickeln. Wir haben heute die Diskussion, dass wir relativ kurze Reichweiten haben. 100, 200 Kilometer wird häufig diskutiert. Wenn man mal in die, ich sag mal, Tesla-Regionen denkt, dann haben wir 400, 500. Ja. In der Theorie sind aber heute Lithium-Ionen-Batterien denkbar, die 1000 und mehr Kilometer Reichweite liefern. Die müssen noch gebaut werden, das ist richtig. Aber die Forschung aber theoretisch, ist da angekommen. Theoretisch ist die Forschung auf diesem Niveau angekommen, dass das funktioniert. Und wir werden Batterien mit deutlich, deutlich größeren Reichweiten sehen an der Stelle. Ich habe immer gesagt, wenn Tesla oder Vergleichbare es schaffen, die Reichweite nochmal zu verdoppeln, also so ungefähr so um die 1000 Kilometer, das ist jetzt, was jetzt in mein Touran auch reingeht, Ja. Dann haben sie echt gewonnen. Das ist etwas, was man auf dem Zeitstrahl eigentlich absehen kann. Dazu gibt es in der Batterieforschung auch noch einiges, was sich da momentan tut. Also man forscht auch an anderen Verbindungen. Lithium-Ionen wird ja momentan häufig diskutiert. Dann kommt diese Lithium-Air-Diskussion. Es gibt aber auch ganz interessante Konzepte über Elektrolyte. Also sprich auf einer wässrigen oder Ölbasis, dass man quasi eine Art flüssigen Treibstoff, der elektrisch geladen ist, einfach tanken kann. Okay. Und damit, sage ich mal, mein Fahrzeug bewegt. Das hätte den Effekt, dass man natürlich das Fahrzeug relativ schnell mit Energie betanken kann. Ja, weil das ist natürlich das andere Problem, ne? Ladezeiten. Kommen wir vielleicht gleich zu, genau. Aber ganz kurz nochmal zu dem Thema der Batterie. Ja. Also ein Elektrolyt ist natürlich, wie man sich es vorstellt, von der Beladung des Fahrzeugs mit Energie, ähnlich mit dem Tankvorgang. Ich halte einen Tankrüssel hinein, da kommt ein Elektrolyt und damit habe ich den Strom quasi im Fahrzeug. Aber was passiert mit dem, wenn ich es verbrauche? Wird er wirklich verbraucht oder wird dann nur die Energie rausgenommen? Ich muss die alte Flüssigkeit irgendwie absaugen. Man kann sich vorstellen, wie ein Elektrolyt auf der einen Seite im Tank ist energietechnisch geladen und das fließt in die andere Seite. Okay. Und damit ist die Energie aus dem Elektrolyt herausgezogen. Ja, ja. Die Flüssigkeit wird wieder getauscht und quasi neu elektrifiziert. Ja. Das ist jetzt zwar nicht ganz wissenschaftlich korrekt ausgedrückt, aber so kann man sich das am besten vorstellen. Ja. Ja. Das Problem ist bei diesen Elektrolyten, dass man Stand heute forscht an den richtigen Flüssigkeiten, an den richtigen Metallen, die die Energie speichern sollen. Und man hat momentan noch nicht genau die Technologie, die für ein Fahrzeug geeignet ist. Im großtechnischen Einsatz, also in Kombination mit einem Windrad beispielsweise, kann man sich vorstellen, solche Redox-Flow-Technologien, so heißt das so wissenschaftlich ausgedrückt, einzusetzen. Wie gesagt, ob sich es im Fahrzeug durchsetzt, da kann man eher Zweifel dran haben. Aber nichtsdestotrotz, es wird sich in diesem Batteriekontext eine Vielfalt noch ergeben. Und ich möchte noch mal ganz kurz, auch wenn es den einen oder anderen jetzt wundern mag, noch mal eine Lanze brechen für auch solche Konzepte wie Bleibatterien. Mhm. Jetzt wird man schmunzeln und sagen, hey, was, Bleibatterien? Aber stellen Sie sich beispielsweise vor, ein Schiff, das hat Platz ohne Ende, das hat kein Problem mit dem Gewicht, ja. Und eine Bleibatterie ist relativ ausgereift von der Technologie, hat man wunderbar im Griff. Nehmen Sie einen Gabelstapler. Sie können im Gabelstapler als Gegengewicht keine Lithium-Luft-Batterie nehmen. Klar, weil der muss der ja hinten schwer sein. Ja, ja. Also klar. Man muss das ganze Thema ein bisschen kreativ auch denken. Ja. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, welche Batterietechnologie man hier sehen wird an der Ecke. Aber zweifelsohne, für PKWs wird sich das Thema Reichweite in absehbarer Zeit, ich sage mal, als erledigt zu betrachten. Diese Reichweiten, die Kapazitäten werden kommen und das wird einen signifikanten Einfluss darauf haben, auch auf das Nutzerverhalten und ja, wie man mit Elektroautos umgeht an der Stelle. Wenn man jetzt mal kurz den Tesla anguckt mit seinen 400, 500 Kilometern Reichweite, dann ist die Reichweite ja begrenzt durch die Batterie. Also sprich, wenn man jetzt mal die Technologie als konstant annimmt, dann ist die Menge, die Größe der Batterie. Ja. Warum bauen die nicht mehr ein? Ist es, weil es zu schwer würde und damit das ganze Thema Leistung versus Gewicht nicht mehr passt? Oder wäre es zu teuer und es kauft keiner mehr? Also was ist der limitierende Faktor, Gewicht oder Preis? Ich würd sagen, beides. Die Kombination ist das Problem. Okay. Wenn man beliebig mehr Batterien einbaut, ja, das Fahrverhalten wird anders. Das Auto ist jetzt schon relativ schwer. Das wird natürlich noch immer schwerer dadurch. Aber ich glaube, das Gewicht könnte man sogar noch akzeptieren. Am Ende des Tages ist momentan der Preis immer noch das höchste Problem. Okay. Gerade bei den Batterien haben wir ja die Situation, dass man immer noch nicht genau weiß, wie verhält sich die Batterie im Alterungszustand. Ja, ja. Wie verhält sich der Akku, wenn man ihn sehr schnell lädt, sehr häufig lädt, sehr hoch auflädt, sehr tief entlädt. Das sind alles Dinge, an denen heute zum Teil noch ein bisschen, sag ich mal, Forschungsarbeit dranhängt. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf den Preis der Batterie. Ja. Bis hin zu der Frage, hat so eine Batterie einen zweiten Lebenszyklus, hat die einen Wiederverkaufswert? Das sind alles, sag ich mal, relativ offene Fragen, die momentan noch nicht, sage ich mal, den wissenschaftlichen Stand erreicht haben, dass man sagt, okay, wir wissen ganz hundertprozentig genau so und so funktioniert es. Okay. Deswegen gibt es auch heute sehr häufig diese Leasing-Konzepte. Ja, ja, genau. Also man kauft quasi das Auto und völlig separat die Batterie dazu. Ja. Genau, um den Kunden in dem Thema einfach entgegenzukommen und zu sagen, okay, hier ist das Auto, das macht Spaß und das ist hier ein Stück Spaß am Stück. Und jetzt die Batterie, brauchst du dich nicht drum kümmern, wir sorgen dafür, dass es funktioniert. Das ist ja auch ein Vertriebsmodell von Tesla, die machen das ja auch so, dass man da, sage ich mal, ein wenig Sicherheit bekommt, dass man sich da keine Sorgen machen braucht. Mhm. Aber das ist eine Frage auch wiederum der Anzahl der Fahrzeuge im Markt, der Reifegrad der Technologie hängt natürlich mit den Stückzahlen zusammen. Und hier sind wir auf einem, ja, wie heißt das so schön in Neudeutsch, Markthochlauf-Szenario. Ja. Je mehr Fahrzeuge wir bekommen, desto mehr Erfahrungswerte haben wir. Es braucht einfach ein paar Jahre, bis man die Dinge dann, sag ich mal, auch wirklich im Ergebnis auf der Straße hat. Und dann wird sich das Ganze in diese Richtung eigentlich relativ schnell setzen. Da werden dann bestimmt auch bei den aktuellen Fahrzeugen möglichst viele Daten gesammelt, um das dann eben entsprechend statistisch großtechnisch auswerten zu können. Ja, ja. Die Fahrzeughersteller sind immer, sag ich da, relativ gut unterwegs, sich damit entsprechende Daten zu versorgen. Die forschen natürlich selber in Eigeninteresse daran. Klar. Wobei, man muss da ganz klar sagen, es gibt Hersteller und Hersteller, ohne jetzt Namen zu nennen, aber... Klar. Das wissen wir ja alle, dass da unterschiedliche Hersteller unterschiedlich aktiv sind. Genau, also von daher kann man das, glaube ich, einfach so stehen lassen. Aber ich glaube, das wissen, also alle, das glaube ich, möchte ich aber jetzt keinem unterstellen, tatsächlich alle sammeln sehr intensiv Informationen, beobachten diesen Markt, weil es ist völlig offensichtlich, der Trend zur Elektromobilität ist eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten. Man kann sich darüber unterhalten, wann das diesen Durchbruch kriegt. Aber dass es kommen wird, ist eigentlich eine relativ klare Sache. Wie gesagt, über den Zeitpunkt kann man vielleicht noch ein bisschen streiten. Ja, ja. Da reden wir nachher nochmal drüber, über so das gesamte Big Picture. Ich wollte mal kurz auf die Ladezeit eingehen. Das ist ja ein anderes Problem. Ne? Tanken kann ich in 3 Minuten, also an der Tankstelle jetzt. Und wenn ich halt, wir kennen sie alle vom Handy oder vom Laptop, irgendwie das Ding 2 Stunden irgendwo anstöpseln muss, ist das halt für Autos nicht ganz so attraktiv. Ja, das ist richtig. Ich stotter jetzt ein bisschen, weil ich sage, wir sollten uns davon lösen, von so einem Tankvorgang zu sprechen bei einem batteriegetriebenen Fahrzeug. Mhm. Es ist tatsächlich so, wenn ich mich mit einem Auto an eine Ladesäule stelle, elektrisch, und warte darauf, bis er voll ist, das macht keinen Spaß, weil das dauert einfach. Ja? Selbst wenn wir von solchen Dingen wie Schnellladung sprechen, also ich persönlich mag diesen Begriff nicht, weil die Leute, die von Schnellladung sprechen, sprechen immer noch von einer halben Stunde oder so irgendwas. Das ist für mich, das ist keine Schnellladung. Ja? Schneller Ladung. Das ist nicht mehr ganz so langsam Ladung. Schneller ist ein schöner, ja. Man wird sich in seinem Verhalten schlicht und ergreifend verhindern. Das Fahrzeug wird nicht mehr in einem Tankvorgang an einer Tankstelle geladen, sondern das Auto wird während Verweilzeiten wo ich irgendetwas tue. Wir führen hier gerade dieses Gespräch. Ja, ja, klar. Das Auto steht sowieso gerade rum. Ja, ja. Warum soll es jetzt nicht geladen werden? Man wird sich in den Verhaltensmustern einfach ein wenig verändern und sagen, es gibt genügend Verweilzeiten, wo das Fahrzeug steht. Und in denen wird es einfach beladen und getankt. Funktioniert halt für alles, außer für die Urlaubsfahrt an die Nordsee. Ne? Weil das ist einfach nur 7 Stunden fahren und da gibt es keine Verweilzeiten. Also jedenfalls keine nennenswerten. Das ist richtig. Für diese Konzepte hat man dann ja, ich sag mal, diese Konzepte, diese Optionen der Schnelllademöglichkeiten, ja, wo man heute drüber nachdenkt, an den Autobahnen, an den Langstrecken, solche Schnellladeoptionen hin zu positionieren. Ja. Da habe ich dann die Möglichkeit, indem ich mal eine Pause mache, also ist ja auch so eine gute einen Kaffee Idee trinken gehe, ja, tatsächlich vielleicht in einer halben Stunde dann mein Fahrzeug relativ schnell wieder zu beladen mit, ja, Energie, um weiterzukommen an der Stelle. Ja. Wobei auch da muss man tatsächlich nochmal über die, wir reden ja im Kontext der Elektromobilität auch viel über verändertes Mobilitätsverhalten. Ja. Ist es wirklich so, dass wenn ich von, was weiß ich, von Garmisch-Partenkirchen an die Nordsee fahre, tatsächlich das mit dem Auto machen muss? Nehme ich da mein Elektroauto oder setze ich mich nicht lieber in ein anderes elektrisch betriebenes Vehikel? Nehmen wir einen Zug, ja, ja, fahren an die Nordsee und an der Nordsee oben nehme ich ein Carsharing-Modell, klar, wiederum wahr, wenn ich ein Fahrzeug brauche, klar, und habe dann wiederum ein anderes, sage ich mal, Mobilitätsverhalten. Ja, ja. Ja, klar. Dieses Konzept, ein Auto für alle Anwendungen von plus 30 Grad im Sommer bis minus, ja, ja, 40 im Winter, riesengroß für die Urlaubsfahrt mit 5 Kindern und Gepäck, bis ich fahre mal eben zum Bäcker Brötchen holen. Unsere heutigen Autos können genau das. Ja. Ist das wirklich sinnvoll? Und gerade mit dem Einbinden Elektromobilität werfen wir ganz viele solcher Fragen auf und stellen diese Frage, ist das eigentlich richtig, was wir da machen, mit einem 2,5 Tonner zum Brötchen holen zu fahren? Ja, offensichtlich nicht, klar. Nur, so, das ist diese ganze philosophische Diskussion, auf die wir ja später auch noch kommen. Wenn ich aus, sagen wir mal, Umweltgründen eine Technologie wechseln will und die Leute müssen sich nicht ändern in ihrem Verhalten, ist es immer einfacher, als wenn ich sage, ihr müsst nicht nur die Technologie wechseln, ihr müsst auch euer Verhalten ändern. Und deshalb ist natürlich schön, oder wäre es schön, wenn das Elektrofahrzeug ein direkter Ersatz sein könnte für das Benzinbetriebene, ohne dass die Leute ihre Habits ändern müssten. Das wäre natürlich, es wäre einfacher. Die Änderung wäre einfacher durchzusetzen, wenn man so will. Insofern, daher die Frage. Ne? Ich meine, das ist... Ja, ich glaube, ich kann ich nicht so ganz folgen an der Stelle. Okay. Ich glaube, es wird tatsächlich viel auch mit Veränderungen, Verhaltensveränderungen. Wir haben halt keine Welt, die sich in der Ecke überhaupt nicht verändert. Wir werden gerade was der Megatrend angeht, immer mehr Leute ziehen in Städte. Wir werden andere Strukturen bekommen und das wird einen Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten in Summe haben. Also idealerweise ist sozusagen so, dass sich die Welt sowieso so verändert, dass ein Elektroauto besser reinpasst. Und dann muss man es den Leuten quasi nicht aufzwingen, sondern es passt eh besser. Ist das so ein bisschen der ja, Punkt? Und ohne, ja, und okay, ohne Prophet zu sein, auch die Verbrenner werden sich verändern müssen. Ja. Weil gerade wenn man dieses Thema demografischer Wandel, Sie sind heute vielleicht auch mit dem Auto gekommen und nicht im Stau gestanden. Ja? Ja, ja. Aber das wird kommen. Ja? Ja, ja. Und die Frage ist, wie verändert sich auch das? Und auch diese Verbrennungsfahrzeuge werden sich verändern müssen zwangsläufig, um diesen Trends zu folgen. Ja. Jetzt haben wir hier halt eine neue Technologie, die sich anbietet. Es wird sowieso nicht von heute auf morgen schlagartig verändern, sondern langsam. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch gar nicht mit solchen negativen Begriffen wie man muss sich verändern, sondern man kann, man hat neue Möglichkeiten. Ja, ja, ja, klar. Ich glaube, man muss die Chancen einfach an der Stelle auch sehen. Stimmt und schon. Langsam das Ganze vorantreiben. Ich glaube nicht, dass man die Leute damit heute überfordern kann mit ihr müsst und wir brauchen jetzt. Ist ja immer das Thema, dass Leute, wenn sie sich überlegen, dass eine Änderung auf sie zukommt, immer sofort die negativen Auswirkungen sehen in dem Sinn, was man nicht mehr machen kann, weil die sind konkret, die kann man an Dingen festmachen, die man heute tatsächlich tut. Und die Dinge, die sich als Chancen ergeben, die sind ein bisschen unklarer, da weiß man noch nicht, ist einem das wirklich wichtig, bringt mir das was. Die kann man nicht so, selbst Leute immer skeptisch beim Ding aufgeben. Ich merke das an mir selber und deshalb kommen solche Fragen. Es ist völlig legitim, völlig in Ordnung. Als Gegenargument sage ich immer, für den, der das Ganze sich nur mal so von der Ferne betrachtet, setzen Sie sich mal in ein Auto, fahren Sie das Ding mal. Und gar dann keine Frage, logisch, sicher. Ich meine, der Grund mit der Urlaubsfahrt vorhin war halt, ich fahre halt so 1-2 Mal im Jahr irgendwo hin zum Segelfliegen, da habe ich ein Auto logischerweise und einen Segelflieger hinten dran. Und das geht nicht mit dem Mietwagen, da kann ich mir auch nicht in den Zug reinsetzen, das geht halt nicht. Nee, aber es sind natürlich spezifische Anwendungen. Genau. Und vielleicht gibt es noch ganz lange Verbrennungsautos, die Segelflieger hinter sich herziehen, die man dann mietet. Braucht. Ja, genau, zum Beispiel. Spielen, um nochmal bei der Technik von uns zu bleiben, spielen Schwungräder irgendeine Rolle? die ja auch Energie speichern können, wenn man sie einmal aufzieht, sozusagen. Ist mir nicht wirklich bekannt. Also okay. nicht im Fahrzeugen an der Stelle. Im großtechnischen Smart Grid, im Energiebereich, da gibt es solche Konzepte, da braucht man sowas als Anlaufkonstrukt, aber hier im Elektromobilitätsbereich ist mir das nicht bekannt. Okay. Die Brennstoffzelle war ja mal, also Wasserstoff rein, tralala, Strom raus, Wasser raus, ne? War ja mal das Zukunftsthema für Elektromobilität. Was ist denn da der Stand? Eine große Unbekannte, die Brennstoffzelle nach wie vor. Man kann eigentlich heute sagen, dass diese Brennstoffzellentechnologie eigentlich mehr oder weniger schon sehr, sehr lange erforscht und eigentlich fast ausgereift ist. Und man wundert sich trotzdem, warum hat die keinen Durchbruch an der Stelle. Ganz ehrlich, es ist eine große Unbekannte und ich kann tatsächlich nicht wirklich sagen, warum die Brennstoffzelle sich nicht stärker durchsetzt. Mhm. Das Konzept ist gut, die Energie im Fahrzeug tatsächlich selbst zu erzeugen. Wir haben gerade über das Thema Power to Gas, da wird ja auch gerade momentan viel diskutiert, wo kommt die Energie her? Man kann aus so einem Windrad eben tatsächlich Gas erzeugen, den man in die Brennstoffzelle leiten könnte. Also auch energetisch ganz, ganz intelligente Gesamtkonzepte. Nichtsdestotrotz, die Brennstoffzelle wird nicht so vorangetrieben wie die klassische Batterietechnologie. Ich kann den Grund tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen. Okay. Deswegen sage ich auch so bewusst nach wie vor eine große Unbekannte. Ja. Ich würde das Thema Brennstoffzelle tatsächlich nicht abschreiben. Und ich glaube, dass das ganze Konzept wesentlich stärker Verbreitung finden wird in den Wirtschaftsverkehren. Also auch hier wieder das Thema Busse, Schwerlastverkehre. Ich glaube, dass da das Thema Reichweite, gerade auch wiederum in Kombination mit der Brennstoffzelle, ja ein ganz anderes ist, dass es da vielleicht nochmal stärker wiederum in Betracht kommt. Aber ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht sagen, warum die Brennstoffzelle nicht diesen Durchbruch kriegt, die sie eigentlich schon lange plant. Ein Thema, was ich da immer wahrgenommen habe, ist natürlich, man braucht irgendwo den Wasserstoff her. Also sprich, da braucht es entsprechende Versorgungsnetze, Versorgungsinfrastruktur, die man aufbauen muss. Gut, muss man bei Batterien zum Laden auch. Müsste man bei Ladetechnologie aber eigentlich auch. Also explodieren kann das Ganze. Jedenfalls hat man immer so die Angst, ne? Hindenburg. Das ist richtig, aber haben Sie heute Angst, wenn Sie mit entsprechend viel Sprit oder Diesel im Tank rumfahren? Natürlich nicht. Ich sage nur, das sind so die Dinge, die mir halt in den Kopf kommen. Das ist richtig, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Frage nach der Infrastruktur, das könnte durchaus ein Grund sein. Ja. Infrastruktur für Wasserstofftechnologie ist nicht ganz billig. Ja. Infrastruktur für Strom, Stichwort Elektrofahrzeuge. Kommen wir gleich drauf. Ist auch nicht ganz billig. Ich glaube, eine Parallelwelt wird man sich da nicht unbedingt leisten. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum man, sag ich mal, sehr zurückhaltend ist bei dem Thema. Aber technologisch ist das Ding ausgereift. Es gibt genügend Hersteller, die sowas im Programm haben. Aber es wird halt nicht im großen Stil ausgerollt momentan. Und wie gesagt, ich kann es nicht beantworten, warum dies so ist. Dann gibt es noch andere? Also andere Speicherideen jenseits Batterie und der gerade eben angesprochenen nicht verwendeten Brennstoffzelle? Nichts mehr, ne? Eigentlich sind das die Themen. Es gibt noch diese Supercap-Capacitors, also diese Kondensatoren, die angeblich alle paar Jahre die Welt retten. Ja, diese Supercap-Technologie, die ist ja auch nicht ganz neu. Also wenn Sie zum Beispiel mal mit einer Straßenbahn fahren, dann haben die solche Technologien, weil die Straßenbahn oder auch Züge Als Puffer dann? Als kurzzeitigen Energiepuffer, weil wenn die bremsen, erzeugen sie relativ rekuperierte Energie, relativ viel, in einer sehr kurzen Zeit, weil eine Bahn hat eine relativ große Masse, die da abgebremst wird. Genauso braucht sie natürlich relativ viel Energie, um die große Masse wieder zu beschleunigen. Und gerade eine Straßenbahn fährt, bremst. Diese Technologie wird heute schon verbaut, die gibt es. Ob man die natürlich in einen PKW überträgt, der jetzt nicht unbedingt dieses Fahrprofil wie eine Straßenbahn hat, kann man überlegen. Ja. Technologie gibt es, ist verfügbar, wird auch verbaut werden, da wo es sinnvoll ist an der Stelle, sage ich mal. Aber als Kurzzeitpuffer und nicht als Primärspeicher. Genau, ist tatsächlich eine Technologie, die man eben braucht für ganz bestimmte Fahrprofile. Mhm. Ja. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir einen CAP-Dienstleister, also einen Paketdienstleister, der fährt zwei Häuser, bremst, fährt, dass man für die speziell so eine Technologie mal bauen würde, ja, könnte sein. Ist aber auch eine Frage einfach der wirtschaftlichen Optimierung. Ist eine normale Batterie dafür besser geeignet oder baut man solche Dinge? Hängt natürlich daran zusammen, dass es jetzt relativ wenig Fahrzeuge gibt, wo man so etwas tatsächlich in eine große Serie bringt. Es klingt gerade so ein bisschen so, als ob die Antriebskonzepte über die wir jetzt reden, zukünftig für den Anwendungsfall stärker optimiert sind. Also ich meine, heute so ein UPS-Karre, der da in der Gegend rumfährt, hat im Prinzip den gleichen Antriebsstrang wie mein normaler PKW. Ja. Nichts grundlegend anderes. Das klang mir gerade so, als ob das möglicherweise zukünftig stärker differenziert würde auf die verschiedenen Anwendungszwecke. Das war das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe mit dem, mit den Verhaltensmustern, mit der Veränderung im Nutzerverhalten. Ja. Wir werden verändertes Nutzerverhalten haben. Wir werden auch eine viel größere Bandbreite an spezifischen Fahrzeugen haben. Das wird kommen. Das wird definitiv kommen, weil es ist de facto eigentlich völlig unsinnig mit einem, ich sag mal, unbrauchbaren Auto. Ich bin wieder bei dem 2,5 Tonner zum Brötchen holen. Klar. Ja, das macht kann man auch laufen, abgesehen davon, aber gut. Kommt drauf an, wie weit ihr Bäcker weg ist. Ja. Aber ja, es ist richtig. Aber genau an diesen Stellen wird es viel, viel mehr spezifische Fahrzeuge geben an der Stelle. Und gerade diese großen Dienstleister, die Post, die erforscht ja momentan auch, ob es Sinn macht, speziell für ihre Belange. Es gibt so einen in Braun gehaltenen Paketdienstleister, der hat auch sein eigenes Fahrzeug sich bauen lassen. Ja, macht aber glaube ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv gebaut werden. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber genau das ist ja auch der Grund. Man hat tatsächlich schon immer auch ein bisschen drüber nachgedacht, spezifische Fahrzeuge zu bauen an der Stelle. Und gerade mit dem Thema Elektromobilität kommt die Diskussion wieder neu. Die Diskussion ist nicht neu, aber sie wird neu beflügelt an der Stelle. Was gibt es sonst für Konsequenzen für die Autoauslegung? Wir haben schon gesagt, den großen Motorraum braucht man so nicht mehr, weil der Motor entweder kleiner oder über das Auto, über die Radnaben verteilt ist. Der Tank in der Form als rundes Loch, wo man Zeug reinschüttet, ist nicht mehr da. Beim Tesla sind die Batterien irgendwie unten im Boden. Ja. Was gibt es da sonst noch so? Also ich schweife jetzt ein kleines bisschen einmal ab. Was wir aus der Elektromobilität momentan sehen, ist tatsächlich, dass viele Dinge neu diskutiert werden. Man hört dann sehr häufig, das kann man mit dem Verbrenner aber auch machen, sage ich, ja, ist in Ordnung, aber jetzt bringen wir die Diskussion nochmal neu in Schwung, weil wir eben tatsächlich über eine Vielfalt von Antriebsmöglichkeiten verfügen, von neuen Möglichkeiten. Und was dann ganz, ganz große Rolle spielt, speziell auch für die Fahrzeuge, sind im ersten Wurf mal diese Assistenzsysteme, die wir zum Teil schon kennen, von Spurhalte- oder Bremsassistenzsysteme. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt Richtung autonomem Fahren und hochautomatisiertem Fahren, das kann man, wie gesagt, alles mit einem Verbrenner auch machen, aber wir kommen in neue Diskussionsformen. Also gerade, wir hatten eben das Thema Laden von einem Fahrzeug. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Problem, das Elektroauto, und Sie sagen, ich habe meinen Termin, ich muss jetzt schnell irgendwo hin. Und Sie halten mitten in der Stadt bei Ihrem Termin und sagen zu Ihrem Auto, du Auto, geh dich bitte mal laden. Nicht mal laden, ja klar. So, das Auto, wir hätten autonomes Fahren, kann irgendwo an den Stadtrand fahren, kann dort sich einstöpseln, kann autonom geladen werden. Das verändert das Grundprinzip Fahrzeug. Ja. Das nächste, was sich ändern wird, ist dieses, ist das überhaupt noch mein eigenes Fahrzeug? Ja. Also dieses Besitzen statt Eigentum, diese Diskussion. Und ich bin wieder bei dem Beispiel, ich möchte einfach nur, weil es regnet, es ist ja schlechtes Wetter, ich möchte da, wo ich wohne, die 500 Meter bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle, möchte ich nicht laufen. Brauche ich dafür ein eigenes Fahrzeug oder ein Auto, wie ich es kenne? Nein. Eine fahrerlose Transportkabine, vielleicht sogar geheizt, wäre ich vollauf zufrieden damit, weil bringt mich von A nach B, es ist warm, ich werde nicht nass. Ja. Ist das noch ein Auto in der alten Konstrukt, im alten Denken oder ist das etwas anderes? Und genau diese Fragestellungen, diese Überlegungen, die sind jetzt neu und die bringen wir neu auf mit dem Thema Elektromobilität. Und ich glaube, das Thema Auto wird sich massiv verändern. Ich mache ein anderes Beispiel. Sie werden mit so einer, ich sag mal, Fahrertransportkabine zu Hause abgeholt. Das kann in der Stadt sein, das kann auf dem Land sein, ist völlig egal. Und Sie sagen einfach nur, ich möchte zu meinem Arbeitsplatz, 20 Kilometer weiter. Ihre Kabine kombiniert sich an der nächsten Kreuzung mit der Kabine des Nächsten, der vielleicht die Hälfte der Strecke den gleichen Weg hat. Ja. An der dritten Kreuzung kommen noch 5 andere dazu und Sie fahren als kleiner Zug auf der Autobahn mit ganz, ganz kurzen Abständen, sprich null, weil sie sind alle aneinander gekoppelt. Weniger Widerstand. Weder Widerstand und so weiter. Sie brauchen vielleicht nur noch einen, der zieht, einen Antrieb. Vielleicht sitzt vorne dran einer, der den ganzen Zug zieht als Dienstleister. Völlig neue Ideen, die dabei entstehen. Ja. Und das ist die Veränderung der Mobilität, die jetzt massiv über das Thema Elektromobilität getrieben wird. Und darüber müssen wir einfach mal nachdenken. Was tun wir kann auch da nachher kommen? Gleich noch, ne? Also. Okay. Und gerade auch für die Automobilhersteller, ich glaube, die Automobilhersteller müssen sich massiv Gedanken machen, wie das Konstrukt Auto in Zukunft funktioniert. Ist das wirklich mein Auto? Oder ist das ein Stück Mobilität und ich verkaufe in Zukunft auch nicht mehr das Auto, sondern ich verkaufe ein Mobilitätskonzept. Ja. Die Kombination zwischen, ich brauche mal was zum Urlaub fahren, ich brauche mal was zum Bäcker fahren, ich möchte von A nach B und nicht nass werden. Was ist das Konstrukt Mobilität an der Ecke? Ne? Und Sie merken, das verändert sich gerade. Es hat ja auch andere Synergieeffekte, zum Beispiel dadurch, dass jeder mit einem kleinen Computer und einem Netz in seiner Tasche rumläuft, also sprich Handy, ne? Dass man eben jederzeit auf sein Handy gucken kann und sagen, wo ist denn das nächste Auto oder hier Auto, fahr mal hierher, ich bin gerade da, ich habe ein GPS. Ne? Das sind ja alles Dinge, die auch erst in den letzten Mainstream-mäßig zumindest 5, 6, 7 Jahren entstanden sind. Genau. Und auch da gibt es wieder Synergien, die natürlich genau da reinspielen. Das ist richtig. Ne? Weil Sie können sich vorstellen, was gerade weil das Beispiel mit dem Smartphone ist ja schön. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein individuelles Profil auf Ihrem Fahrzeug für Ihr Auto. Sie steigen ein in ein Telefon. Auf dem Smartphone, ja. Sie sagten gerade Fahrzeug. Sie steigen ein in ein x-beliebiges Transportmedium. Ja. Das kann so eine fahrerlose Kabine sein. Ja. Das kann aber auch ein Carsharing-Fahrzeug sein, was auch immer. Und Sie steigen da ein und Sie haben auf einmal Ihre Sitzposition gespeichert, Sie haben Ihr Audioprogramm dabei. Sie steigen ein von A nach B und es fühlt sich immer an wie meins. Das sind solche Dinge, die sich ändern werden. Ja, ich bin, Nora war damals, oder ist wahrscheinlich immer noch Mitglied bei diesem Car2Go in Stuttgart, bei diesem Elektroauto-Smart-Zeug, was überall rumsteht. Mhm. Und wir haben das mal Nachmittag lang gemacht, wir sind halt irgendwo hingefahren oder abgestellt, waren dann da irgendwie 2 Stunden an irgendeinem Stuttgarter See, Max-Eitsee, und dann zurück zum nächsten Auto. Das ist schon cool. Es war echt Spaß gemacht. Das ist echt witzig. Aber das ist genau das, was man eigentlich mit dem Thema Elektromobilität auch verbinden sollte. Aber das muss man ausprobieren, sonst glaubt man das nicht. Ja. Und das ist da, wo die Skepsis dann halt auch herkommt. Ne? Da ist kein Auto da oder da ist der Smart dreckig oder kaputt, weil der Vorgänger hat es irgendwo abgestellt. Aber klar, der Vorgänger ist ja namentlich bekannt, der will das Auto nicht kaputt machen, das wird ja geträgt und so weiter. Ja, der Punkt ist auch schlicht und ergreifend, wir müssen uns schon im Klaren darüber sein, wir reden hier von einer neuen Technologie. Ja. Wir haben doch nicht die unendlich hohe Vielzahl von Fahrzeugen, von Erfahrungen. Klar. Wir sind alle Pioniere, die sich damit beschäftigen und voll Begeisterung davon sprechen und reden. Ja. Projizieren Sie das Ganze mal ein bisschen nach vorne. Wenn man zurückdenkt, wie lange haben die Smartphones gebraucht, um sich durchzusetzen. Ja, klar. Wenn es mit der Elektromobilität mal annähernd so schnell geht, dann reden wir von 5 Jahren in einer ganz anderen Konstellation von diesen Dingen. Ja. Ist das Thema Leichtbau relevant? Also einfach, dass man Kohlefaser, Glasfaser, Kevlar verwendet, wie bei Flugzeugen, um die Autos leichter hinzukriegen, um damit die Leistung halt besser zu bauen? Auf jeden Fall. Gegenfrage trifft natürlich genauso für den Verbrenner zu. Deshalb frage ich es ja. Da wundert es mich ja schon lang, dass das nicht verwendet wird. Der springende Punkt ist schlicht und ergreifend auch das hier. BMW, muss man ganz deutlich sagen, hat das Ganze jetzt hier sehr, sehr, sehr gut propagiert mit dem i3 und Leichtbau. Wobei der dicke, dicke große Vorteil oder von den Erfahrungen, die man jetzt hier gesammelt hat, der geht natürlich in die Serie zurück bei den klassischen Verbrennern. Die natürlich auch von dem Leichtbau ganz massiv profitieren an der Ecke. Ja. Das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt mit dem Thema Elektromobilität kombinieren würde, von der Theorie her, sondern das hilft Industrie an allen Ecken und Enden, das Thema Leichtbau. Ich meine, die Verbrenner haben ja auch einen massiven Drang, die Reichweite zu verbessern. Insofern müssten die da die gleichen Incentives haben. CO2-Ziele leichter werden. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das ist meiner Ansicht nach unabhängig vom Thema Elektromobilität. Ja, guter Punkt. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über die Infrastruktur. Es gibt ja aus meiner Sicht, was man so hört, eigentlich 2 Konzepte für die Problematik, wie die Energie ins Auto kommt, wenn man mal bei Batterien bleibt und nicht über Wasserstoff redet. Ja. Entweder Laden, klar, haben wir gerade drüber geredet, oder Batteriewechsel. Also sprich Batterieaustausch an einer Batterieauswechseltankstelle. Mhm. Was sind da die Trade-offs? Was ist da der aktuelle Stand? Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen ausholen an der Ecke. Kein Problem. Wir haben Stand heute, was das Thema, fangen wir mal beim Laden an. Das, was man als Laden kennt, ist ja, dass man einen Stecker an so einer Ladesäule oder von seiner Wallbox nimmt und diesen Stecker in das Auto reinfummelt. Ich sage das bewusst so ein bisschen flapsig, reinfummelt, weil, stellen Sie sich vor, es ist kalt, es regnet gerade oder schneit und das Kabel ist annähernd tiefgefroren. Und Sie müssen das da jetzt von der Ladesäule weg irgendwie in das Fahrzeug reinbringen. Ja. Wir zwei als begeisterte Mobilisten machen das vielleicht noch, aber wenn man unsere Frau holt, die jetzt gerade vom Fingerlackieren kommt und vom Friseur. Die Vorurteile ist wieder. Ganz böses Vorurteil. Also würde ich natürlich in der Öffentlichkeit nie wiederholen. Nee, ist auch nicht öffentlich hier. Wunderbar. Was ich hier bewusst beschreiben möchte, so provokant ist, wir werden das Thema kabelgebundenes Laden meiner Ansicht nach nur als Übergangsszenario sehen. Was das Thema Laden angeht, glaube ich, werden wir ein Komfortladen finden. Komfortladen über Induktionstechnologie. Induktion kennen wir eigentlich alle schon von zu Hause vom Elektroherd. Da hat übrigens auch keine Angst davor über seltsame Felder, die da entstehen. Also ein Elektroherd benutzt auch jeder ohne Probleme. Und ich kann auch sagen, auch ein Induktionsfeld unter einem Fahrzeug erzeugt keine in der Art und Weise gefährlichen Felder, dass man da irgendwie Angst davor haben muss an der Stelle. Die sind so gut geschützt und von den Strömen so gesteuert, dass man da keine Probleme hat. Und dieses Induktionsladen, das wird sich meiner Ansicht nach perspektivisch durchsetzen. Und wenn man dann zurückkommt auf diese Verweilzeiten, man stellt das Auto einfach irgendwo ab, wo eine Induktionslademöglichkeit besteht. Man denkt eigentlich gar nicht mehr groß drüber nach, stellt das Auto dahin und das lädt sich wieder. Und auch inklusive des Abrechnungsprozesses. Also ich muss nicht erst irgendwo lange rumfummeln mit irgendeiner Karte oder mit meinem Handy und mich da anmelden. Und wenn dieser Prozess so einfach ist, haben wir dann wirklich noch ein Problem mit dem Beladen von Fahrzeugen? Nein. Schlicht und ergreifend nein. Wir stellen das Auto irgendwo ab, es lädt, es ist einfach immer Strom da. Also sprich, das klingt jetzt eher gegen diese Theorie des Batteriewechsels. Langsam, ich strecke mal ein bisschen weiter. Dieses Komfortladen, wie ich es gerade beschrieben habe, das war jetzt sicherlich so ein bisschen die Vision, wo es mal hingehen sollte. Ja, dass es wirklich für alle und jeden total simpel und einfach, nur einfach funktioniert. Ja. Wie gesagt, wir haben Stand heute noch das kabelgebundene Laden. Das wird sich auch noch relativ lange halten. Und es muss man auch überlegen, ob man, sag ich mal, die ganze Republik mit solchen Induktionsfeldern entsprechend zupflastern will. Das ist ja auch eine relativ teure Investition in Infrastruktur. Genau. Wenn wir das mal runterbrechen, weg von der Vision auf das Heute, was werden wir als nächsten, ich sag mal, Fallbereich sehen? Wir werden als allererstes die Pendler sehen, die von zu Hause in die Stadt, zum Arbeitsplatz oder wo auch immer der sein mag, fahren, elektrisch. Die laden zu Hause. Da haben wir kein Problem mit der Ladezeit. Weil ob das Auto da steht oder das ist in Ordnung. Und wenn es beim Arbeitgeber steht, ich muss halt meine 8 Stunden arbeiten, also die Verweilzeit ist auch kein Problem. Damit ist das eigentlich auch vom Laden her, sag ich mal, nicht wirklich. Und das werden die nächste oder erste große Welle sein von Fahrzeugen, die kommen. Das heißt, da ist das Laden eigentlich nicht so wirklich das Problem. Und dann wird sich sukzessive parallel dazu eine Infrastruktur entwickeln, vielleicht mehr und mehr die Induktivladung. Wir werden Infrastruktur sehen bei typischen Verweilplätzen wie einem Supermarkt, einem Kino, Restaurants, punktuell auf den Achsen, auf den Metropolachsen, also zwischen den großen Städten, auf den Autobahnen diese Schnellladeoptionen, wenn dann doch mal einer ein bisschen weiterfahren möchte. Wir werden aber diesen Aufbau der Infrastruktur, das wird relativ langsam vonstatten gehen. Man muss das nicht übertreiben, sondern muss mit Augenmaß, weil das kostet auch alles relativ viel Geld. Aber das wird sich sukzessive entwickeln. So, Stichwort Batteriewechsel. Es gab schon einmal dieses Batteriewechselkonzept. Das wurde relativ großflächig propagiert und ausprobiert. Da ist man ein bisschen drauf gekommen, dass man diese One-Size-Fits-All-Batterie, die gibt es nicht. Also es ist ein Unterschied, ob ich einen Sportwagen fahre oder ob ich einen Kleintransporter fahre. Da passt einfach nicht dieselbe Batterie rein. Und wenn Sie überlegen, dass Sie für jeden Autotyp, für jedes unterschiedliche Auto, für jedes Autotyp eine besondere Batterie vorhalten müssten, dann haben Sie ein riesengroßes Batterielager, was nie wirklich effizient genutzt werden würde. Und deswegen ist man von diesem Batteriewechselkonzept am Anfang wieder ein bisschen weggekommen. Es gibt jetzt aber wieder ganz interessante neue Konzepte. Und zwar hat man nicht mehr diese eine Batterie für unterschiedliche Fahrzeugtypen, sondern man hat solche, ich sag mal, Kombinationsmöglichkeiten, wie so eine Art, ich habe ein kleines Fahrzeug wie ein Pedelec und ich baue dort genau eine Batterie rein, die ich wechseln kann. Mhm. Ich hole die mir an einer Stromspeicherstation, die vielleicht mit Photovoltaik geladen worden ist. Und für mein Pedelec hole ich mir die da raus, stecke die rein, mein Fahrrad fährt. Kleine Batterie ist nicht schwer. Der Pizzabringbote, der in der Stadt rumfährt mit so einem kleinen Moped oder Roller oder was, der braucht vielleicht nicht einen dieser Batteriepacks, der braucht vielleicht vier, weil er hat so ein bisschen größeres Fahrzeug. Ja. Und der holt sich halt 4 von diesen Dingern. Ja. Der nächste, der betreibt vielleicht so eine Kabinenrikscha, also jetzt kein Taxi, sondern eine Kabinenrikscha, der braucht vielleicht 6 von diesen. Und Sie merken, diese modularen Konzepte, die werden sich ausbreiten. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Idee, weil wenn man das mal überträgt auf Regionen, die nicht so ein Strom- und Energienetz haben wie wir in Deutschland, sondern vielleicht auf einer Insel, wo viel Photovoltaik ist, kann man so etwas relativ schön, relativ elegant machen und tatsächlich die Mobilität von unten herauf, gerade mit kleinen, wir haben immer von Auto gesprochen, ja, ja. Wir sollten nicht die zweirädrige Mobilität unterschätzen. Ganz, ja. ganz großes Themenfeld, was kommt. Elektroscooter, zweirädrige Kabinenroller, also da kann man sich ganz viel vorstellen. Und wir dürfen dabei auch nicht immer nur von uns, von hier, von Deutschland denken. Hm. Mobilität ist ein weltweites Thema, ja. Und gerade in Ländern, die vielleicht viel Sonne haben. Ja, Elektroesel. Ja, klar. Ja, ja. Vielleicht setzen sich da diese Batteriewechselkonzepte in einer ganz anderen Art und Weise durch, weil wir ja. haben dort nicht das Stromnetz, wo wir eben mal eine Tankstelle Stimmt, hinstellen ja. können, sondern da müssen wir viel mehr über solche Wechselkonzepte vielleicht nachdenken. Mhm. Also vielleicht das auch so ein bisschen nochmal vom Gedanken, dass man das öffnet an der Stelle. Ja. Das heißt, Ladeinfrastruktur, Wechselkonzepte, ich glaube auch hier wird die Vielfalt sich ergeben. Man kann es ja potenziell auch kombinieren. Also ich kann ja eben entweder von diesen Batteriemodulen irgendwie 20 in meinem Auto haben, die kann ich nachts laden. Und wenn ich irgendwo jetzt tatsächlich an die Nordsee fahre, dann mache ich halt irgendwo in Kassel, tausche ich die halt. Genau. Also na, das muss ja nicht eins oder das andere sein. Ist genau das Thema mit diesen modularen Konzepten. Ich glaube, wir werden da viele, viele Varianten momentan noch sehen. Ein kleines bisschen an Problem haben wir, wenn wir zu viel kleinteilige Ansätze haben, dann kriegen wir keine Masseneffekte, dann wird das teuer, das Ganze. Also ja gut, aber diese Module werden ja dann überall verwendet, die sind ja dann billig. Diese Module, wenn die bei allen gleich sind, jetzt überzeugen wir ja, okay. BMW, Audi, Tesla und alle anderen Automobilhersteller, dass sie sich einigen müssen auf einen standardisierten Batteriepack. Ja, jetzt klappt es nicht, aber vielleicht klappt es mal, wenn dann die Incentive-Infrastruktur da ist. Genau, das ist genau die Herausforderung an der Stelle. Aber ja, ich glaube auch an die Vielfalt solcher Dinge, weil es macht einfach Sinn. Oder die Kombination macht Sinn, ja. Infrastruktur intelligent zu nutzen und wenn es eben sinnvoll ist, mit einem Wechselkonzept zu arbeiten. Ja, warum natürlich, warum dann nicht? Aber diese da gab es doch mal diesen... Was war es, ein Israeli in Amiland? Der Kollege Shai Agassi, der genau, Better Place, SAPler. Ehemals SAP, der Better Place gegründet hat ja. und auch mit Better Place pleite gegangen ist. Ach echt? Ja, Better Place gibt es nicht mehr. Okay, weil der wollte ja wirklich große Batteriepacks mit automatisierten Robotern, da fährt man quasi in so eine Tankstelle rein und dann kommt genau. so ein Roboter, der die Batterie rausholt. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Idee, man hat diese Pedelec-artigen Dinger da, wo ich da halt 20 davon, ja, die kann ja von Hand wechseln, wenn ich dann mal in die Nordsee fahre. Also es gibt, ich habe diese Batteriewechselstationen gesehen, die gab es in Dänemark und in Israel gab es die. Funktioniert im Prinzip ein bisschen wie ein Hochregallager. So muss man ja, sich genau, vorstellen. Ja. Man fährt mit seinem Auto da drauf, dann wurde die Batterie automatisch rausgeschraubt. Aber das ist genau das Beispiel. Das Auto, die Batterie, das musste alles standardisiert und genormt ja, ja. sein, damit das geht. Ja. Und je unterschiedlicher die Batterien waren, je unterschiedlicher die Autos, das hat dem Konzept im Prinzip ein bisschen das Genick gebrochen. Ja, vor allem, weil wir ja gerade gesagt haben, dass ein Trend, den wir ja hier vielleicht auch sehen, genau die stärkere Diversifizierung, die bessere Optimierung des Fahrzeugs auf den Anwendungsfall ist. Wenn man ja. dann aber wieder Batterien massiv standardisieren muss, dann passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Es gibt beispielsweise, ich berichte jetzt aus so einem Projekt in so einem Schaufenster, ein ja. sehr schönes Beispiel, wo das wunderbar funktioniert. Und zwar ist das im Hamburger Hafen. Mag man jetzt schmunzeln darüber, aber im Hamburger Hafen gibt es ja ganz viel von diesen ganz großen Fahrzeugen, die diese Container bewegen. Ja, ja, ja. Diese Fahrzeuge fahren großteils mittlerweile elektrisch und die brauchen natürlich viele große Energiespeicher. Ja, ja. Und die fahren genau über diese Batteriewechselkonzepte. Die haben im Batteriekonzept im Hamburger Hafen, wo sie einen sehr, sehr großen Energiespeicher haben. Den nutzen sie auch für die Optimierung ihrer Stromnetze. Und die Fahrzeuge haben alle diese Wechselkonzepte drin. Mhm. Und zwar keine kleinen Batteriewechselspeicher, sondern richtig große Batterieblöcke. Funktioniert wunderbar, auf den Anwendungsfall bezogen, ja, ja. standardisiert, genormt, funktioniert super. Ja. Nur für alle Fahrzeuge durch den ganzen Markt, so wie heute der Standard-Zapfrüssel für Diesel ja. durch ganz Europa genormt ist, das könnte halt noch ein bisschen dauern. Aber die ja. Grundidee an solche wird sich durchsetzen. Wie gesagt, wir haben es heute schon bei den kleineren Fahrzeugen, Pedelecs, man wechselt die Dinger von Hand. Ja. Das macht Sinn, das geht schnell. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wie sieht es denn nochmal zurück zu dieser Induktionsthematik? Es gibt da ja die Idee, dass die Straße, während man fährt, induktiv lädt. Ja. Zumindest auch wieder große Straßen, B10, Autobahnen. Ja. Ist das realistisch? Na, sagen wir es mal so rum, es ist technisch machbar. Das vielleicht mal so als Thema vorneweg. Ja, das ist technisch machbar. die Frage ist hier die Investitionen, die Infrastruktur. Ja, ja, genau. Macht man das? Lohnt sich das? Im Prinzip drehe ich das Konzept um, Strom statt in die Straße, über die Straße, dann bin ich bei so einem alten Thema wie einer Oberleitung. Mhm. Ja. Und ein Oberleitungsbus auf einer festen Strecke, das gibt es schon jahrelang, das ist nichts Neues. Ja. Esslingen. Ich kann auch wiederum auf bestimmten festen Strecken, es gibt eine Teststrecke, wo LKWs beispielsweise mit Oberleitungen mit Energie versorgt werden. Die Frage ist, was macht da jetzt mehr Sinn, das Ganze in die Straße zu packen mit einem Induktionskonzept auf die Oberleitung? Flächendeckend, glaube ich, wird sich sowas nicht durchsetzen. Wo das Ganze zum Beispiel aber ganz, ganz viel Sinn macht, ist, stellen Sie sich vor, Busspuren oder wo Taxis fahren, Taxihaltestellen, da macht das extrem viel Sinn. Hm. Taxi rückt immer so zwei Meter vor. Naja. Ja. Der kann nicht mit einem Stecker von der nächsten Ladesäule zur nächsten Ladesäule umstecken. Naja, das wird er nicht, das geht nicht. Ja. Naja. Da macht das zum Beispiel extrem viel Sinn. Ja. Oder wenn man weiß, was weiß ich, vor Ampeln, dass man genau vor der Ampel drei, vier, fünf Induktionsfelder positioniert und dort kann man ein Fahrzeug laden. Nicht die ganze Straße quasi als Induktionsfeld auslegen und permanent beim Fahren laden. Wie gesagt, technisch machbar, halte ich aber für, also man wird sehen, aber ich glaube nicht wirklich dran. Generell scheint mir ja sowieso das Problem bei dieser ganzen Infrastrukturdebatte die Frage des Bootstrappings. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt keine Infrastruktur oder fast keine. Und irgendwann mal haben wir Infrastruktur. Na, das Problem hat man immer, wenn man Netze einführt. Das war bei Tankstellen sicherlich genauso, als wir damals von den Pferden kamen. Das war natürlich auch so bei allen möglichen Telefon, Mobilfunk, sonst was Netzen. Gibt es hier überall so einen scheiß Mastrom, früher eben nicht. Und genauso wird es hier eben auch sein. Die Infrastruktur muss man irgendwie aufbauen und die muss irgendjemand finanzieren. Mhm. Wer macht das? Das ist Stand heute. Also ganz kurz einmal in die Retroperspektive. Die Energieversorger hatten bei dem Thema Elektromobilität am Anfang eine ganz, ganz große Begeisterung und haben Ladeinfrastruktur, solche Ladesäulen gekauft, hingestellt. Da hatte jeder Bürgermeister seine Bürgermeister-Ladesäule. einfach um zu zeigen, wir sind dabei. Ja, ja. Jetzt kommt so ein bisschen die Ernüchterung, weil man hat festgestellt, dass diese Ladesäulen relativ teuer sind. Allein der Tiefbau, also Straße aufreißen, Stromanschluss legen, dann steht dann die Ladesäule da und die Auslastung an so einer Ladesäule ist momentan nun mal nicht wirklich unendlich hoch. Stichwort Verweilzeiten, man hängt sein Fahrzeug dran, nach 2-3 Stunden ist es vielleicht wieder voll. Aber ich parke jetzt dort zufälligerweise 8 Stunden, weil ich ja arbeiten gegangen bin. Ja. Das heißt, die Auslastung von dieser Infrastruktur ist echt ein Problem momentan. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Stand heute eigentlich so wirklich keiner irgendwie in diese Dinge investieren will. Genau. Umgekehrt, wir wissen aber, wir brauchen sowas an der Stelle. Und man fängt jetzt an, darüber nachzudenken, über Finanzierungsmodelle, über Fondsfinanzierungen. Also sehr, sehr kreative Diskussion. Und ja, genau die gleiche Diskussion, wie bezahlt man Infrastruktur, die man volkswirtschaftlich als sinnvoll erachtet, genau. Weil man braucht sie, aber privatwirtschaftlich eigentlich investiert werden soll. Das ist eigentlich die klassischste Aufgabe für den Staat eigentlich. Genau. Als jemand, ich jetzt, der relativ marktorientiert denkt, da macht es absolut Sinn. Also wie gesagt, wir sind momentan, gerade was das Thema Markthochlauf angeht, es gibt ja die sogenannte nationale Plattform der Bundesregierung, nationale Plattform Elektromobilität. Da gibt es Pläne, 1 Million Fahrzeuge bis 2020 ist hier zum Beispiel dieses große Ziel, was dort in den Raum gestellt worden ist. Und in diesem Kontext überlegt man sich natürlich auch, ja, wie machen wir und wie bauen wir dann diese Ladeinfrastruktur? Man hat erst gedacht, dass das privatwirtschaftlich, sprich von den Energieversorgern gemacht. Und jetzt kommt man so sukzessive drauf, vielleicht war das doch nicht so der richtige Weg. Man müsste da vielleicht so eine kleine Korrektur der Strategie einschlagen. Und man fängt momentan intensiver dran, über nachzudenken, über solche Fondsmodelle, über solche Public-Private-Partnership-Modelle, wo man tatsächlich, sage ich mal, staatlich gefördert Infrastruktur baut, über Forschungsförderungen kann man nachdenken. In der Perspektive hat man natürlich momentan das bisschen das Problem, worin würden wir dann investieren? Wenn wir zwar jetzt 10 Euro haben und würden die jetzt investieren wollen, in was investieren wir sie dann? Bauen wir eine Ladesäule, klar, wo ich vorhin gerade gesagt habe, das mit dem Kabel, das wird sich nicht durchsetzen. Nee, also wahrscheinlich zeichnet sich nur nicht ab, was jetzt der Winner sein wird, sozusagen. Man muss das tatsächlich staatlich gefördert momentan diese Übergangsvarianten begleiten, ja. Um in der Perspektive, wenn wir dann mal irgendwann wissen, wie das im großflächigen Stil sein wird, dann, glaube ich, ist es nicht das Problem zu sagen, möglicherweise auch in einem regulierten System zu sagen, okay, wir haben hier eine Infrastruktur, die ist vielleicht monopolistisch, so wie das Stromnetz oder wie das Schienennetz. Ja. Also das gibt es nur einmal. Ich brauche nicht drei Ladesäulen nebeneinander, weil das macht keinen Sinn, dort einen Wettbewerb aufzubauen. Und man sagt dann aber, okay, das ist ein volkswirtschaftliches Modell und das wird bezahlt und finanziert von den Unternehmen, die unsere Lebensversicherungen beispielsweise oder unsere Rentenversicherung bezahlen. Wenn wir denen zusichern, für den Betrieb dieser Infrastruktur aus einem volkswirtschaftlichen Modell kriegt ihr garantiert eine Rendite von 6%, keine Ahnung, dann würden wir uns alle freuen, weil unsere Lebensversicherung 6% abwirft. Ja? Ja. Also über solche Konstellationen muss man nachdenken. Wir sind aber nochmal der Punkt, wir sind momentan gerade in einem Marktanlauf, Markthochlaufphase. Hier gibt es noch eine Reihe von Unwägbarkeiten und man muss das sicherlich noch ein wenig beobachten. Und deswegen gibt es ja beispielsweise auch sowas wie so eine Begleit- und Wirkungsforschung, die ich am Anfang erwähnte. Und wir haben genau eigentlich auch diese Aufgabe, diese Dinge zu beobachten und dann Empfehlungen abzugeben. Was macht dann Sinn im weiteren Aufbau dieser Ladeinfrastruktur? Was macht denn Sinn im Bereich der Finanzierungsmodelle? Wie kann man es dann perspektivisch machen? Und ja, es braucht am Anfang, auch kein Hehl, immer solche Innovatoren, die aus eigenem Interesse was machen. Mhm. Also Tesla beispielsweise fragt nicht nach Geld. Ja. Die stellt so ein Ding einfach hin und sagt, da steht die Ladesäule. Wenn man mal hinten dran schaut, Tesla preist das Ganze natürlich in das Fahrzeug und in das Mobilitätskonzept ein. Ja, ist ja legitim. So, also von daher, man muss einfach beobachten, wie entwickelt sich die Welt da an der Stelle. Ja. Und wir werden auch sehen, was weiß ich, dass die McDonalds und Ikeas und wie auch alle Firmen da heißen, auch sowas hinstellen werden, einfach um die Kunden anzulocken. Hat ja auch einen Marketing-Effekt. Man kann ja sagen, hey, genau. Meinst du, was kann aus dem Marketing-Budget kommen, will ich sagen. Könnte sein. Na? Wenn sich das als Finanzierungsmodell durchsetzt, freue ich mich als Steuerzahler, weil ich sage, super, brauche ich nicht über meine Steuern das zu finanzieren. Klar. Aber das ist genau der Punkt, der ist noch nicht ganz klar, wie sich das entwickeln wird. Hm. Also wir haben hier Entwicklungen, ich glaube, das ist auch eine ganz gute, dass man jetzt nicht zu viel Gas gibt hier beim Aufbau der Infrastruktur, sondern mal ein bisschen guckt und schaut, wo geht die Entwicklung hin. Also es muss sich quasi zurecht schütteln, erstmal einrenken, damit man, und wenn man das zu stark beschleunigen würde, ja, das stimmt schon. Dann würde man Fehlallokationen von hier Mitteln und wir reden ja immer gleich von doch etwas größeren Beträgen. Ja. Und dann, ich sag mal, als Steuerzahler bin ich nicht ganz dagegen zu sagen, jetzt gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt und denken einfach mal drüber nach. Das ist, glaube ich, auch ein guter Weg an der Stelle. Gibt's eine grobe Vorstellung, wie teuer es wäre, wie viele Milliarden oder sonst was das kosten würde, Deutschland wirklich jetzt mal flächendeckend mit Ladeinfrastruktur auszustatten, die zum Beispiel für diese 1 Million Autos 2020 reichen würde? Ich glaube, ich gehe mal meine Glaskugel holen. Ich habe die gerade nicht dabei. Nein, ich meine, der Grund, warum ich frage, ist, weil oft sind solche Zahlen ja dann verglichen mit irgendwelchen unterirdischen Bahnhöfen oder irgendwelchen strategischen Investitionen, die so eine Regierung da über 10 Jahre macht. Oft sind die Zahlen ja dann gar nicht so groß. Also ich ziehe mal einen Vergleich. Ich hoffe, es schlägt mich keiner im Nachgang dafür. Aber wenn man mal zurückdenkt an die Förderung für die erneuerbaren Energien, Stichwort Photovoltaik, Solaranlagen auf den Dächern. Und da hat man ein Programm losgetreten, was exorbitant viel Geld verschlingt, und zwar auch noch perspektivisch in die Zukunft. Die Größe, die man dort hinein investiert hat, würde sehr entspannt ausreichen, um Ladeinfrastruktur zu bauen. Mhm. Die Frage ist, ob man das wiederholen möchte, weil da hat man tatsächlich, sage ich mal, etwas gemacht, was man mit dem Wissen, das man heute hat, nicht wiederholen möchte. Mhm. Aber nein, die Beträge sind nicht exorbitant groß. Ja, es sind sicherlich zweistellige Milliardenbeträge. Ja, klar, aber alles Mögliche sind zweistellige Milliardenbeträge. Genau. Und da muss man einfach auch nochmal sagen, es macht keinen Sinn, heute zu entscheiden, flächendeckend Ladeinfrastruktur zu bauen, weil wir haben weder so viele Fahrzeuge momentan, noch ist es klar, wie die Betreibermodelle aussehen dazu. Deswegen auch hier, man kann die Frage beantworten, ich glaube, man würde das in einem Bundeshaushalt, wenn man möchte, würde es man tatsächlich unterbekommen. Mhm. Ja. Die Frage ist aber, macht das tatsächlich Sinn? Ja. Also deswegen, ich verstehe die Frage. Ich glaube nur nicht, dass man die Antwort jetzt so schnell geben sollte an der Stelle. Das mag zwar jetzt ein wenig bremsend klingen, aber ich glaube wirklich, wir sind ja auf einem guten Weg, das zu entwickeln. Und ja, der Staat wird hier sicherlich eine signifikante Rolle nehmen, aber ich glaube, man muss dem Staat ja auch zubilligen, einfach auch wirklich drüber nachzudenken, welche Effekte möchte man damit heben. Mhm. Das hat von Arbeitsplatzsituation bis Wohlstandsdenken, das hat ganz viele Facetten, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist auf einem guten Weg an der Ecke. Und eine Forderung jetzt aufzustellen, in milliardenschwere Investitionsprogramme aufzulegen für Ladeinfrastruktur, wäre relativ mutig und verfrüht, meiner Ansicht. Mhm. Aber das ist auch tatsächlich eine, ich sage bewusst eine persönliche Meinung, die muss sich ein wenig setzen durch Studienexperten und so weiter. Aber zusammenfassend ist halt die übliche Strategie aus, in Anführungszeichen, verrückten Mutigen wie Elon Musk mit seinem Tesla, Steuervergünstigungen, Finanzierungsmodellen, ja. Marketingbudgets, die Netzeffekte. Die Kombination macht's und vielleicht gibt's noch eine ganze Reihe von weiteren Verrückten wie den Elon Musk, die jetzt vielleicht hier zuhören, die Ideen haben und die das Thema voranbringen. Ja. Weil auch bei so einer Entwicklung sehen wir immer wieder neue Ideen, neue Start-ups, neue Konzepte. Und das ist auch gut und das hilft auch der Entwicklung von dem ganzen Thema. Ja, und ja. Die braucht es eindeutig, ja. Am Ende des Tages wird sich die Politik damit beschäftigen müssen, aber ja, wir sind auf dem Weg, wir fangen an, wir sind in der Gründerphase, was das Thema angeht und es wird sich entwickeln. Ja. Eine Frage von einem Hörer, der fragt, es geht um Zwischenschritte hin zur perfekten Infrastruktur. Er fragt, ob zum Beispiel der Opel Ampera ein Zwischenschritt sein kann. Jetzt muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung, was bei dem Opel Ampera so toll oder anders ist. Insofern kann ich das jetzt nicht weiter, hätte ich vielleicht gucken sollen, habe ich nicht. Also der Opel Ampera war ja ein Modell von Opel, wo man eben, sag ich mal, auch eher auf Forschungsebene sich mit dem Thema beschäftigt hat. Opel hat momentan kein Fahrzeug im Programm. Auch der Ampera ist ja, sag ich mal, zurückgezogen. Von daher, ja, das war ein Zwischenschritt. Frage momentan, wohin? Ich vermute, dass hinter der Frage das Thema Rückspeisefähigkeit von Fahrzeugen angeht, weil das wurde mit dem Ampera zum Teil mal ausprobiert an dem einen oder anderen Forschungsprojekt. Wenn das damit gemeint ist, das Thema Rückspeisefähigkeit, also Beitrag von Elektrofahrzeugen zum Stromnetz, das ist momentan ein Forschungsgegenstand. Gibt es einige Projekte, die sich das betrachten und anschauen. Auch hier wieder die rein ingenieursmäßige technische Antwort, ja, das geht. Man kann rückspeisen. Die Frage hier ist wiederum, macht es Sinn? Was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Ja. Lohnt sich der Invest in so etwas hinein? Und ja, viele kleine Zwischenschritte werden momentan getan. Da geht es mal vorwärts, dann geht es aber auch mal wieder rückwärts. Stichwort Fahrzeuge, also ich denke, es gibt einen Grund, warum Opel das mal gemacht hat und mal ausprobiert hat, warum sie es heute nicht machen, aber vielleicht kommen sie auch wieder. Also ich glaube, alles in der Richtung hilft momentan. Hybridfahrzeuge haben wir noch gar nicht angesprochen, ne? Hybridfahrzeuge ist auch einer der wesentlichen Trends, die wir, glaube ich, momentan auch zur Kenntnis nehmen müssen. Es gibt immer mehr von solchen Hybridfahrzeugen und ich glaube auch, das ist eine gute Idee, weil jeder, der mal die Chance hat, mit sowas zu fahren, also ich war jetzt gestern unterwegs in Berlin und bin mit so einem Prius gefahren, einer der ersten in dem Kontext. Und ich bin im Stau gefahren. Und was hört man im Stau? Nix. Elektroantrieb. Völlig ökologisch korrekt, ja. Also man hat keine Auspuffgase und so weiter. Der Antrieb auf dieser Strecke ist völlig ausreichend. Das macht meiner Ansicht nach Sinn. Oder auch gerade die kurzen Wege. Denken Sie an, ich sag mal, an Ihren klassischen Fall. Sie brauchen ein Fahrzeug für eine lange Strecke. Aber nur mal kurz um 10 Kilometer irgendwo für eine Einkaufstour reicht ein Elektroantrieb völlig aus. Also ich glaube, auf einem Entwicklungspfad ist die Kombination zwischen Elektroantrieb und Verbrenner nicht der schlechteste Weg. Man muss allerdings halt auch sagen, muss ich in ein Fahrzeug zwei separate Antriebskonzepte verbauen? Genau, das ist halt der Haken, ne? Das ist halt so ein bisschen der Haken dabei. Ja? Und Gewicht, Komplexität, Wartung, Anschaffung. Genau. Ich sag mal, die klassischen Automobilhersteller haben das momentan als Trend erkannt, bieten das an, setzen das auch an. Es hilft ihnen, die CO2-Bilanzen zu erfüllen. Also von daher, ich glaube aber ganz ehrlich, dass sich das Thema Hybrid perspektivisch auch als Übergangsszenario wieder erledigen wird an der Ecke. Man wird dann auf einen Antriebsstrang wieder komplett setzen, der dann tendenziell eher das Elektroauto ist und man wird nur noch für bestimmte Ausnahmen eben vielleicht auch als Mietkonzept Langstreckenverbrenner haben. Also Hybrid macht Sinn, Stand heute, keine Frage, aber ist auch, sage ich mal, für meinen Geschmack eine Übergangstechnologie. Stand heute aber durchaus sinnvoll, auch um das Thema Elektromobilität auch in den Markt zu bringen, muss man ja auch mal sehen an der Stelle. Man hat hier den Effekt, dass man es mal ausprobieren kann, man weiß aber, ich habe da noch mal einen Verbrenner, das funktioniert alles. Genau, Plan B. Also die Kombination ist vielleicht wirklich gar nicht verkehrt. Vielleicht könnte es uns in Summe in der Thematik helfen. Es gibt da laut einem meiner Hörer angeblich dieses, was heißt angeblich, der wird es schon wissen, es gibt da dieses Hubject-Projekt, ist das bekannt? Ich korrigiere mal, Hubject. Wusste ich nicht, ob es Deutsch oder Englisch ist. Nennen sich die Kollegen. Hubject. Okay. Kennen wir recht gut, ja. Da geht es um irgendwas mit Abrechnung. Genau. Es geht um das Thema Roaming. Das kennen die meisten von uns, das kennen wir alle vom Telefonieren her. Ja. Wir haben heute unseren Telefonanbieter, mit dem wir telefonieren. Und wenn wir aber nach Italien in Urlaub fahren, möchten wir da unten auch telefonieren. Genau, klar. Da unten ist aber ein anderer Telefonanbieter. Ja? Und jetzt ist die Frage, ich als Kunde möchte am besten gar nichts davon mitkriegen, dass es einfach nur funktioniert. Und das Gleiche kostet. Am besten das Gleiche, oder? Aber die beiden müssen untereinander ja klären, wie sie diese Verrechnung machen. Ja. Und das ist eigentlich im Prinzip die Kurzversion von diesem Roaming-Ansatz. Man muss sich überlegen, wie tauscht man eben gegenseitig diese Leistungen aus. Und was für Leistungen? Geht es da jetzt wirklich um die Abrechnungsdaten zwischen verschiedenen Stromnetzanbietern oder was? Die Nutzung eines Dienstes, also Telefonieren oder Stromladen. Stromladen in dem Fall, in einem fremden Netz, das von irgendjemand anderem. Wir haben, was weiß ich, auf der einen Seite grüne, auf der anderen Seite rote. Und ich fahre von grün nach rot und möchte dort auch tanken. Ja, okay. Jetzt sagt rot, ja, das kostet aber Geld. Und grün sagt, ja, das ist aber mein Kunde. Ja, okay. Jetzt müssen die beiden sich einigen, wie sie den Ausgleich herstellen. Und Hubject kümmert sich um diese Standardisierung. Hubject sagt, ich spreche mit grün, ich spreche mit rot, ich kann auch mit blau und gelb auch noch reden. So, die sind in der Mitte als Hub. Als Hub, genau. Und von daher bieten die jetzt die Dienstleistung an und sagen, ich kümmere mich darum, dass diese ganze Abrechnungslogik zwischen diesen ganzen Betreibern funktioniert. Fairerweise muss man sagen, es gibt nicht nur Hubject, es gibt auch ein paar andere Anbieter, die einen analogen Dienst anbieten. Die unterscheiden sich in Details, wie sie die Verträge aushandeln, wie das Vertragsmodell aussieht. Aber am Ende des Tages kann man ja auch heute schon sagen, und da ist auch ein großer Druck von der Politik dahinter, zwischen diesen einzelnen Anbietern, die dieses Roaming und dieses Clearing von Dienstleistungen anbieten, das muss so einfach funktionieren wie bei uns heute beim Telefonieren. Keiner denkt von uns mehr drüber nach. Es funktioniert einfach. Mein Hörer sagt, dass das irgendwie sich schwer tut, ans Laufen zu kommen. Das ist richtig. Das hängt genau damit zusammen, dass diese unterschiedlichen Firmen, also Hubject beispielsweise, Smartlab ist eine andere, haben unterschiedliche Konzepte, wie sie ihre Kunden mit Verträgen versorgen. Und diese Zusammenspiel zwischen den Abrechnungsmodellen, das ist das, was momentan noch nicht ganz einheitlich klappt. Man hat jetzt vor kurzem technisch gezeigt, das ist ja alles nur IT. Ja, eben, also das kann ja kein technisches Problem sein. Es liegt an den Vertrags- und an den Geschäftsmodellen Business, dahinter. Genau, ja. Und da gibt es aber momentan auch ganz aktuell die Zusagen von eben den großen Anbietern dieser Dienste, dass man da aufeinander zugeht und sich einigen wird. Weil für uns als Kunden am Ende des Tages ist das hinderlich, wenn es nicht einheitlich funktioniert. Und man muss da mit unheimlich vielen unterschiedlichen Karten und irgendwas agieren. Das ist nicht zielführend für das Thema. Und deswegen, das wird sich momentan auch ganz massiv betrieben, unterstützt von der Politikseite aus. Da gibt es also wirklich einen gewissen Druck, dass man sich hier einigt und dass es hier vereinheitlicht wird an der Stelle. Es wäre auch hilfreich, wenn dann der Strom in Italien nicht das Dreifache kosten würde, so wie jetzt das Telefonieren. Weil das, also ich meine, da gibt es ja auch jetzt gerade Bestrebungen europaweit, glaube ich, die Roaming-Gebühren zu deckeln, weil das ja teilweise wirklich eine Unverschämtheit ist. Witzigerweise sogar im gleichen Konzern, ja. Also wenn ich in T-Mobile Austria telefoniere, sollte man nicht glauben, dass es der gleiche Konzern ist. Ne? Es kostet trotzdem Roaming und so. Also, ja. Wie gesagt, hier geht es erstmal ganz lapidar darum, dass man Abrechnung von Strom zwischen unterschiedlichen Anbietern erstmal sicherstellt. Roaminggebühren ist zwar das Geschäftsmodell jetzt, was dahinter steht, aber ja, wir reden ja momentan noch relativ wenig, sage ich mal, Geschäftsvorfälle, aber es wird zunehmen. Und wie gesagt, Hubject ist halt einer solcher Anbieter, die solche Abrechnungssysteme anbieten, weil alle, die irgendetwas in diesem Markt machen, das muss man sich vielleicht nochmal verdeutlichen, alle, die irgendetwas machen in diesem Markt, wollen ja Geld verdienen. Wie verdienen sie Geld? Indem sie irgendwann mal eine Rechnung schreiben. Ja. Und wenn es halt viele kleinteilige Prozesse sind und sie müssen schauen, wo sie, von welchem Vertragspartner, wie ihr Geld bekommen, dann macht halt auch so ein Dienstleister Sinn, der hilft bei dieser Abrechnung. Und das ist halt, also Abrechnung ist ein ganz, ganz elementares Thema. Wenn sie Dienste nicht wirklich abrechnen können, können Sie kein Geld damit verdienen, wird es den Dienst nie geben. Also deswegen, die Abrechenbarkeit selber ist eine logisch und konsequente Fragestellung. Ja. Ja. Reden wir mal ein bisschen über das Stromnetz. Weil wenn wir jetzt auf einmal alle unsere Autos über das Stromnetz betanken wollen, dann muss der Strom erstmal irgendwie durch das Netz hierher kommen und er muss produziert werden. Mhm. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, das Produzieren wird nicht so das Problem sein, da bauen wir halt irgendwo noch ein paar Gas, Solar oder was auch immer gerade in ist, Kraftwerke hin. Das, ich meine, das kann man machen, aber ist unser Netz in der Lage, den Strom zu transportieren? Muss ich am Netz was ändern? Ich meine, vor allem, weil ja die meisten dann irgendwie abends oder nachts ihr Auto laden. Ja? Ich meine, da gibt es ja bestimmte Patterns, Beruf, lalala. Ja. Das ist eine sehr interessante Fragestellung, weil es gibt sehr, sehr differenzierte Antworten oder auch differente Antworten. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn alle Fahrzeuge in Deutschland elektrisch betrieben werden. Wie viel sind denn das grob? Wie viele alle, Autos haben wir? Jeder, nein, schon klar. Alle, wie viele Millionen Autos haben wir? Ganz grob. Die Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Okay, aber, egal. Theoretisch alle. Ja. Also wenn wir nur das Bild malen. Ja. Also theoretisch alle Fahrzeuge in Deutschland sind elektrisch. Und es geht eine schwere Orkanböe über Nordeuropa. Ist das immer noch ein Vielfaches von dem Strom, die alle diese Fahrzeuge zusammen verbrauchen und speichern könnten? Das verstehe ich nicht. Was soll die Orkanböe in dem die, Spiel? Die Windräder. Achso, die Energie, die dadurch Energie. Potenziell. Genau. Okay. Also wir haben hier eine. Bei den existierenden Windrädern? Ja. Aha, okay. Also das ist immer noch ein Vielfaches mehr, als wir für alle Fahrzeuge bräuchten an der Stelle. Also sprich, es fällt nicht ins Gewicht. Kapazität, das ist der erste Teil der Antwort. Okay. Die Kapazitäten, von denen wir reden, oder das, was Sie vorhin sagten, mit der Erzeugung, ja, das ist nicht wirklich das Problem. Wir haben genügend Kapazitäten für die Erzeugung, das ist alles da und machbar. Stichwort Stromnetz. Wie kriegen wir jetzt diese riesengroßen Kapazitäten? Wir haben früher große Kraftwerkskapazitäten gehabt. Vom Großkraftwerk wurde das über die Strukturen verteilt bis in die Versorgung der Verteilnetze auf der untersten Ebene. Und das hat wunderbar funktioniert. So sind unsere Netze heute gebaut. So top-down. Top-down. Immer kleiner, feiner verteilt. Großkraftwerk, Mittelspannungsebene, Niederspannungsebene. Ja. So, jetzt haben wir auf einmal dieses Thema Elektromobilität. Jetzt kaufen wir beide uns einen Tesla. Wir wohnen nebeneinander und kommen nach Hause und meinen, wir stecken gleichzeitig abends um 6 diesen Tesla an das Stromnetz an und wollen großes Auto, große Batterie, wir wollen jetzt ganz viel Strom haben an der Stelle. Jetzt haben wir auf einmal das Problem, dass das Stromnetz auf der untersten Ebene genau dafür eigentlich nicht gebaut worden ist, dass so viel Last an einem einzigen Punkt auf der untersten Ebene gezogen wird. Und gesetzt den Fall, unsere beiden Nachbarn rechts und links finden das toll, dass wir einen Tesla haben, kaufen sich auch noch ein Elektroauto. Klar. Und wir haben auf einmal 3-4 Fahrzeuge in einem Haushaltsstrang, klassischerweise, wie wir sie heute oft draußen sehen, dann haben wir diesen Gleichzeitigkeitsfaktor. Und das ist das, was die Energieversorger eigentlich die Schweißperlen auf die Stirn treibt, weil das ist das, was sie eigentlich in den Netzen nicht vertragen können. Die große Windböe, der Orkan, der über Norddeutschland zieht, den können die Energieversorger besser abpuffern als 5 gleichzeitig zu ladende Elektrofahrzeuge auf der Niederspannungsebene. Weil die Kraftwerke an den Hochspannungsnetzen hängen. Genau. Und wir werden ob wir einen Umbau tatsächlich sehen werden, da bin ich mir noch gar nicht sicher. Der Schlüssel an der Stelle lag eigentlich, wir müssen von diesem Gleichzeitigkeitsfaktor wegkommen, dass alle gleichzeitig laden wollen, eher hin zu diesen gesteuerten Ladeprozessen. Sprich, ich stecke mein Auto ein und sage, bis morgen früh um 8 muss es voll sein. Genau. So, und wenn man diese Gleichzeitigkeit entzerrt und das, sage ich mal, entsprechend über intelligente Ladeprozesse steuert, dann, zweiter Teil der Antwort, dann muss man unsere Stromnetze jetzt nicht unbedingt umbauen oder komplett auf den Kopf stellen. Dann sind unsere Stromnetze, und das sagen auch einige Studien, eigentlich in der Lage, eine signifikant große, Klammer auf, fast alle, Elektrofahrzeuge, die wir da sehen werden, aufzunehmen an der Stelle. Sicherlich wird es da an der einen oder anderen Stelle Veränderungen geben müssen an der Ecke. Aber der Punkt ist, kurzfristig könnten wir heute schon mit zu vielen Elektrofahrzeugen an einem einzigen Punkt, Stichwort gleichzeitig, so ein Stromnetz in die Knie kriegen. Also das würde nicht gehen. Wenn man es entzerrt, sagen die Energieversorger, dann können wir das auch durchaus handhaben. Zumal ja das Energien- oder Stromnetz sich auch aus anderen Beweggründen raus weniger als top-down, dünner verästelnder Baum hin zu mehr einem wirklichen Netz Stichwort Energiewende, Dezentralität, ja, genau, Dezentralisierung, erneuerbar. Genau. Jeder hat seine Solarzelle auf dem Dach. Möglicherweise kann ich dann ja auch mein Auto direkt mit dem Strom laden und ich gehe gar nie ins Netz. Ne? Das wird alles kommen. Das ist das, was man unter der ganzen Energiewende-Thematik drunter sehen. Ja. Ja, das wird kommen. Und ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die nächste Welle von Fahrzeugen, die wird auch zu Hause geladen werden. Ja, da werde ich natürlich, wenn es geht, auch tagsüber meinen eigenen Solarstrom verbrauchen. Ich werde das Netz gar nicht mehr belasten an der Stelle. Das wird alles kommen. Man muss sicherlich hier, was das Stromnetz angeht, ein bisschen ein Auge drauf halten. Ist das Stromnetz dafür geeignet? Und ich sage das sogar wirklich auch für den klassischen Hausanschluss. Also da möchte ich durchaus auch mal eine Lanze brechen. Wenn ich zum Beispiel ein älteres Gebäude habe, ich packe mir da so eine Solaranlage aufs Dach, eine Photovoltaikanlage aufs Dach und möchte dann innerhalb dieses Hauses diesen Strom auch in mein Fahrzeug ziehen. Ich habe 3,5 kW Ladestrom, also relativ wenig für ein Elektrofahrzeug. Für eine Hausinstallation ist aber möglicherweise 3,5 kW Ladestrom relativ viel. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal erlebt, ein starkes Elektrogerät, da wird das Kabel schon mal warm. Mhm. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Mhm. Also ich möchte davor auch warnen, einfach zu sagen, man stöpselt da sein Fahrzeug mal eben selber an den Hausanschluss an und das ist alles gut. Also da sollte man ein bisschen Vorsicht sein. Wir reden immer noch von Energie. Da steckt Kraft drin und das kann auch unter Umständen mal gefährlich sein. Also, aber Stichwort Umbau der Netze. Man hat andere Anforderungen. Wenn Sie heute einen großen Verbraucher einen Starkstromanschluss legen lassen, müssen Sie es auch mit Ihrem Energieversorger informieren. Das macht einfach Sinn. Kleinere Veränderungen werden wir im Laufe der Zeit sehen. Das ist auch richtig. Das gesamte deutsche Stromnetz ist eigentlich, was das Thema angeht, in einer relativ guten Verfassung, muss man eigentlich sagen. Also wir werden wegen der Elektromobilität alleine jetzt keinen großen Umbau sehen. Okay. Für die erneuerbaren Energien, für die Energiewende schon eher. Mhm. Ja. Und die gehen aber in die gleiche Richtung. Wenn man es intelligent macht, ergänzt man sich natürlich dabei. Und wie gesagt, der Hauptknackpunkt ist tatsächlich, intelligentes Laden heißt, diesen Gleichzeitigkeitsfaktor auszuschalten. Und das wird man wahrscheinlich wieder mit den üblichen Marktmechanismen machen. Ne? Wer Strom halt jetzt will, zahlt halt mehr, als wenn er sagt, ich möchte geladen werden in einem Zeitraum X von jetzt bis irgendwann anders und dann wird es halt billiger. Das ist genau. Das ist die Idee. Da war eben so die üblichen Marktmechanismen. Der Marktmechanismus, den gibt es ja Stand heute noch nicht. Also das ist noch nicht existent. Aber wenn ich einen Flug kaufe, wo ich sage, ich möchte heute hinfliegen und morgen zurück, ist schon teurer, als wenn ich sage, ich möchte nächste Woche hinfliegen und dann nach drei Tage später zurück. Korrekt. Der Punkt war nur mein Einwand im Energiehandel. Das momentan noch nicht etabliert. Aber ja, genau das wird kommen. Gibt ja Patterns, wie man sowas macht. Genau so wird es wahrscheinlich sein. Man wird die Kapazität, die Engpässe, die Leistung, was auch immer sich da entwickelt, man wird diese Dinge separat bepreisen, man wird Modelle finden dafür. Aber was man da auf jeden Fall braucht, ist natürlich ein intelligenteres Stromnetz in dem Sinn, dass dann ich und meine Nachbarn in irgendeiner Art und Weise die Information mit meinem Ladestromdienstleister, sprich meinem Stromanbieter, austauschen müssen. Also da wird es diese ganzen Smart Home, Smart Energy, Smart Meter, Stromzähler und so weiter, da muss was passieren in die Richtung, sonst geht das ja nicht. Es macht Sinn, wenn es da eine Entwicklung gibt, die die Informationen austauschen. Ja, definitiv ja. Da muss ja, sonst geht's nicht. Sonst haben wir genau den Effekt, 5 stehen nebeneinander und machen sich einen Spaß, stecken alle gleichzeitig einen Stecker rein und dann wird dunkel. Ist dunkel. Genau. Also ja, Intelligenz, smarte Lösungen machen da Sinn, werden da gebraucht werden und ich denke mal, das wird sich auch entwickeln. Wir haben Stand heute noch nicht das Problem, weil es gibt halt zu wenige Elektrofahrzeuge, die das Problem generieren. Ja. Aber ich denke mal, das wird als Problem auch mehr und mehr Fahrzeuge wir haben, desto signifikanter wird das Thema werden. Und dann werden wir, glaube ich, auch die entsprechenden Regeln kommen. Spätestens, wenn die Netzbetreiber häufiger Probleme bekommen, werden die entsprechende Maßnahmen einfordern. Weil, wie gesagt, die Alternative ist, es wird halt dunkel. Und das und den Strom wollen sie ja verkaufen. Also einfach zu sagen, nee, du kriegst keinen Strom, ist ja nicht in deren Interesse. Ja, die wollen den Strom verkaufen, die wollen ihre Infrastruktur bezahlt haben. Da bin ich wieder bei dem Punkt, es wird Mechanismen geben, wie das bezahlt werden wird. Ja. Also Stichwort Bezahlen von Strom, vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Man denkt ja auch schon drüber nach, Strom bezahlen, abrechnen. Strom sind ja immer noch Centbeträge eigentlich nur, von denen wir reden. Ja, klar. Dass man zum Beispiel sagt, naja, Strom auf einem Parkplatz in der Stadt, Muss ich dafür eine riesen Abrechnungsorgie und so weiter starten? Oder sage ich nicht, naja, ich habe für den Parkplatz, was weiß ich, 2 Euro die Stunde bezahlt statt 1,50 und damit ist der Strom dabei. Ja. Also Stichwort auch hier Marktmodelle, wie man das Ganze bezahl- und abrechenbar macht. Sowas wird sich entwickeln an der Stelle. Und in Kombination mit den Stromversorgern, Energieversorgern, die machen sich Gedanken tatsächlich, wie sie diese Dinge steuern, abrechnen und wo sie auch die Intelligenz dann herbekommen. Ne? Kann man das Ganze auch potenziell rumdrehen und die Autos als Energiespeicher verwenden? Also, dass ich irgendwie morgens mein Auto oder nachts mit billigem Strom tanke, ich fahre ins Geschäft, sage meinem Auto, heute Abend um 6 brauche ich irgendwie, muss ich wieder heimkommen, ich möchte irgendwie eine bestimmte Reserve, den Rest, liebes Auto, verkaufe ihn möglichst kosteneffizient zurück in das Netz, weil es steht da eine Batterie. Gibt es da Überlegungen, gibt es da Forschungen? Es gibt da sehr, sehr interessante Forschungen. Man nennt das Netzdienlichkeit der Fahrzeuge. Das ist so ein Stichwort, was da häufig fällt. Und ja, so eine Batterie, und wenn man ganz viele Batterien hat und man kann die auch alle noch steuern, dann kann man sicherlich darüber nachdenken, da so einen, sag ich mal, Effekt zu erzeugen. Ja. Also theoretisch ja. Kommen wir zu dem praktischen Fall. Der praktische Teil heißt, das Fahrzeug müsste immer angestöpselt sein. Also mit dem Stromnetz verbunden, dass das Ganze funktioniert. Jetzt bin ich wieder bei den Verhaltensmustern, die wir ganz am Anfang schon mal kurz gestreift haben. Bin ich bereit, mein Fahrzeug immer angestöpselt zu haben? Ja, weil ich kann ja meinen Strom dann verkaufen. Ja, nochmal, wir reden von Centbeträgen. Okay. Und damit geben Sie auf, die Option mal zu sagen, oh, ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal schnell woanders hinfahren. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass sich das wirklich, dass das Interessante, das Angebot so interessant wird, dass die Menschen das tun. Allerdings kommt in so einer Batterie ja jetzt auch kein unendlich großer Speicher zustande. Ja. Ja, und wir reden hier von wenigen Cent, wirklich zum Teil Bruchteil von Cent. Das war das gleiche Thema wie Steuern der Waschmaschine. Ja? Ich spare, was weiß ich, 20 Cent beim Waschvorgang. Ja? Und die Frau schimpft mich, dass die Wäsche wieder 2 Stunden verknittert in der Waschtrommel gelegen ist. Also die Frage ist, wird das akzeptiert? Also es ist theoretisch machbar, ja. Ob es sich praktisch umsetzt, glaube ich, dazu brauchen wir erstmal wesentlich mehr Fahrzeuge, die dann auch, sage ich mal, diesen statistischen Mittelwert von verfügbarer Kapazität auch überhaupt erstmal realisieren. Wie gesagt, Theorie, Praxis, wir werden es beobachten. Das hängt auch sehr viel mit den anderen Marktmechanismen, Stichwort Energiewende, Smart Grid zusammen, wie die sich entwickeln. Wenn es dort Speicher gäbe, die größere Effekte bereitstellen zu günstigeren Preisen, dann muss man immer diesen Komfortverlust versus Gewinnoption gegeneinander abwägen. Und ich glaub, also sprich, man wird möglicherweise eh eine große Batterie oder sonst was im Keller haben, weil man seine Solarenergie ja irgendwie speichern muss und dann fällt quasi der Speicher im Auto nicht mehr so richtig ins Gewicht, weil der viel kleiner ist. Könnte, ja. Es gibt, wie gesagt, auch umgekehrte, gerade diese Rückspeisefähigkeit. Ich hole tagsüber den eigenen Solarstrom und nutze ihn dann nachts für. Also es gibt da schon diverse Ideen und Konzepte dazu. Der Punkt ist, diese Umsetzung in marktwirtschaftliche Modelle, dass es genügend Kunden gibt, die sagen, Mensch, super tolle Idee, das wollte ich schon immer. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und wir reden halt bei Strom tatsächlich nach wie vor immer noch von, ich sag mal, einem Gut, was tatsächlich wenige Cent kostet. Commodity. Es ist zwar relativ teuer in Summe, aber für diesen Einsparvorgang, wenn jemand sagt, also hier Tag da Auto stehen lassen, kriegst 5 Cent dafür, und sage ich, okay, 5 Cent. Und man muss sich ja auch um alles das kümmern. Man muss ja dann auch wieder Verträge abschließen mit Gott und der Welt. Und man merkt ja schon heutzutage, die Leute sind ja oft zu faul, ihren Telefon oder normalen Stromanbieter zu wechseln, einfach weil sie keinen Bock haben, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Ich kenne das auch von mir, ja. Und da brauchen wir viel kompetentere Nutzer. Gute Idee. Projizieren wir das Ganze mal noch ein bisschen in die Zukunft wieder rein. Wenn alles so mit Sensorik und IT durchdrungen wäre, dass das alles so geht, einfach geht, dann kommen vielleicht auch so Unternehmen, Dienstleister auf die Idee und sagen, wir bieten solche Services an. Ja. Man hat genügend Kapazität, um das zu poolen, um solche, sag ich mal, Aggregationsdienste tatsächlich auf die Beine zu stellen. Ja. Wenn die technischen Möglichkeiten dazu gegeben sind, es gibt einige, die darüber nachdenken, dann werden wir solche Dinge auch sehen. Aber auch hier wieder, wir brauchen relativ viel Investitionen in Infrastruktur. Und wenn es nur dieser kleine Sensor ist, der das irgendwie schaltet und misst und macht und tut. Ja, ja. Aber das muss halt, sag ich mal, den Gesamteffekt ergeben. Ja, ja. Also Konzepte, Ideen, ja. Das ist jetzt nichts, was irgendwie noch nicht betrachtet wird. Auch Forschungsprojekte, die genau solche Effekte untersuchen. Und im Wesentlichen ist momentan der Punkt eigentlich, dieses intelligente Laden, das ist eigentlich mehr der Effekt, dass man Last zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Netz zieht. Ob ich jetzt erst mein eigenes Hausnetz habe oder das Gesamtnetz betrachte, die Steuerung der Last ist das Thema. Ja. Das Rückspeisen, das, ich sag mal, diese netzdienlichen Effekte der Batterie, ist Stand heute eher noch ein bisschen ein theoretisches Modell, weil wenn es dann wirklich zum Schwur und zum Vertrag kommt, für Haushaltskunden glaube ich nicht wirklich ein interessantes Modell, eventuell eher zum Tragen kommt das bei Industriekunden. Ja. Also die größere Installationen haben, in Summe. Ja. Ja. Ja. Die haben auch andere Anforderungen Richtung Versorgungssicherheit. Ja. Da macht das auf einmal schon wieder mehr Sinn. Ja? Aber eine Frage ist, ob ein großes Industrieunternehmen ein Autobatteriespeicher anbietet, um diesen netzdienlichen Effekt beizustellen. Oder ob die nicht sagen, Mensch, wir haben hier, keine Ahnung, unser eigenes Kraftwerk oder unsere eigene, keine Ahnung, andere Dimension schlicht und ergreifend. Ja, ja, klar. Ja. So, man muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Gut, das nächste Thema, über das wir so ein bisschen reden wollen, ist die Ökobilanz. Wir haben vorhin schon gesagt, dass der Elektromotor sicherlich einen Wirkungsgrad hat, der so ziemlich über allem anderen steht, was irgendwie Energie in Bewegung umsetzt. Ja. Also im Vergleich mit dem Verbrenner auf jeden Fall, was die Umsetzung in diese Fahrwärtsbewegung angeht, ja. Genau. Wie sieht es mit der Gesamtökobilanz aus, wenn wir jetzt quasi vom Kraftwerk oder vielleicht sogar vom Abbau, wo irgendein Bagger irgendwie Kohle aus dem Berg klopft? Genau, die Diskussion steht und fällt eigentlich damit, wenn man es mal ganz negativ betrachtet, also wirklich Negativszenario. Und wir nehmen einen Strom, der aus einem Braunkohlekraftwerk erzeugt wird. Ja. Dann muss man fairerweise sagen, dass die Ökobilanz in Summe eigentlich fast schlechter ist als bei einem Vergleichsfahrzeug. Der Dreh- und Angelpunkt ist hier einfach, wie ist der Energiemix der Zukunft hier in diesem Kontext? Ja. Ausgehend davon, dass wir viel, viel mehr erneuerbare Energien haben werden. Wir sind jetzt schon bei über einem Drittel erneuerbare Energien im Gesamtenergiemix in Deutschland. Jetzt brandaktuell, wir haben das erreicht. Das ist schon eigentlich ganz beeindruckend. Ne? Das ist beeindruckend. Ja? Und wenn das noch weitergeht an der Stelle. 20 Jahren haben wir Kernfusion? Oder 30? Nee, ich meine, hat man vor 30 Jahren zwar auch schon gesagt. Aber, ich glaube aber schon, dass das Thema kommen wird. Könnte, irgendwann. Ja. Nichtsdestotrotz, wir werden diese fossilen Kraftwerke, die sind auf dem Rückzug. Ja. Ja? Bestenfalls noch sowas wie Gas, aber dann kommen wir in die Diskussion Power to Gas. Wir werden Windenergie wiederum in Gas wandeln und das wiederum einsetzen. Also ich glaube, die Ökobilanz wird sich perspektivisch deutlich positiv darstellen für Elektrofahrzeuge, ja auch in dieser Gesamtkette ja, gegenüber dem klassischen Verbrennungsfahrzeug. Aber das heißt, eigentlich macht Elektromobilität erst so richtig Sinn, wenn man dann auch die Kraftwerke schwerpunktmäßig erneuerbar hat, also quasi mit einer mehr oder weniger schadstofffreien Energieproduktion. Haben wir ja eigentlich Stand heute im Energiemix heute schon zu einem Drittel, genau. So weit erreicht. Und ich sage nochmal, es gibt ja heute schon relativ viel, nehmen Sie die Deutsche Bahn als Beispiel. Ja? Der Herr Grube, gerade gestern einen Vortrag gehört von ihm, stellt sich hin und sagt, wir fahren mit Ökostrom. Mhm. Die Deutsche Bahn fährt mit Ökostrom. Also Ökostrom einzusetzen, auch für die Beladung von Elektrofahrzeugen, wird das Normalste der Welt werden. Weil genau diese Diskussion wird sich keiner stellen. Auch Tesla zum Beispiel kauft nur Ökostrom ein. Mhm. Ja? Und stellt sich nicht hin und sagt, naja, in meinem Schnelllader ist ja Braunkohlestrom. Das machen die nicht. Die werden Ökostrom dafür anbieten an der Ecke. Mhm. Wenn man jetzt Ökostrom sagt, ne, dann muss man natürlich auch die Gesamtbilanz von einer Photovoltaikzelle sehen, die natürlich extrem energieaufwendig in der Herstellung ist. Da habe ich jetzt auch keine Zahlen im Kopf. Aber auch da ist nicht unbedingt immer alles ganz so goldig, wie es glänzt. Oder man muss sicherlich den Gesamt, bei so einer Ökobilanz immer diesen gesamten, sag ich mal, Prozess anschauen. Das ist sicherlich richtig. Ja. Und deswegen tue ich mich auch relativ schwer mit einer konkreten Aussage, weil ja. das ist so eine Statistik, wenn man die nicht selbst gefälscht hat, dann weiß man nicht, was drin steht. Also ein waches Auge in der Diskussion, was steckt dahinter, was wurde dort eingesetzt, wie schlimm sind die Produktionsbedingungen bei den Komponenten und so weiter. Das ist alles eine Facette. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sagen, Elektromobilität in Kombination mit diesen erneuerbaren Energien. Und schauen wir hier in Deutschland mal, von was reden wir? Wir reden von Wind, schwerpunktmäßig Wind und etwas Photovoltaik. Mhm. Aber schwerpunktmäßig wird Wind der Energieträger sein. Der Trend ist eigentlich da vorgezeichnet. Von daher, glaube ich, ist diese Diskussion, ich würde die jetzt nicht zu hoch ansetzen von der Wertigkeit. Und was passiert mit den Akkus, wenn die kaputt sind? Meine Akkus bestehen auch nicht nur aus Sonnenblumenöl, sondern auch aus irgendwie nicht so gesunden Geschichten. Ja, und auch das ist mit da was dazu? Akkus ist eine relativ interessante Diskussion, weil es ergibt sich gerade so eine Art Second-Life-Ansatz für eben diese Batterien. Das heißt, nach der Lebensdauer im Fahrzeug oder auch in einem anderen technischen Gerät, was macht man damit? Wir sind mittlerweile ja ganz gut im Batterien sammeln. Mhm. Der typische Deutsche ist da jetzt schon darauf eingerichtet, dass er Batterien auch alle schön brav immer in der Sammelstation abgibt. Bei diesen Akkus, die in Fahrzeugen verbaut werden, gibt es jetzt schon die ersten Ansätze, dass man die auch sammelt. Und diese Restkapazitäten, also der ist nicht mehr so fit, wie er mal war, aber dass man diese Restkapazitäten einfach in größeren Batterie-Sammelstationen nochmal einsetzt, dann hat man sie am Netz. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass man daraus netzdienliche Effekte ableitet. Das ist der ökologische Aspekt gar nicht betrachtet, aber dieses Sammeln hat ja genau auch diesen ökologischen Aspekt. Wenn die Batterien nämlich dann tatsächlich am Ende ihrer Laufzeit sind, dann kann man die Dinge auch wiederum in einem Recyclingprozess einsteuern. Das geht, oder? Also das Zeug kann man recyceln, teilweise zumindest. Also ich bin jetzt nicht der Recycling-Experte, aber ich bin schon mal recht zufrieden, wenn ich weiß, dass das Material wird gesammelt und wird dann eben aus diesem gesammelten Prozess in einen nächsten Schritt in der Wertschöpfungskette übergeben. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, gerade wenn dort wertvolle Rohstoffe verbaut sind, dass man die auch wieder retten wird an der Stelle. Mhm. Gerade was das Thema seltene Erden angeht und so weiter, könnte das durchaus ein sehr wichtiger Prozess werden an der Ecke. Also dieser Prozess Recycling im Kontext Elektromobilität ist noch nicht auf der Agenda so hoch angekommen. Dazu haben wir zu viele neuwertige Sachen im Markt. Ich glaube aber, im Laufe der Zeit wird sich das als relativ schnell als Thema etablieren, wo man diesen Recycling-Prozess auch anschaut. Ich meine, man hat ja die gleiche Diskussion zum Beispiel auch bei diesen ganzen elektronischen Gadgets, also Handys und so weiter, wo man sagt, alle 2 Jahre gibt es was Neues vom Mobilfunkvertrag her und das führt dazu zu so einer Wegwerfkultur, dass man die alten Handys wegschmeißt, ohne die sozusagen zu Ende zu nutzen, bis sie kaputt gehen. Auf der anderen Seite gibt es eben dann inzwischen Firmen, nennen jetzt keine Namen, weil die nämlich im Gegensatz zu anderen Podcasts uns nicht sponsern, deshalb nenne ich auch den Namen nicht, wo man halt quasi sein gebrauchtes Handy hinschicken kann, da dann nochmal irgendwie 1-2 Drittel vom ursprünglichen Preis kriegt und die verkaufen es dann halt in Märkte, wo Leute sich halt das neueste Apple-Teil nicht leisten wollen oder können und so weiter. Wir müssen uns mal klar sein, wenn ich die gebrauchten Handys auf einen Berg aufhäufe und gucke mir daneben den Berg der gebrauchten Akkus aus Elektrofahrzeugen an, der ist winzig klein dagegen. Also das Problem ist noch nicht so. Noch nicht. Aber ich meine, wir reden ja über die große, tolle, heile Welt, wo alles elektrisch betrieben und so. Aber da kann man eigentlich fest davon ausgeben, dass dieses Thema Recyclingprozess von eben Akkus definitiv hier angegangen wird, sobald es eben, sag ich mal, auch genügend gebrauchte Akkus gibt. Also Stand heute gibt es die ja noch gar nicht. Die sind ja momentan alle noch im Einsatz. Mhm. Es gibt kaum Fahrzeugflotten, wo man sagen kann, ich habe hier schon einen 10 Jahre alten Akku, den man mal recyceln kann an der Stelle. Mhm. Also kommt als Thema, habe ich auch schon vermehrt auf entsprechenden Projektanträgen gesehen, aber entwickelt sich erst noch. Mhm. Okay. Generell wird ja oft die Gesamtökobilanz auch als negatives Argument, also als Argument gegen die Elektromobilität verwendet von Skeptikern, weil man halt eben sagt, hier da Herstellung von der Solarzelle und dann na, der ganze Rattenschwanz, der da dranhängt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch das überlegen beim Abbau von Öl. Es ist nicht nur so, dass das Öl nachher weg ist und CO2 produziert, da gibt es Bohrinseln, da gibt es Hersteller von Bohrinseln, da gibt es Schiffe, die da ständig irgendwie das Essen hinfahren. Das muss man auch alles reinreißen, das tut eigentlich auch keiner. Jetzt muss man auch gucken, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Der Punkt ist, man muss immer genau hinschauen, wer sagt da und wer äußert sich an dieser Ecke zu wozu an der Stelle. Und wir müssen uns alle darüber klar sein, wir verbrauchen Ressourcen. Ja. Ob wir Elektroauto fahren, ob wir telefonieren, ob wir was, egal was, wir verbrauchen Ressourcen dabei. Und wir sollten einfach bewusst damit umgehen an der Stelle. Und die Frage zu stellen ist richtig. Und gerade wenn wir die Ökobilanzen dann noch anschauen, auch dahinter zu schauen, wer hat die gerade geschrieben, was will er damit bezwecken an der Ecke. Und ich glaube, am Ende des Tages muss man schon sagen, Elektromobilität ist grundsätzlich der bessere Weg statt der klassischen Verbrennertechnologie, weil wir halt wesentlich effizienter sind im Umgang mit dem, was wir machen. Also ich mache ein Beispiel, wenn Sie heute schauen, jetzt wirklich nur mal auf den Kraftstoff bezogen. Es gibt da so ein schönes Bild, was einer der Zukunftsforscher immer verbreitet. Wenn Sie heute einen Liter Kraftstoff nehmen und vergleichen den mit einer guten Flasche Wein. Angenommen, wir machen jetzt eine gute Flasche Wein auf, nehmen die Flasche Wein und gießen von dem einen Liter 80% in den Ausguss. Ja, von dem Wein. Von dem Wein, ja. 80% schütten wir weg. Ja. Ja, das ist Wärme, das ist Auspuffgase, den schütten wir weg. Und bei den letzten 20% freuen wir uns, wie toll der Wein war. Das machen wir gerade mit Benzin. Ja, klar. Nichts anderes. Ja. So, also das muss man sich mal überlegen, ja. Und jetzt fangen wir an, in Elektromobilität zu gehen und sagen, okay, wir ziehen aus der Energie über 90% Wirkungsgrad im Elektromotor. Das ist schon mal super gut, was diese Vorwärtsbewegung angeht, das Umsetzen in reine Bewegungsenergie. Ja, wir haben eine längere Kette dahinter in der Stromerzeugung. Und wenn das dann aus Wind und aus Photovoltaik kommt, dann sieht die Ökobilanz deutlich besser aus. Also die Flasche Wein, die wir genießen können, ist wesentlich voller. Ich meine, selbst wenn es aus, in Anführungszeichen, schmutzigen Energien kommt, allgemein ist es ja einfacher, Filterungstechniken und so weiter in großtechnische Anlagen einzubauen, statt in Autos, weil ich muss nämlich nicht in der Gegend rumfahren. Das heißt, selbst aus der Perspektive, ich meine, ich habe keine Ahnung davon, aber ich würde es einfach mal behaupten, kann man da leichter dafür sorgen, dass man da weniger Schaden anrichtet als im Auto. Ja, und ich bin wieder bei dem Thema, das ganze Energiewende-Thema hängt ja an dem Thema CO2, Ressourcenschonung und so weiter. Und der Trend geht eindeutig in die Richtung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Das hat auch alles, also dieser gesamte, sag ich mal, Umweltgedanke treibt ja massiv auch das Thema Elektromobilität an. Ich habe eine Frage von den Podcastern von ConScience aus Konstanz, die haben gefragt, was mit dem Rebound-Effekt ist. Daraufhin habe ich sie gefragt, was denn der Rebound-Effekt sei. Dummerweise habe ich das A nicht aufgeschrieben und B schon wieder vergessen. Insofern kann ich es jetzt auch gar nicht mehr sagen. Wir können jetzt mal Google bemühen, weil... Ja, sollen wir mal kurz gucken. Das war eigentlich eine ganz gute Frage. Ich kann nämlich leider gerade nicht googeln, wenn ich nicht im Netz bin. Einfach, ja, wir googeln einfach kurz. Ja, hier... Online, von daher können wir mal googeln, ob wir was zum Thema Rebound-Effekt finden. Genau, und nebenher reden wir irgendeinen Unsinn, den wir hinterher rausschneiden oder auch nicht. Das ist ja einer dieser beliebten Witze, dass man sagt, dass man es nachher rausschneidet, aber genau diese Aussage nachher noch im Podcast drin bleibt. Und Rebound-Effekt. Wir haben ungefähr 130.000 Treffer zu dem Thema. Wikipedia. Wikipedia steht unter Rebound-Ökonomie, Führung, die Effizienzsteigerung, gerade zu erhöhtem Verbrauch. Schauen wir genau. Weil man sozusagen jetzt effizienter und ökologisch verträglicher fahren kann, wird man noch mehr fahren, was dann im Endeffekt absolut gesehen zu einer größeren Schädigung der Umwelt oder einfach zu mehr Verbrauch führt, als es vorher geführt hätte. Also ist natürlich jetzt eine recht akademische Diskussion, ob es den wirklich gibt, ob dieser, also wie gesagt, Rebound-Effekt, Ökonomie, das, ich weiß es nicht. Ich glaube weniger an diesen Rebound-Effekt, dass der in dem Kontext Mobilität hier so zu Buche schlägt. Zumindest nicht bei uns hier in Deutschland. Weil wir eh schon jede Menge fahren. Ganz kurzzeitiger Effekt, wenn ich den neuen, keine Ahnung, super Sportboliden elektrisch habe, dann fahre ich halt mal dreimal mehr um den Block. Aber der Effekt wird relativ schnell nachlassen, dieser Spaßfaktor. Ja. Ich glaube, was einen ganz anderen Effekt hat, ist, wenn wir es tatsächlich hinbekommen, Mobilität in Länder zu bringen, die das noch gar nicht haben. Stichwort, wir haben vorhin von diesen Wechselbatterien Photovoltaik getrieben und wir können auf einmal in Afrika, die kein Stromnetz haben, trotzdem Elektromobilität auf die Beine stellen. Ja. Ist das jetzt der Rebound-Effekt oder haben wir einfach ein Entwicklungsszenario? Ich glaube, das ist jetzt wirklich Und vor allem, hätten die nicht irgendwann dann doch Benziner verkauft und noch mehr Schadstoffe produziert? Das ist ja immer das Problem. Man macht zwei Szenarien auf. Das eine findet tatsächlich statt und das andere muss ich entweder mir irgendwie vorstellen oder nicht vorstellen und dann vergleiche ich es mit was nicht passiert ist. Das ist ganz schwierig, finde ich. Also, wie gesagt, ich glaube nicht wirklich dran, dass wir so einen Effekt hier haben werden in Deutschland. Ja. Wenn man es weltweit betrachtet, mag man das darüber argumentieren können. Finde ich aber ziemlich kreativ an Land gezogen, die Argumentation hier an der Stelle. Ich muss auch sagen, als ich das dann damals auch gegoogelt hatte, dachte ich mir also, so richtig kann ich mich damit jetzt nicht identifizieren. Ja. Aber gut. Die Frage ist gut, aber wie gesagt, es ist auch jetzt eine Meinung, die ich jetzt hier vertrete. Vielleicht gibt es da wissenschaftliche Studien, da gibt es bestimmt dazu, man das mal untersucht hat. Aber mir ist das so jetzt in dem tagtäglichen Projektgeschäft oder in der Diskussion eigentlich nicht als Thema über den Weg gelaufen an der Stelle. Also es hat jetzt nicht diese Wahrnehmung. Ja. Wenn es da wirklich irgendwas Signifikantes gibt, dann können wir ja auch gerne nochmal in den Dialog mit den Zuhörern gehen, ob es da was gibt an der Stelle. Ja, genau. Also hier, Konstanz, schickt mal was. reden wir mal ein bisschen über die Industrie. Eine Frage, im Übrigen, also fast alle Fragen kamen hier von meinen Hörern. Das ist echt cool. Also ich habe so gut wie nichts vorbereiten müssen, finde ich echt sehr luxuriös. Also da danke nochmal an die Jungs und Mädels. Eine Frage war, warum brauchen die Großen so lange für reine Elektroautos, während Tesla das Ganze schon seit Jahren macht? Also ich würde jetzt mal meine persönliche Meinung, ich würde einfach sagen, die Großen existieren, sind einfach so in ihre Technologie investiert, dass natürlich die Hemmschwelle viel größer ist, sich zu verändern. Das Disruptive Invention oder Innovation kommt immer von anderen. Mhm. Ist das hier einfach der Punkt? Oder also andersrum, die andere Aussage wäre ja sozusagen, der Enthusiasmus für Elektromobilität ist übertrieben und es steckt wirklich noch jede Menge Potenzial im Verbrenner und wir wissen das nicht, die traditionellen Hersteller wissen es. Es ist wahrscheinlich wie so häufig überall ein Körnchen Wahrheit drin. Der Verbrenner hat sicherlich auch noch Optimierungspotenzial. Wir haben vorhin gerade den Hybrid mal angesprochen. Ja. Da kann man zumindest, was das CO2-Ziel von Fahrzeugen angeht, schon was optimieren. Die großen Industrien, die großen Automobilindustrien, gerade in Deutschland, die gesamte deutsche Infrastruktur ist genau auf dieses Konzept abgestellt und die gesamte Ausbildung. Ja. Stellen Sie sich vor, wir brauchen keine Fahrzeugingenieure mehr, weil wir brauchen jetzt keine Verbrennerexperten mehr. Alle Automobilhäuser gehen im Prinzip pleite, weil die ganzen Werkstätten, die hinten angeschlossen sind, fallen weg. Die ganzen Service- und Wartungskonstrukte braucht man nicht mehr. Wenn Sie heute mit einem Elektrofahrzeug in die Werkstatt fahren und machen eine große Inspektion, ja, was kostet das heute bei einem Verbrenner? Ein paar hundert Euro. Ja. Ja, beim Elektrofahrzeug sagt er, wenn es gut geht, ich habe die Bremsscheibe getauscht, macht 30 Euro. Also da ist nichts mehr. Ja. Ja, und also diese ganze Industrie muss sich umstellen an der Stelle. Und schauen wir nochmal vielleicht nicht nur hinter den ersten Vorhang, sondern vielleicht auch hinter den zweiten und dritten Vorhang. Was bewegt dann die Industrie? Kapital bewegt die Industrie an der Ecke. Also jetzt ohne hier in die andere Diskussion einzusteigen. Aber das Geld regiert die Welt am Ende des Tages. Und hinter diesen großen Konzernen stecken Aktionäre, stecken Anteilseigner und die sagen, ich möchte Geld verdienen. Der Kollege Musk mit seinem Tesla hat sehr, sehr viel Geld mal in die Hand genommen und gesagt, ich tue das jetzt. Wenn der pleite gegangen wäre, ja, oder vielleicht noch geht, das wissen wir ja jetzt. Ja, klar. Ja. Dann wird jeder sagen, ja, das ist ja logisch. Jeder hat es dann vorher gewusst. Und klar. So, ja. Die BMWs und Daimlers bieten unendlich vielen Menschen ein sicheres Einkommen, einen sicheren Arbeitsplatz. Wir werden das nicht mal eben so aufs Spiel setzen, auch im Sinne von Wohlstand in Deutschland. Mhm. Ja. Und ja, die Veränderungen wird kommen, ja, disruptive Prozesse. Disruptive Prozesse können aber auch viel Schaden anrichten an der Stelle. Und ich glaube, die Industrie wird sich darauf einstellen. Und ja, jetzt wir brauchen solche Leute wie die Elon Musks, die Dinge vorantreiben, die Dinge verändern. Und je schneller und je besser die sind, die Schnellen fressen die Langsamen, sagt man ja heute. Nicht mehr nur die Großen, die Kleinen. Ja, das ist ja die Gefahr, ne, dass die einfach die deutschen oder die klassischen großen Automobilhersteller einfach dann irgendwann auf der Strecke bleiben, weil sie das Know-how halt nicht aufgebaut haben. Und dann sind die ganzen sicheren Arbeitsplätze auch dahin. Und ich sag mal, das ist auch mit ein Grund, warum eben, wie gesagt, alle großen Hersteller ja auch Fahrzeuge im Angebot haben. Ob das VW ist, ob das Daimler ist, ob das BMW, alle haben ja Elektrofahrzeuge im Angebot. Nur momentan das große Geschäft wird eben noch mit Verbrennern gemacht und verdient. Und ich glaube, man wird relativ schön zusehen können, wenn sich dieses Geschäft entwickelt. Dann werden Sie sehen, auf einmal, zack, haben wir Unmengen von vielleicht neuen Fahrzeugen da. Und jeder wird sagen, ja, warum habt ihr das nicht schon gleich gemacht? Ja, ganz einfach, weil man mit den anderen Fahrzeugen momentan noch mehr Geld verdient. Das ist halt aber das optimistische Szenario. Ne? Das optimistische Szenario ist, die traditionellen Autohersteller wissen das, können das alles, haben die Studien und Prototypen im Keller und zeigen es nur nicht, weil sie wollen Geld verdienen. Optimistisch jetzt sozusagen. Optimistisch, ja. Na? Die pessimistische Geschichte ist, sie glauben wirklich an ihren, ich sag's mal, alten Scheiß, ja, provokant, und vergessen, das Know-how aufzubauen, und irgendwann hat der Tesla dann die dreifache Reichweite und die ganzen klassischen haben dann halt ein Problem. Das Szenario ist nicht völlig illusorisch, weil insbesondere, wenn man betrachtet, die deutschen Automobilhersteller sind ja jetzt nicht gerade die größten auf dieser Welt. Man meint zwar immer... Ja, in bestimmten Klassen sind es schon. Also im Premium-Segment sind wir sicherlich gut weltweit, aber wenn man mal die Masse an Fahrzeugen anschaut, auch gerade die Bauzahlen, wenn man mal den einen oder anderen chinesischen, völlig unbekannten Hersteller nimmt, der toppt ohne Probleme mal ebenso eine BMW oder eine Daimler. Da muss man sicherlich ein bisschen aufpassen. Und ja, es gibt tatsächlich diese Negativszenarien, die nicht völlig aus der Welt gegriffen sind. Die Frage ist, und auch hier, das ist so Stichwort Transformation der Industrie. Mhm. Wir haben das gleiche Thema bei der Energiewirtschaft, die hier eine Rolle spielt. Ja. Da verändern wir auch gerade signifikant große alte Industrien, 100 Jahre alte Geschäftsmodelle schmeißen wir gerade über Bord. Ja. Und dasselbe machen wir gerade mit der Automobilindustrie. Klar, wir machen es auch bei Büchern, Zeitungen, Fernsehsendern. So, jetzt, wir müssen nur ein bisschen schauen, wie entwickelt sich die Welt an der Ecke. By the way, wenn man die deutschen Verlage als Beispiel nimmt, dafür, wie gut sie in der Lage sind, sich auf eine neue Technologie einzustellen, dann stimmt es nicht besonders positiv, weil dieses Leistungsschutzrecht zum Beispiel ist ja ein Witz. Ja? Das ist ja unglaublich, sowas. Also wenn das ein Beispiel dafür ist, wie die traditionelle deutsche Industrie mit neuen Trends umgeht, dann mache ich mir schon Sorgen um Daimler und Co. Das ist richtig. Ich mache aber jetzt nochmal positiv. Ich bin ja positiv auf. Ja, genau. Ich mache nochmal ein Beispiel. Eine Sache, wo wir in Deutschland sehr gut sind, wirklich gut sind, ist deutscher Mittelstand. Ja. Gesetzt den Fall, die großen OEMs verschlafen diesen Trend. Ich sage das mal bewusst. Das wird ja auch als Vorwurf oft geäußert. Genau, Angenommen, sie verschlafen diesen Trend. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr innovativen Mittelstand. Und wir haben relativ viele dieser sogenannten Hidden Champions. Mhm. Die sind extrem gut im Bau von Dingen. Die sind innovativ, die machen und treiben Dinge voran. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der deutsche Mittelstand hier quasi in die Bresche springt, wenn uns die große Industrie hier, sage ich mal, vor die Hunde geht und den Trend nicht mitkriegt, dass dann diese innovativen kleinen Firmen, die vielen, vielen Elon Musks, die wir in Deutschland auch haben, tatsächlich wieder dieses Geschäft auffangen und hier neue Dinge auf den Markt werfen. Mhm. Die haben wir. Da bin ich ein großer Freund davon. Und das ist auch in dem einen oder anderen Gespräch auch seitens der Bundesregierung schon erkannt worden, dass man versucht, auch so etwas forciert zu stärken an der Stelle. Mhm. Und wie gesagt, ja, die deutschen Automobilbauer müssen sich anstrengen. Und Zulieferer. Also ich meine, da dieser große Konzern in Stuttgart, der zwar keine Autos baut, aber Teile dafür, die haben doch erst kürzlich eine Kooperation zum Thema Elektromobilität und Batterien wieder beendet, ne? Also Bosch. Ja. Da irgendwas, hab's nicht genau. Wobei interessanterweise gerade diese, also nehmen wir mal Bosch als Beispiel. Was kann dann Bosch super gut? Elektromotoren bauen. So, jetzt brauchen die noch 4 Reifen und ein bisschen Gehäuse rundherum. Ja, klar, vielleicht. Also ich möchte es jetzt nicht, das Thema, die Komplexität, was macht dann ein Automobilbauer heute, warum ist der so gut? Ja, das, weil der das beherrscht, 70.000 Teile perfekt mit einem deutschen Spaltmaß von 0, irgendwas zusammenzubauen und das funktioniert. Ja, ist schon richtig. Das ist die Kompetenz vom deutschen Automobilbau. So, jetzt kommt jemand und sagt, naja, ich kann Elektromotoren bauen, ich kann vielleicht IT beherrschen. Und ein bisschen Blech, das schick aussieht, na, das kriege ich auch noch auf die Reihe. Vielleicht verändert sich die Welt. Also, ja, ich meine, wir haben später noch so ein bisschen Fragen zum Thema Gesellschaft allgemein. Ne? Ich meine, die Gesellschaft muss irgendwie auch sich ändern. Das haben wir vorhin die ganze Zeit diskutiert. Aber genauso muss sich halt eben auch eine Firmenkultur ändern. Und das ist in der Gesellschaft genauso schwierig wie in einem 50.000-Mann-Unternehmen. Ja. Das ist einfach langsam. Ja. Und ich denke, da liegt die Gefahr. Entweder sie ändert sich oder sie wird geändert. Natürlich, und klar. Der Druck ist tatsächlich da. Und ich sage mal, man muss immer nur schmunzeln in dem Moment, wo Daimler irgendwie wieder was Neues hört von Tesla. Das sitzt jedes Mal wie ein Stachel. Also das muss man eindeutig sagen, weil gerade in diesem Premium-Segment wird immer wieder Tesla angeführt. Das sind ja auch nicht nur Elektroautos, das sind auch wirklich schöne Autos. Also ich meine, ich bin mal drin gehockt, in einem gefahren bin ich nicht. Oh. Aber ich meine, das ist schon edel. Unbedingt mal machen. Ja, klar. Sicher. Das Grinsen hält relativ lange. alles in dieser Liga. Elektroautos in der Größenordnung. Es gibt da noch ein paar andere, also auch Konzeptcars. Ja. Wenn irgendjemand mal irgendwie eine Chance hatte, sowas zu fahren, ja, nutzen und drüber erzählen. Also, und das Grinsen hält tatsächlich, das, ja, hält eine ganze Zeit lang vor. Warum sind denn Elektroautos teurer, obwohl die Technik deutlich einfacher ist? Sind es die Batterie? Liegt an der Batterie. Momentan, okay, eindeutig die Batterie noch. Also nehmen wir schon wieder Tesla. Tesla ist ein Premium-Fahrzeug, ja, mal entstanden aus dem Konzept, in verschiedensten Kategorien das beste Auto der Welt zu bauen. So, ja, ist der Kollege ja mal angetreten. Ja. Premium-Segment, das kostet auch einfach Geld. Ja. Jetzt muss er den Nachweis führen, dass er das auch in vielleicht in ein anderes Segment überführen kann. Aber grundsätzlich ist das Auto als solches erstmal einfacher, technologisch, ja, eindeutig. Und damit auch billiger. Ja. Heute Batterie eindeutig das Thema, was den Preis momentan treibt. Und natürlich die geringen Stückzahlen. Ich meine, da muss man eben auch davon ausgehen, dass ein Tesla vermutlich nicht ganz so automatisiert hergestellt wird wie ein A4. Das ist richtig. Na, das spielt natürlich auch mit. Das ist ja auch eine Überlegung, dass man ein klassisches Fahrzeug nimmt und einfach den Antriebsstrang tauscht, um genau diesen Effekt zu behalten. Aber ja, das ist ja auch ein Thema. Wobei das halt dann die Frage, ne? Ich meine, ich werde halt bei dem A4, um das als Beispiel zu nehmen, was mir gerade eingefallen ist, den werde ich halt nicht so umbauen können, dass ich die Batterien jetzt quasi als Bodenplatte verwende und damit einen niedrigen Schwerpunkt habe und damit halt schöne Fahreigenschaften, ne? Weil das geht halt wahrscheinlich nicht so einfach. Geht nicht so einfach, aber auch die Konzepte werden schon angedacht, dass man hier sowas versucht zu konzipieren. Aber okay, ja, Technik, wie gesagt, ist einfacher, ist wesentlich simpler, kostet weniger. Ja. Stückzahlen ist halt ein Thema, ganz klar, eindeutig ja. Aber Hauptargument eindeutig momentan ist die Batterie. Gibt es da Zahlen, wie viel von so einem Tesla die Batteriekosten sind? Ich habe sie jetzt nicht parat, aber ja, die gibt es. Und insbesondere, wenn man in der Variation, in der Batterie variiert, große, kleine Batterie. Gibt es verschiedene? Ja, gibt verschiedene. Ah ja, okay. Dann merkt man schon deutlich, wo der Preis herkommt an der Stelle. Mhm. Oder auch gerade wenn man über Leasing-Konzepte, es gibt einige Leasing-Anbieter, da können Sie das Fahrzeug leasen und dazu, ja, separat die Batterie. Mhm. Und das Fahrzeug-Leasing von so einem Premium-Fahrzeug ist eigentlich relativ vergleichbar mit allen anderen. Ja. Das kostet nicht mehr oder weniger, ja, manchmal sogar billiger, ja, wenn man die Batterie rausrechnet. Okay. Also die Batterie ist eindeutig der Treiber. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht da, aber okay, das verändert sich, glaube ich, auch momentan laufend. Also, aber deutlich spürbar. Deutlich, deutlich, ja, deutlich, ja, eindeutig. Eine weitere Frage, die jetzt auch von dem Hörer kam, also sprich, ich kann nicht darüber aussagen, ob das so ist oder woher die Wahrnehmung kommt. Er sagt, dass viele Autobauer immer noch behaupten, dass ein Elektroauto mit viel Reichweite nicht möglich sei, obwohl Tesla das ja eigentlich mehr oder weniger vormacht. Ja, das ist jetzt relativ klare Verkaufsinteressen, würde ich einfach mal sagen. Wenn man sich die Praxis anschaut, also sprich, es gibt einen, ich glaube, der heißt Club der Tesla-Fahrer. Mhm. Die reden und kommunizieren sehr offen, wie es dann mit den Reichweiten dann so wirklich ist. Und da kann man in den Foren einfach rauslesen und sagen, also die Reichweiten sind machbar und erreichbar. Und es gab ja da auch schon einige interessante Wetten, die da angeboten worden sind, ja, ja, von Tesla-Fahrern, die gesagt haben, hier hört auf mit der Diskussion, die Reichweite ist da, ist überhaupt kein Problem. Also von daher, ich glaube, diese Reichweitendiskussion wird tatsächlich ein bisschen geschürt, aus Marketingaspekten, aus Vertriebsaspekten. Da muss man einfach ein bisschen hingucken und ihn hören. Und jetzt muss ich auch sagen, leider ist es tatsächlich so, dass die Fahrzeuge, die man heute kaufen kann bei den klassischen Herstellern, also Stichwort so ein i3, wenn ich mir den anschaue, ja, der hat halt nun mal tatsächlich keine gigantische Reichweite. Ja. Ja, weil er eben, warum? Weil da eine Batterie eingebaut wird, die kostentechnisch das Fahrzeug wiederum akzeptabel macht. Ja, also wieder der übliche Und wieder Punkt. Die Diskussion. Ja. Wir sind halt in einem Markt, wo diese Masseneffekte und diese billigen Batterien noch nicht da sind. Okay. Dreh- und Angelpunkt wird bei ganz vielen Diskussionen immer noch die Batterie sein. Wenn wir das Ganze mal hochprojizieren, ein paar Jahre nach vorne. Vorhin, Thema Batterie haben wir darüber gesprochen schon, aber ich gehe nochmal zurück. Wir bekommen jetzt diese Gigafactories, ja, für Batterien. Tesla baut eine, LG baut eine. Wir werden massenhaft Batteriekapazität bekommen. Das wird den Druck auf Preise auslösen. Und das kann man jetzt schon eigentlich hochrechnen, dass sich die Preise hier signifikant verändern werden. Dann wird es interessant, größere Batterien einzubauen. Und dann kommen wir wieder auch in den Effekt, dass die Leistungsdichte zunimmt. Und das Thema wird sich in absehbarer Zeit relativ schnell, sag ich mal, verbessern. Was allerdings schon wieder schlecht ist, weil angenommen, wir würden heute ein Elektroauto kaufen wollen und ich sage jetzt, also nächstes Jahr ist die Batterie wahrscheinlich besser. Ja, klar. Was machen wir dann? Warten wir oder kaufen wir? Das sind halt diese Leasing-Konzepte dann wieder der Schlüssel. Ne? Also, dass man eben sagt, das Risiko nehme ich mir raus, weil da ändert sich die Sache so schnell. Dass könnte, ja. Könnte. Ne? Also, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ja. Ich weiß, dass in 5 Jahren ich eine ganz andere Batteriereichweite bekommen werde. Ja. Also, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir heute nochmal einen Verbrenner? Naja, sind wir ehrlich. Also, wenn es tatsächlich so ist, dass wir in 5 Jahren die doppelte Reichweite haben, also sprich in 5 Jahren sind wir an dem Punkt angelangt, wo man mit dem E-Auto genauso weit kommt wie jetzt, und die Infrastruktur ist in einem halbwegs akzeptablen Zustand, also sprich, wenn es noch 5 Jahre dauert, bis sich Elektroautos nennenswert durchsetzen, dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Also 5 Jahre ist ja nun nicht so lang. Ja, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass wir diesen Fortschritt, gerade was Thema Batterien angeht, den werden wir in den nächsten Jahren sehen. Wir haben diese Gigafactories, von denen alle reden, die müssen ja erstmal anfangen zu produzieren. Ja. Dann kommen diese Effekte im Weltmarkt zustande. Ja. Und dann werden wir das sehen. Dann werden auch andere Batterien in die Fahrzeuge eingebaut und so weiter. Und ich habe vorhin den Begriff erwähnt, wir sind in der Markthochlaufphase. Ja. Der Marktanlauf, das war also diese wesentlichen Forschungsgeschichten, da haben wir immer noch ein paar Baustellen offen. Aber wir kommen jetzt sukzessive in den Markthochlauf. Und in dem Markthochlauf, das ist auch das, was wir so als Zielsetzung von unserer Bundesregierung haben, diese 1 Million Fahrzeuge bis 2020, es ist völlig egal, ob es 900.000 sind oder 1,1 und ob es 2020 oder 2009. Also der Trend geht dorthin, und ab dann werden wir auch sehen, dass das zunehmend an Dynamik und an Potenzial gewinnen wird. Also ich glaube nicht, dass das Thema, wir sind mit dem Thema Elektromobilität zu weit, als dass es wieder in der Versenkung verschwindet. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube nicht, dass es sämtliche Verbrenner vom Markt vertreiben wird. Ist auch nicht nötig und nicht sinnvoll. Aber ich glaube, dass das in naher Zukunft eine, also ich denke, ich werde mir noch einen Touran kaufen mit Diesel, und dann wird man mal sehen. Ja, aber also da würde ich die Probefahrt mit dem Tesla abwarten. Ja, das ist keine Alternative. Das ist mir dann doch irgendwie noch zu teuer. Reden wir noch mal ein bisschen über die Gesellschaft als Ganzes. Wir haben ja jetzt schon im Rahmen unserer Diskussion öfters das Thema angesprochen, dass da natürlich Änderungen des gesamten Mobilitätsverhaltens einhergeht. Also nicht, dass wir weniger mobil sind, sondern dass wir das Auto weniger als Eigentum, Statussymbol, Dauerbesitz sehen, sondern mehr als ja, ich drücke irgendwie auf dem Handy und dann kommt mir eins angefahren. Mhm. Ich habe eine ganze Reihe Fragen von Hörern da an der Stelle, aber einige davon sind halt relativ provokant, so Geschichten wie, warum wird in fast allen Medien das Elektroauto schlechter dargestellt, als es in Wahrheit ist? Also derjenige, der die Frage gestellt hat, auch irgendwie ein Mindset, ja? Mhm. Der ist eindeutig sold auf diese Elektroauto-Geschichte. Oder warum denkt jeder als erstes an die jährliche Urlaubsfahrt bei der Bewertung der Reichweite statt an die restlichen 360 Tage im Jahr, wo man nur 20 Kilometer pendelt? Also man muss da eindeutig sagen, das ist auch was erkannt worden ist, auch seitens der Regierung, seitens derer, die Elektromobilität vorantreiben wollen. Wir haben ein massives Defizit in der Kommunikation zum Thema Elektromobilität. Mhm. Es gibt diese, ich sag mal, alle kennen sich mit Autos aus, ja. Absolut jeder. Autos und Fußball. Und genau, wenn Sie in die großen, sag ich mal, Publikationen schauen, ja, da geht's um Autos, da geht's um PS und das muss knattern und stinken und dann macht das Laune. Wenn Sie jetzt aber in die Medien hineinschauen, einen Blog zum, ich habe vorhin den von den Tesla-Fahrern erwähnt, die schwärmen in höchsten Tönen von ihren Teslas, die sind total motiviert. Wobei das natürlich auch Leute sind, die dem natürlich positiv gegenüberstehen. Niemand gibt so viel Geld für sowas aus, wenn er nicht dran glaubt. Und jetzt haben wir genau die Situation, wir haben gute Stories im Bereich Elektromobilität. Ja. Gerade auch das, was ich vorhin erwähnt habe, in den Schaufensterprojekten. Wir haben super tolle Ergebnisse, wo wir zeigen können, dass das Spaß macht, dass das Sinn macht, dass sich das rechnet. Das hat aber noch keine Plattform, das hat noch kein Forum, wo man das den Leuten kommuniziert und zeigt. Und machen Sie mal draußen, wenn wir auf die Straße gehen und machen eine Umfrage, wie viele Leute sind wirklich schon Elektrofahrzeuge gefahren? Ja klar, so gut wie niemand. Und dann wäre das so eine Gammeldreirad irgendwie. Genau, da müssen wir gucken, dass wir Glück haben, dass wir einen finden. Ja. Und das ist noch nicht gut. Das heißt, wir haben hier einfach viel, viel Unsicherheit. Wenn ich unsicher bin, setze ich eigentlich eher auf das Bekannte. Ja, klar. Ich muss mir dieses Vertrauen in diese neue Technologie, in diese Veränderung, die da kommt, die muss ich mir erarbeiten. Und da sind wir noch nicht auf dem besten Weg in Deutschland. Mhm. Das ist aber erkannt, da müssen wir was tun. Und da müssen auch die Interesse dran haben, sage ich mal, tatsächlich eben auch raus und diese Werbung machen. Ist das in anderen Ländern besser? Ja, Das ist in anderen Ländern besser. Also wenn wir uns zum Beispiel Holland anschauen oder Norwegen, wo das Thema auch massiv von den jeweiligen Regierungen unterstützt wird. Interessant, also obwohl Norwegen ja gut von Öl lebt, gell? Also eigentlich sollte man denken, die sind da eher vorsichtig, weil sie ja Öl verkaufen wollen. Ja, aber interessanterweise hat gerade die Norweger oder auch die Holländer relativ viel Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass dort auch, sage ich mal, Intensives gegeben worden sind, steuerliche Anreize, um die Dinge in den Markt zu bringen. Aber die Akzeptanz von Elektromobilität in diesen Ländern, wo man sie auch sieht, also wenn man mal nach Amsterdam fährt und guckt sich dort im Stadtbild um, überall Elektrotankstellen, Elektrofahrzeuge, die kriegen überhaupt gar keinen Parkplatz mehr in der Innenstadt, wenn sie heute mit dem Verbrenner kommen. Ne? Wenn sie sagen, sie haben ein Elektrofahrzeug, dann kriegen sie gar vom Versorger eine Ladesäule zugewiesen oder gebaut sogar. Ja. Eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Und ich glaube, wir werden in der Veränderung dieses Mobilitätsverhaltens sukzessive auch mehr und mehr wahrnehmen, dass Elektromobilität eigentlich was Tolles ist. Und ich mache ein Beispiel, wo das schon relativ gut angekommen ist. Wir hören relativ viel schlechte News über das Auto, Elektroauto. Das wird immer irgendwie ganz erst Reichweite und Ökobilanz, alles, was das irgendwie schlecht darstellen lässt. Wenn ich mir mal das Thema Pedelec anschaue, Elektrofahrräder, kein Mensch redet über Probleme mit den Pedelecs. Im Gegenteil, Unmengen von Menschen, von, ich sag mal, Leuten, die vorher nicht Fahrrad gefahren sind, fahren jetzt auf einmal Fahrrad und der Rentner überholt mich mit 30 Sachen im Grinsen im Gesicht und ich denke mir, hey, super, den habe ich vorher nie irgendwie in Bewegung gesehen, jetzt sind die Leute wieder mobil. Ja. Also es kommen völlig neue Dinge und das wird angenommen, akzeptiert. Meine Frau fährt mit mir zusammen den Berg hoch, ja, und sagt, haben wir vorher nie gemacht. Aber das ist eben genau der Punkt, ne? Verglichen mit dem Fahrrad ist so ein Elektroantrieb natürlich ein Fortschritt. Da sehe ich die Vorteile sofort. Verglichen mit 1000 Kilometer Dieselreichweite und 5 Minuten tanken, ist ein Elektroauto mit 500 Kilometer Reichweite und 2 Stunden tanken wahrgenommen ein Rückschritt. Ja, aber jetzt ziehe ich mir genau die Argumente raus, die ich negativ betrachten will oder eben auch nicht. Absolut, aber das ist genau der Punkt von vorhin, dass Leute halt vor allem das Negative sehen, wenn sie sich ändern sollen, aber das ist nicht das Positive. Das ist aber genau eine Frage der Kommunikation, eben der Akzeptanz, der Breitenwirkung, dass man den Leuten draußen auch kommuniziert, hört mal zu, Elektromobilität ist eigentlich was Schönes, weil es macht einfach Spaß, die Dinger zu fahren, es ist ökologisch korrekt und gut, man, wie gesagt, hat keinen Auspuff mehr, stinkt nicht mehr. Es ist übrigens noch leise dazu, macht keinen Krach. Außer, dass es piept, damit man niemand überfährt. Könnte sein, ja, aber das ist ja wiederum auch, muss ja nicht piepsen, könnte ja auch was anderes Schönes von sich geben. Genau. Vogelgezwitscher oder was weiß ich. Also da ist man ja, kann man ja kreativ, kann man sich übrigens jeden Morgen einen neuen Autoton runterladen demnächst. Wird auch als Geschäftsmodell. Neuen Elfer-Sound, dann klingt es wieder auch wie vorher. Und schon haben wir die alten Leute überzeugt, die sagen, das muss anständig brubbeln und irgendwie Sound geben. Ja, klar. Nee, aber ich meine, es war ja gerade nicht ironisch gemeint. Es gibt da ja auch psychologische Studien, wonach Leute tatsächlich, also es gibt Studien, wenn man jemand sagt, hier irgendwie, also ich breite es nicht aus, aber es ist so, dass Leute, wenn man ihnen das Gleiche wegnimmt, als man ihnen potenziell gibt, also wenn die sozusagen Beträge absolut gleich sind, plus 10%, minus 10%, wird minus 10% als viel größerer Einschnitt wahrgenommen. Ja. Und also da gibt es wirklich ein echtes psychologisches Thema. Ja. Wie gesagt, ich denke hier in dem Thema, wir werden jetzt auch in absehbarer Zeit mehr in Presse, mehr in Öffentlichkeitsarbeit sehen. Ja. Und das wird sich auch ich strapaziere den Begriff nochmal, Markthochlauf bedeutet auch, dass man sichtbarer wird mit diesen ganzen Themen. Ja. Wir haben jetzt die Fahrzeuge, wir sehen, es gibt einen dieses, das und jenes an Elektromobilen von den unterschiedlichen Herstellern. Und allein die Tatsache, sie sehen in der Fernsehwerbung als Beispiel. Ja? Wir sehen jetzt auf einmal die erste Werbung im Fernsehen für ein Elektrofahrzeug. Echt? Ich habe keinen Fernseher. Welche Marke? VW macht zum Beispiel Werbung mit dem E-Golf. Mhm, ja. Stimmt, ja, den habe ich gesehen. Ja, kommt als ganz normale Werbung für ein ganz normales Fahrzeug daher. Ja. Das ist in den tagtäglichen Alltag eingezogen. Das ist das Erste, was man wirklich im Fernsehen weich wahrnimmt. Das wird sukzessive nachziehen. Kein Nerd-Thema mehr, kein begeisterten Thema mehr, sondern eine rationale Entscheidung. Ganz normales Auto, es macht Sinn, das zu fahren aus ökologischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Wir werden immer mehr wirtschaftliche Gründe sehen, warum man wo Elektroautos einsetzt. Und das wird sich sukzessive, das wird im Markt durch diffundieren. Tankstellen im klassischen Sinne, die von Mineralölkonzernen gebaut und dann gepachtet werden, die gehen dann eher weg. Wir haben ja vorhin diskutiert, diese ganze Dezentralisierung. Wo kaufe ich dann nachts um 23:30 mein Cola? Naja, im Nachtkauf. Ob es die klassische Tankstelle perspektivisch geben wird, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es andere Modelle. Aber ich glaube, wir werden mehr, wie gesagt, in diese Verweilkonzepte gehen, wo man Fahrzeuge belädt. Die Tankstelle im Sinne von ein Fahrzeug schnell beladen, die wird es wahrscheinlich auch noch geben. Also gerade auch das Thema, ich muss jetzt doch mal schnell noch von irgendwo hin und ich muss schnell mein Fahrzeug beladen. Ich glaube, wir werden so eine Art Sicherheitsinfrastruktur haben. Die ist nicht notwendig aus technischen Gründen, aber die brauche ich, um die Akzeptanz zu schaffen. Ich weiß, da ist eine, ich kann schnell laden. Und es wird sich zum Beispiel an den Autobahnen, wo man eben, sag ich mal, wirklich, wenn man ein Elektrofahrzeug, ich habe halt nur das Elektro und ich möchte jetzt tatsächlich von Garmisch dann die nach St. Peter-Ording fahren, ja, dann brauche ich eben diese Schnellladestationen an den Autobahnen und die werden vielleicht so aussehen wie Tankstellen, aber es sind dann vielleicht nicht Tankstellen, wo ich rein, 5 Minuten wieder raus, wo ich dann rein, eine halbe Stunde, vielleicht mache ich, was weiß ich, ein paar Mails, vielleicht telefoniere ich mit jemandem, vielleicht trinke ich mal einen guten Kaffee, mache eine Pause und gehe dann eine halbe Stunde wieder raus. Also es wird sich so ein bisschen verändern, aber Tankstellen werden perspektivisch weniger werden. Ja. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass die wartungsfreier sind oder weniger wartungsintensiv diese Autos und dass natürlich dann ein Teil des Geschäftsmodells für Werkstätten wegfällt, offensichtlich. Ein signifikanter Teil. Ja. Wie sieht es denn aus mit Autohäusern? Also ich meine, Tesla verkauft seine Autos direkt, die haben da irgendwelche Shops, die aussehen wie Apple Stores. Ja. Und natürlich beklagen sich teilweise auch die klassischen Automobilhändler, dass das ja eine Sauerei sei, dass jetzt jemand Autos verkauft, ohne sie mitverdienen zu lassen. Ich sage mir, Pech gehabt. Ja. Ich meine, wer halt keinen wirklichen Mehrwert bietet, der kriegt halt auch nichts. Mhm. Kennt man ja überall, Disintermediation auf Neudeutsch. Gibt es da Überlegungen in Deutschland? Der Deutsche Verband der deutschen Automobilhäuser, haben die schon eine Elektroauto-Kampfinitiative? Ich nehme wieder eins von meinen Beispielen aus diesen Schaufensterprojekten. Ja, klar. In den Schaufensterprojekten gibt es ein mittlerweile schon ganz bekanntes Autohaus. Im Osten drüben, mache jetzt keine Werbung dafür, die verkaufen ihnen Mobilität. Die verkaufen ihnen kein Auto mehr, die verkaufen ihnen Mobilität. Machen das schon. Die machen das schon. Und der Mensch, der dahinter steht, was war auch so eine Art Visionär, der hatte das einfach, der fand das toll. Und der hat angefangen, ganz banal, der hat gesagt, wenn sie das Auto bringen zur Reparatur, also den normalen, als Ersatzwagen kriegen sie mal ein Elektrofahrzeug. So, hat er den Kunden erzählt. So, die Kunden fahren dann Elektrofahrzeug und die fanden das toll. Mhm. Gemein. Dann haben, listig, ja. Schuft, wer Böses dabei denkt. Ja, genau. Dann hat er angefangen, die Fahrzeuge nicht nur für die kurze Reparatur rauszugeben, dann hat er angefangen, die Fahrzeuge den Leuten mal zu geben für eine Wochenmiete, eine Tagesmiete. Ja. Dann hat jemand gesagt, ja, ich möchte jetzt mal Spaß, ich möchte das mal als offenes Fahrzeug haben. Der hat genau die Leute dort abgeholt bei diesen unterschiedlichen Mobilitätsaspekten. Der hat gesagt, lieber Kunde, du willst übermorgen in Urlaub fahren, du willst ein Segelflugzeug hinter dir herziehen und möchtest an die Nordsee, weißt du was, kriegst von mir als Leihwagen einen Touran. Naja. Aber für deinen normalen, was weiß ich was, Pendelverkehr zwischen Karlsruhe und Stuttgart, da reicht ein ganz normaler Elektro und das ist überhaupt viel billiger als Benziner, weil der kostet ja der Strom im Vergleich zum Sprit. Der hat das ganz geschickt eingefädelt. Das Autohaus hat mittlerweile, ich glaube, 26 Elektrofahrzeuge im Pool, mehr als Verbrenner. Also er ist eigentlich ein Autoverleiher geworden, ein kleiner. Nein, ein Verleiher nicht, er verkauft Mobilität nach wie vor. Ja gut, aber das tut doch ein Europcar auch. Europcar verkauft Mobilität, indem sie mich Autos leihen lassen. Gutes Argument, die Grenzen verwischen, die verwischen dorthin. Aber das ist genau der Punkt. Autoeigentum versus Autobesitzen. Ja, ja, klar. Ja. Der hat erkannt, in Zukunft werde ich weniger Autos verkaufen als Besitz. Ich werde in Zukunft mehr Autos einfach ausleihen. Ja. Kurzfristige Eigentum an den Besitzer weitergeben und unterschiedlich für alle möglichen Anwendungsfälle unterschiedliche Bedarfe decken. So, nochmal der Punkt, er verkauft Mobilität. Ja. Das ist nicht mehr das Stück Auto, sondern der verkauft das Stück von A nach B. Was immer das sein mag. Kommt super gut an bei seinem Kunden, der verdient damit regelrecht und gut Geld. Trotz teurem Fahrzeug, trotz Batterie, trotz der macht ein Geschäft damit, es funktioniert. Also sprich, Autohäuser gehen weg von wir verkaufen dir ein Auto und reparieren es hinterher hin zu wir sind dein lokaler Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Genau. Wobei man dann natürlich dann wieder die Frage stellen kann, braucht es den lokalen Anbieter? Kann ich das nicht alles bei irgendeinem Großen im Netz, der natürlich verteilt, dann schon auch wieder seine Locations hat, wo ich das Auto abholen kann? Aber ich glaube jetzt menschelt es einfach mal an der Stelle. Ich glaube schon, dass da noch also alles übers Internet wird am Ende des Tages nicht gehen. Schlicht und ergreifend, Strom beispielsweise ist ja auch am Ende des Tages ein physikalisches Produkt. Ja, ja. Das kann ich nicht im Internet kaufen. Ja. Ich habe einen physikalischen Bezug. Es muss echte Locations geben. Ja. Ich glaube, es wird diesen persönlichen Bezug geben. Ich denke nochmal einen Schritt weiter. Wir werden auch hier eine Verwischung von Grenzen zwischen Berufen sehen. Autohaus verkauft Elektromobilität, da muss irgendwie Strom rein. Ich bin beim Handwerker, beim Elektriker. Der hat ja auch eine gewisse Rolle in diesem Gesamtkonzept, weil vielleicht ist der Autohaus derjenige, der mir gleichzeitig dann zu Hause meinen Hausanschluss überprüft, dass ich da auch dann tatsächlich das Fahrzeug laden kann. Ja. Also hier werden neue Geschäftsmodelle entstehen. Ja. Wer in Zukunft das macht? Also sprich, es ist die übliche Story, dass der Pferdefutterhersteller natürlich pleite geht, weil jetzt keine Pferde mehr verwendet werden, Pferdefuhrwerke, sondern Autos und die brauchen kein Pferdefutter mehr. Aber dass natürlich zumindest hoffentlich gesamtwirtschaftlich Wachstum und Fortschritt entsteht, sodass die Gesamtsituation für Beschäftigung besser wird, aber halt in anderen Bereichen. In anderen Bereichen. Ist die Hoffnung. Das bin ich mir ziemlich sicher, weil das Mobilitätsverhalten als Ganzes wird sich nicht ändern. Das wird eher mehr. Das Stichwort, da war was mit dem Rebound für weg davon. Ja, genau. Das wird nicht weniger werden. Das glaube ich auch. Nur ob wir es halt mit einem Verbrenner fahren oder mit einer anderen elektrischen Kutsche, die uns vielleicht nicht gehört. Ja. Da ändern sich Geschäftsmodelle. Und ja, das ist eine Chance. Ich glaube, das ist eine Chance. Da gehören ja auch dann die Dinge dazu, dass man Individualverkehr vermischt mit ÖPNV. Ne? Ich fahre hier eben zum Bahnhof, stelle das Auto ab, muss es nicht keine Parkgebühr zahlen, weil das geht da in den Verleiher zurück. Dann hocke ich mich in ICE, fahre irgendwo 4 Stunden hin, am Bahnhof hole ich direkt für das nächste Auto. Genau. Das funktioniert heutzutage ja auch nur so lala-mäßig. Ne? Genau. Wenn das mal richtig funktioniert, coole Sache. Das ist der Punkt. Es muss funktionieren. Wir sind da bei so einem Punkt, Wir reden in der Begleitung auch schon immer vom Nutzer. Das ist so ein ganz zentraler Punkt. Wenn das so einfach funktionieren würde, wie wir uns das jetzt gerade so vorstellen, samt Zugverspätung und hin und her, alles klappt. Es funktioniert einfach. Ja. Und ich brauche mich auch um nichts kümmern und nirgendwo ein Ticket ziehen, weil allein durch die Tatsache, dass ich mein Smartphone mit mir rumtrage. Ja, Touch and Travel, ne? Geht ja in die Richtung. Genau. Dann werden die Leute das auch annehmen. Glaub ich Warum auch, ja. dann nicht? Ja. Wenn ich meiner Mutter nicht mehr erklären muss, wie sie im Detail auf welchem Automat welche Knöpfe drücken muss. Klar. Und ich sage nur, du pass auf, hier hast du das Ding in der Tasche, geh einfach rein und fahr. Funktioniert. Ja. Dann macht die das. Ja. Also denke ich auch das Gesamtbild. Das muss sich entwickeln an der Ecke. Ja. Und da muss man halt einfach auch sagen, wir sind auf dem Weg. Ich wiederhole mich jetzt, aber ja, wir sind nicht. Aber man darf das Thema nicht dadurch totreden, dass man sagt, das geht ja alles noch nicht. Das wird kommen. Ja. Letztes Thema, über das wir noch kurz reden, ist das Thema Forschung. Da, was sind da gerade Themen? Also Batterien ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Was passiert da? Also ja, Batterien haben wir schon gesprochen, das ist eins der größten Forschungsthemen. Ansonsten ist eigentlich tatsächlich dieses Thema Geschäftsmodelle, Nutzerverhalten, es klingt jetzt doof, aber genau diese sozioökonomischen Rahmenbedingungen, wie verändert sich gerade die Welt? Mhm. Das ist eigentlich der Bereich, wo wir am wenigsten wissen, wo sich das hinentwickelt. Also wir sind wirklich dabei, Industrien umzubauen und wir haben tatsächlich noch nicht allzu viel Erfahrungswerte damit. Mhm. Man sagt zwar immer so, ja, die Bierkutsche sind da auch schon mal pleite gegangen vor 100 Jahren, aber es ist lange her. Wir wissen momentan nicht, wie uns die Digitalisierung dieser Welt, welche Veränderungen bereitet an der Stelle. Und ja, die Forscher forschen in Batterien, die forschen in Leichtbau, bis hin zur Speicherung, Energieerzeugung. Wir hatten vorhin das Thema Kernfusion. Ja. Wir brauchen auch nach wie vor viele Forschung. Und wir haben vielleicht noch Dinge noch gar nicht wirklich auf dem Radar, die es auch noch zu erforschen lohnt an der Stelle. Also Forschung ist nach wie vor ein wichtiger Teil der Gesamtentwicklung. Aber ich glaube, ein großer Fokus momentan, wir sind als letztes Thema von Gesellschaft gekommen. Ja. Ich glaube, gesellschaftliche Veränderungen, das, was man zum Teil auch immer unter diesen Megatrends sieht, ja. Wie hat sich diese Urbanisierung, der Zug in die Städte, welche Veränderungen bewirkt das? Worauf müssen wir achten in der Auswirkung? Stadtplanung, von Baurecht, von Mobilitätsverhalten bis hin zu solchen Dingen wie altersgerechtem oder überhaupt das Altern als solches. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Was hat das zu tun mit Mobilität, kann man jetzt fragen. Naja, wenn ich mal alt werde, muss ich auch noch mal irgendwann vielleicht zum Arzt. Ja? Autofahren kann ich vielleicht gar nicht mehr, will ich vielleicht gar nicht mehr. Ich bin wieder bei meiner fahrerlosen Kabine von vorhin. Und das sind Effekte, die gilt es eigentlich zu erforschen, wie sich hier diese Dinge gegenseitig beeinflussen, dass wir daraus, sage ich mal, einen Vorteil im Sinne von Wohlstand und dass es uns auch langfristig noch gut geht an der Ecke. Mhm. Und ich glaube, diese Diskussionen wie Mobilität, die treiben solche Diskussionen an. Die bringen neue Möglichkeiten, neue Facetten. Und ich glaube, das ist ein großer Bereich, wo wir uns forschungstechnisch auch ein bisschen darauf fokussieren sollten. Mhm. Nicht zu viel Technologie. Mhm. Es gibt neben Technologie auch andere Bereiche, die immer wichtiger werden. Mhm. Da lassen wir es ruhig mal ein bisschen menscheln und müssen gucken, dass wir die Leute da auch einbinden in diese Materie. Ja. Und dann, glaube ich, wird das was. Vorletzte Frage. Einer meiner Hörer fragt insbesondere zu Verbindungen zum Thema Smart City. Ne? Also eben die Kombination, wie ändert sich ein Stadtbild, wenn Autos nicht mehr vor jedem Haus stehen, wenn man es nicht mehr besitzt. Ist das eine Symbiose, die erforscht wird? Ja, also gerade das Thema Smart City, ich bin noch bei dem Stichwort Multimodalitätskonzepte, dieses Umsteigen, das Wechseln, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Das hängt wiederum zusammen auch mit dem Thema Smart City, wie verändern sich Städte? Ja. Und das kann ich auch gleich wiederum koppeln an das Thema, wie verändert sich mein Zuhause? Ja, also Smart Home, also im Prinzip überall, wo man Smart draufschreiben kann. Es gibt heute keins dieser Smart-Themen mehr, was man einfach alleine betrachten kann. Das ist wie so ein großer Teller Spaghetti. Ich ziehe an einem und der ganze Teller bewegt sich. Das ist auch im Prinzip alles das Gleiche. Ja? Das ist alles Netz, Vernetzung, mobile Endgeräte. Ja. Vielleicht eine gedankliche Anmerkung dazu. Dem einen oder anderen sagt vielleicht das Thema Hightech-Strategie der Bundesregierung was. Wenn man da mal einen Blick hineinwirft, da gibt es solche Handlungsfelder. Da steht ganz groß oben drüber Mobilität, Gesellschaft, gerechtes Alter. Ich habe jetzt nicht alle Begriffe parat, aber wenn man da mal nach googelt, dann findet man eigentlich so diese Themenfelder und man merkt, das gehört tatsächlich alles irgendwie zusammen. Die IT hat einen verbindenden Anteil dabei, aber irgendwie gehört das alles irgendwo zusammen und bedingt sich gegenseitig. Man kann nichts mehr alleine für sich betrachten an der Stelle. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir auch perspektivisch ein Auge drauf halten. Ob wir Industrien verändern, ob wir Technologien verändern, wir müssen dieses Gesamtbild immer so ein bisschen betrachten. Weil wir tun was an der einen Stelle und auf der anderen Stelle haben wir einen Vor- oder Nachteil dadurch. Ja, ich meine, das ist natürlich in Summe ein extrem komplexes Thema. Und ob man da überhaupt deterministisch sagen kann, wenn ich hier was ändere, passiert da drüben Folgendes, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube das nämlich nicht. Könnten wir mal erforschen. Das war jetzt genau es ist genau die Situation, vor der wir stehen. Die Welt wird komplizierter, wird komplexer. Ja. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, müssen wir weiterhin ein Stück weit das Verständnis verhalten, wie die Dinge miteinander agieren und funktionieren. Ja, hoffentlich. Und ich bin eigentlich ganz froh, mit dem Thema Elektromobilität in einem Thema drin zu stecken, wo wir tatsächlich viele der Diskussionen anstoßen können, auch neu anstoßen können an der Ecke, um einfach genau hier dieses Gedankengut voranzubringen an der Ecke. Und ich bin da aber ganz guter Dinge, dass wir da auf einem guten Weg sind an der Ecke. Dann jetzt die letzte Frage. Ja? Was habe ich vergessen zu fragen? Was gibt es noch zu sagen zu dem Thema? Ist natürlich immer die offensichtliche Schlussfrage. Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ich kann nur empfehlen, gefragt, ich glaube, wir haben über ganz viele Dinge geredet, auch die meisten Dinge angesprochen. Man findet mittlerweile mehr und mehr Informationen, aber ich möchte jedem empfehlen, der zuhört, selber mal ausprobieren. Wenn man in so einen Tesla-Laden reinlatscht, geben die einem ein Auto? Also, oder muss man da wichtig sein? Ich sag mal, ordentlich mal anziehen. Könnte helfen, ja. Also, es muss ja nicht immer Tesla sein. Wir haben jetzt Tesla so häufig erwähnt, die sind halt so ein Vorreiter. Klar. Es gibt auch andere, nochmal auch ganz normale Elektroautos. Ich sag, man soll es einfach mal ausprobieren. Ja. Es macht Spaß, es entwickelt sich. Ja. Und es muss auch nicht immer das Auto sein. Selbst ein elektrisches Pedelec macht Spaß. Ich selbst zum Beispiel möchte unbedingt mal ein Speedbike fahren. Speedbike, was ist das? Auch ein elektrisch getriebenes Fahrrad, aber nicht wie in Deutschland irgendwo reduziert auf 25 Stundenkilometer, sondern da kann man in die Pedalen treten, das wird elektrisch verstärkt und man kann damit 60, 70 Stundenkilometer fahren. Also es gibt nicht nur das Auto, also auch hier an der Ecke. Ja. Ausprobieren, ich glaube, das ist der richtige Punkt. Ansonsten wachen Blick werfen auf die Entwicklungen, die da kommen, und nicht jedem glauben, der einem erzählt, Verbrenner sind toll, Elektroautos sind auch toll. Aber ich glaube, wir haben ziemlich alles gesprochen. Denke ich auch. Mich alles mal angerissen an der Ecke. Gut, dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Gerne, vielen Dank. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Detlef, dass er sich die Zeit genommen hat, und bei Martin Fischer, einer unserer Hörer, der hat mich nämlich mit Detlef in Kontakt gebracht. Danke, Martin. Detlef hat in der Episode erwähnt, dass man unbedingt mal Tesla fahren muss, um das Elektroauto-Gefühl richtig zu verstehen. Ich habe diesen Tipp dann angenommen. Ich habe am nächsten Tag oder zwei Tage später bei der Tesla-Vertretung in Stuttgart angerufen und habe gefragt, ob ich mal fahren dürfte. Ich habe denen erklärt, dass ich hier diesen Podcast aufgenommen habe und dass mein Gast gesagt hat, man müsse das unbedingt mal ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht, und die haben dann eben auch problemlos zwei Tage später Zeit gehabt. Ich bin jetzt natürlich kein irgendwie Autotestfahrer und will euch da jetzt irgendwie nicht irgendwie jetzt groß den Testbericht irgendwie verkünden. Da gibt es jede Menge andere Veröffentlichungen im Netz, die ihr jederzeit googeln könnt. Aber ich erzähle euch trotzdem kurz, wie das abgelaufen ist. Ich bin da bei Tesla aufgelaufen in Stuttgart, in Weilimdorf, und musste da dann kurz so eine Versichtserklärung unterschreiben, so nach dem Motto, wenn ich das Ding gegen die Wand fahre, dann muss ich, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro oder glaube ich 2000 Euro Eigen- oder Selbstbehalt bezahlen. Dann gab es eine kleine Einweisung in das Auto, zunächst mal an so einem Fahrgestell im Verkaufsraum. Also tolle Batterie, tolles Auto, bla bla bla und so weiter. Und dann sind wir an das Fahrzeug raus, und ja, da gab es dann eben auch eine Einweisung in die entsprechenden Armaturen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass das Ding einen riesig großen Bildschirm in der Mitte hat und da im Prinzip alle Bedienelemente, abgesehen von den primären Elementen, drauf versammelt sind. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so toll, weil man natürlich keine haptische Orientierung hat. Ich kann nichts ertasten, ne, weil es einfach alles ein großer Bildschirm ist. Naja, dann sind wir gefahren. Der Mensch von Tesla ist mitgefahren und hat mir nebenher noch so ein paar Sachen erzählt. Aber ich meine, naja, das Fahren an sich ist natürlich schon der Höhepunkt. Bedient wird es wie jedes andere Auto auch. Automatik logischerweise, also eigentlich die falsche Aussage. Ist natürlich kein Automatik, aber man muss nicht schalten, weil der Motor natürlich einfach bis oben hin durchdreht. Begeisternd ist natürlich vor allem, zum einen, man hört natürlich so gut wie nichts, nur Abrollgeräusche und Wind, kein Motor, und das Ding beschleunigt ohne Ende. Das hat ja ungefähr so 440 PS, und man freut sich da wirklich auf jede Ampel, wenn man nach der Ampel wieder Gas geben darf aus dem Stand. Das ist echt cool. Vielleicht noch zwei oder drei Dinge, die wir in der Episode kurz angesprochen haben. Zum einen hat das Auto eine Rekuperationsbremse, klar, wo der Motor als Generator fungiert. Zum anderen hat er aber eben auch eine mechanische Bremse. Und zwar ist es so, wenn man vom Gas geht, geht er in den Generator-Rekuperationsbereich. Sobald man aber tatsächlich aufs Bremspedal drückt, hat man eine mechanische Bremse. Also man muss tatsächlich trotzdem vorausschauend fahren, sodass man möglichst viel über Rekuperation bremsen kann und eben nicht das Bremspedal betätigen muss. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja genau, ich hatte normale Jeans an und meinen üblichen Fließkittel, also man muss nicht in Anzug und Sakko kommen, dass die einen fahren lassen. Noch eine Sache, wir haben mal ungefähr ausgerechnet, mir wurde erklärt, eine Tankfüllung kostet ungefähr 25 Euro Strom, hängt natürlich vom Strompreis ab, aber so ganz grob. Und man kommt damit ungefähr 400 Kilometer. Das heißt, ich komme mit einem Viertel des Preises meines Dieseltanks halb so weit wie mit meinem Touran. Das bedeutet, sozusagen auf den Kilometer gerechnet, kostet mich die Tankfüllung beim Tesla ungefähr die Hälfte. Das ist mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Klar, wenn ich meinen Strom selber mache durch einen Windpropeller im Garten oder durch Solarzelle auf dem Dach, dann sieht die Sache natürlich völlig anders aus. Aber wenn ich den Strom kaufen muss, ist es nicht ganz so extrem billig, wie ich gedacht habe. Natürlich kostet es keine Kfz-Steuer. Das heißt, die laufenden Kosten, was den Betrieb angeht, sind sicherlich billiger, aber nicht ganz so krass, wie ich dachte. Und die Wartungskosten sind natürlich hoffentlich auch geringer. Also, coole Aktion. Ich gebe einfach mal den Tipp von Detlef weiter. Ihr solltet das auch mal probieren. Ruft einfach bei Tesla an und fragt da mal. Ich glaube, wenn ihr da nicht fragt, dann lassen die euch da schon fahren. Die sind ja auch eine Vertriebsgeschichte. Die wollen ja auch ihr Auto verkauft kriegen. Ja, bei Detlef habe ich mich schon bedankt, bei Martin Fischer auch. Jetzt muss ich mich, oder muss ich mich, jetzt darf ich mich noch bedanken bei all euch Hörern, die mir Fragen zu dieser Episode mitgegeben haben. Ich habe nicht alle Fragen stellen können, weil es einfach zu viel war. Ich habe bei dieser Episode fast selber mir keine Fragen ausdenken müssen, weil ihr wirklich Tonnen an Fragen geliefert habt. Und daher vielen Dank an Armin Kraus, Alessandro Facchetti oder Facchetti, ich weiß es nicht, Stefan Schrittmatter, Jonathan Sweet, Wolfgang Klenk, Christopher S. und Twitter natürlich, Christoph Lebutzki, Sepp Severt, laborgespräche.de, @buzzingdanzai, Twitter, Conscience, Ralf Terwehr, vermutlich aus den Niederlanden, Tobias Katz, Achim Demelt, Christian Bald, Andi Da, auch wieder ein Twitter oder sonst wie Social Network Namen, wo ich keine Ahnung habe, wie er richtig heißt, Jörg Friedrich, Johannes Krämer, Andreas Stangl, Matthias Kess, Jürgen Kindler und Marco W. Einige von den Namen kommen euch wahrscheinlich bekannt vor. Mir kommen jedenfalls viele bekannt vor. Es gibt da so eine Stammbelegschaft, die mir eigentlich immer Fragen geben. Klasse Sache, dürfen ruhig noch mehr und andere werden auf den üblichen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Google Plus findet sich das Ganze da. Solltet ihr vielleicht mal vorbeigucken, weil ich viele Episoden vorher ankündige, sodass ihr mir dann Fragen geben dürft. Ja, ich hatte vor dem Gespräch mit Detlef noch angekündigt, dass ich noch zwei kleine weitere Themen habe, nämlich eine Podcast-Empfehlung und eine Essensempfehlung. Mach mal die Podcast-Empfehlung zuerst. Und zwar möchte ich euch den Podcast Die Physikalische Soiree empfehlen. Der kommt aus Österreich, also für euch Hochdeutsch-Fanatiker, die sich immer über mein Schwäbisch beklagen, ist vielleicht nichts, ne? Da geht es eben auch, wie der Name schon sagt, um Gespräche aus der Physik. Ich habe mir kürzlich zum Beispiel die Episode zu grünen Fassaden angehört, wo der Host Lothar Bodingbauer eben ein Gespräch geführt hat über grüne Fassaden statt diesem Styropor, das man überall draufklebt. Ne? Grüne Fassaden zur Dämmung. Coole Sache, der hat auch schon Tonnen an Episoden veröffentlicht. 196 waren die grüne Fassaden. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Spannende Sache. Ja, und jetzt zu dem essenskulinarischen Geheimtipp. Es gibt da eine Webseite namens eingeweckt.de. Die wird betrieben von Markus und Daniela Wagner. Die Story dahinter ist, dass ich halt auf meiner Google Plus Seite rumgeguckt habe, also auf der des Podcasts, und dann habe ich da einen Kommentar von Markus Wagner gesehen und mir war es irgendwie langweilig und habe mich auf sein Profil durchgeklickt. Und das war ganz seltsam, weil auf dem Google Plus Profil waren lauter so komische Gläser mit irgendwelchem seltsamen Inhalt. Ich habe das dann erstmal nicht ganz verstanden und habe dann da hingeklickt zu eingeweckt.de und habe dann eben verstanden, dass Markus und vor allem seine Frau und eine weitere Bekannte von den beiden diese Firma da haben, eingeweckt.de, wo sie eben leckere Dinge kochen und die dann in Einweggläser abfüllen und die dann eben in der Gegend rum verschicken. Und das hebt dann eben ewig und das kann man dann essen. Ja, und kürzlich war ich eben in der Gegend von München, wo die beiden wohnen, und die waren gerade auf der Messe in München, auf der Food and Life Messe, und haben da eben einen Stand gehabt zu eingeweckt.de, und da bin ich vorbeigegangen, habe mir meine Vorräte aufgefrischt, bin Kunde geworden und habe bei der Gelegenheit Markus kurz 10 Minuten, Viertelstunde vors Mikrofon gezerrt, sodass er ein bisschen erzählt, was die da machen. Ich mache normalerweise bei Omega Tau keine Werbung. Es soll auch nicht als Werbung verstanden sein, sondern wirklich als Dienst am Hörer. Ich finde das Zeug echt cool. Und außerdem, naja, die sind eine Start-up-Firma, die machen das aus Überzeugung. Und ich finde, das kann man echt mal unterstützen. Ich finde das Zeug lecker, viel besser als das, was man im Supermarkt zukriegt. Und da dachte ich, da muss man ein bisschen was tun. Und daher habe ich eben hier dieses kleine Gespräch aufgenommen. Also, viel Spaß. Ja, ich bin der Markus Wagner von eingeweckt.de. Wir machen Fertigessen, bringen das in Weggläser, regionale Zutaten, keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker. Wir verkaufen es in unserem Onlineshop eingeweckt.de, verschicken es deutschlandweit, liefern im Münchner Umraum und kochen eigentlich so, wie man es von zu Hause kennt. Natürlich offiziell abgenommen, Lebensmittel, Gesundheitsamt und so weiter. Kontrolleure kommen bei uns vorbei. Ja, wir freuen uns, den Leuten Fertiggerichte zur Verfügung zu stellen, die sie schnell erwärmen können, Mikrowelle im Topf. Ich kenne ein Wecken, ein Machen mehr von so Marmeladen und so Geschichten. Ihr verkauft aber keine Marmelade. Wir verkaufen keine Marmelade. Das ist ganz lustig. In Deutschland kann man nicht einfach so Marmelade verkaufen. Man kann eher Fertiggerichte verkaufen. Wenn man Marmelade geschäftlich verkaufen möchte, dann hat man da deutlich höhere Anforderungen, weil es eine Marmeladenverordnung gibt, ein Gesetz, das regelt, was man da für eine Küche braucht. Und das ist seltsamerweise deutlich anspruchsvoller, als wenn man richtiges Essen braucht. Das heißt, ihr verkauft vor allem, sag mal, Hauptspeisen? Hauptspeisen, Suppen. Vorgestern habe ich das indische Butterhuhn gegessen, war sehr lecker. Ich habe mal das Erdnusshuhn gegessen, das war super gut, schön scharf. Ja. Das sind so die typischen Sachen. Ja, wir kochen einmal rund um die Welt, ja, klar, so aus der Region auch Schweinsbraten, Rindergulasch, aber auch die indischen Sachen, die asiatischen Curries. Ja. Südafrikanisch hat man mal. Nach Südamerika wollen wir jetzt auch mal schauen, was da an Rezepten einweckbar ist. Ja, was macht etwas einweckbar? Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich erklären, aber ich vermute mal, es liegt an der Flüssigkeit. Also die Gerichte sind natürlich immer nicht von wirklich fester Konsistenz. Sowas wie Käsespatzen funktioniert nicht, haben wir festgestellt. Ja. Also es braucht schon auch immer Soße. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich keinen wirklich limitierenden Faktor. Das Fleisch bleibt auch im Wegglas genauso zart, wie wenn es frisch gekocht ist. Die Zutaten, Kartoffeln, die kommen frisch gekocht in das Wegglas, werden eingeweckt und die behalten ihre Konsistenz. Ich hatte anfangs gedacht, es wird dann Kartoffelpüree durch das Einwecken, weil es ja mit Hitze arbeitet. Und ja, da gibt es eigentlich keine Reglementierung oder keine Limitierung. Limitierung genau. Was ist Einwecken? Wie macht man das? Was passiert da? Ja, das frisch gekochte Essen kommt in Weggläser. Also normale Gläser eigentlich? Nein, das sind schon spezielle Gläser, die kommen von der Firma Weg, die haben das offensichtlich an den Markt gebracht. Ach so, daher. Ja, genau, okay. Die Firma Weg hat es an den Markt gebracht vor über 100 Jahren. Erfunden, glaube ich, hat es aber nochmal ein anderer. Und die Familie Weg hat sich das dann irgendwie eingekauft vor 100 Jahren. Die produzieren da Gläser in unterschiedlichen Größen. Dann kommt der Gummiring drauf, dann kommt das Essen rein, kommt ein Glasdeckel drauf. Dann kommt es in einen Einwegautomat, es kommt in ein Wasserbad und wird dann je nach Zutat eine Zeit lang erhitzt und dadurch wird es konserviert und es entsteht ein Unterdruck im Glas. Ja. Das heißt, der Deckel hält ohne Klammern, ohne irgendwas. Das ist auch die berühmte Deckelprobe, wenn der Deckel aufgeht, was natürlich bei frisch verarbeiteten Lebensmitteln manchmal vorkommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Essen kippt oder bald kippen wird. Ja. Dann einfach bei uns melden, gibt es Ersatz oder wir buchen das Geld zurück. Ja. Das ist kein Thema. Das heißt, das läuft dann so, ich bestelle mir halt irgendwas, ihr schickt mir das Ganze. Und wie lange ist das dann haltbar? Muss ich das kühlen? Oder? Das ist 6 Monate haltbar, ungekühlt. Schadet aber auch nicht, wenn man es in den Kühlschrank stellt. Nein, oder? Schadet nicht, aber braucht es nicht. Ja. Man soll es jetzt nicht in die pralle Sonne stellen, weil dann wird es farblich irgendwann natürlich nicht mehr so ansprechend. Ja. Und auch jetzt im Hochsommer bei 30 Grad Außentemperatur würde ich es auch eher in einen Schrank stellen oder vielleicht in den Keller oder so. Ja. Ja. Aber das hält ohne Konservierungsstoffe, das ist das Schöne. Wir achten auch extrem darauf, dass wir keine Geschmacksverstärker drin haben. Unsere Zutaten alle regional, bayerische Metzgerei, die extrem darauf achtet, dass das Fleisch aus Bayern kommt. Ja. Was manchmal, was ich auch nicht wusste, gar nicht so einfach ist. In Bayern gibt es zum Beispiel keine Kälberzucht, so gut wie nicht. Aha. Also man bekommt so gut wie kein bayerisches Kalbfleisch. Ja. Das kommt immer aus dem Norden. Okay. Das sind die Kompromisse, die wir gehen müssen. Ja. Das lässt sich nicht anders regeln, aber auch Wild und so kommt aus dem Nachbardorf. Da achten wir extrem darauf, dass dann eben keine Stabilisatoren, Emulgatoren und so weiter drin sind. Also kochen wie Mutti. Ja, genau. Genau. Das ist letztendlich auch eine etwas erweiterte Küche, wie man sie in einem normalen Haushalt kennt. Ja. Wie gesagt, ist abgenommen, aber es ist keine Großküche. Ja. Also unsere zwei Köchinnen, unsere Küchenfeen stehen da drin, wie alle anderen Hobbyköche auch. Ja. Ja. Und machen da jeden Tag, sage ich mal, viermal die Woche ein Gericht. Mhm. Und das kommt dann bei uns in den Online-Shop. Es gibt auch immer nur das zu kaufen, was wir gekocht haben. Man sieht im Online-Shop natürlich alle Gerichte, die wir schon mal verkauft haben. Und es rotiert auch immer wieder. Ja. Wir bringen immer mal wieder andere. Ganz grob, wie viele Sachen habt ihr? So. Im Schnitt sind es immer so, sage ich mal, 15 bis 20 Gerichte, aus denen man sich aussuchen kann. Ja. Da sind natürlich auch Kuchen dabei, auch einfach nur Suppen oder Eintöpfe. Der Weihnachtsbrownie war klasse. Der Weihnachtsbrownie, der ist auch einer... Kalorienbombe, aber ansonsten extrem lecker. Gut, passend zu Weihnachten. Ja, der ist schön saftig mit den Kirschen. Genau. Den finde ich auch phänomenal. Und wer steckt da außer dir dahinter? Ja, das bin ich, der Markus. Ich bin ja der Pausenclown und der Teammensch. Das ist meine Frau, die Daniela, und die Simone Strecker. Die sind meine Küchenfeen. die versorgen mich immer mit frischem Essen und ich kümmere mich darum, dass die zwei eben kochen können und nichts anderes tun müssen. Ihr macht das aber, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht hauptberuflich? Meine Frau macht das hauptberuflich. Okay. Die Simone Stecker macht das auch nebenberuflich und bei mir ist es eigentlich eher ein Hobby. Ja. Ich habe einen ausfüllenden Job eigentlich, aber ich finde die Idee so gut, dass ich da die Mädels unterstützen Keine will. Frage. Dann ist das halt mehr bei so einem Freizeitprojekt letztendlich. Und gibt es Anzeichen, dass ihr auf einem Wachstumspfad seid, dass man sowas irgendwie... Das ist eigentlich eine klassische Startup-Idee. Ja? Ja. Und finde ich ziemlich gut, auf die muss man natürlich erst... Wie hat ihr eigentlich die Idee? Also wie kommt man auf die Idee? Ja, wir haben vor 2-3 Jahren Rindergulasch eingeweckt aus Franken von einem Hofladen geschenkt bekommen. Haben das dann auch mal irgendwann aufgemacht und erwärmt. Und haben uns hat so gut geschmeckt und wir haben uns so gefreut, dass das Essen so schnell fertig war, dass wir gesagt haben, kann man eigentlich auch was anderes eindecken? Kann man nicht nur Rindergulasch, sondern auch andere Gerichte einwecken? Und haben angefangen, einfach mal auszuprobieren. Und sind auf unheimlich viele Gerichte gestoßen, die funktionieren. Mhm. Und das haben wir 2 Jahre lang betrieben. Und dann haben wir natürlich auch die Langzeittests gehabt. Wie lange ist es eigentlich wirklich haltbar? Wir haben immer noch Gläser von 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren im Keller stehen, die wir immer mal wieder aufmachen. Da sind auch Risottos dabei, die funktionieren. War das damals schon mit der Absicht, das irgendwann gewerblich zu machen? Oder habt ihr das für euren eigenen Spaß? Eigentlich erstmal für den eigenen Bedarf, weil wir die Idee so toll fanden, dass wir frisches Essen, nicht diese convenient Fertiggerichte, auf die stehen wir nicht so, dass wir die einfach immer zur Verfügung haben, machst sonntags einen Familienausflug, kommst um 5, 6 nach Hause, keiner mehr Lust zu kochen, hast in 10 Minuten frisches Essen auf dem Tisch. Ja. Ja, und dann die Nachfrage bei den Freunden, Bekannten, Familie ist dann so gewachsen, dass wir gesagt haben, okay, dieses Jahr im Januar, wir trauen uns. Dann haben wir natürlich so ein bisschen den Online-Shop, musste ich natürlich bauen. Das schüttelt man sich auch nicht aus dem Ärmel, weil ich schon auch was Individuelles wollte. Ja, ja. Ich kann halt als ITler auch irgendwie nicht irgendwas von der Stange nehmen. Ja, so ja, richtig. Es geht nicht. Das kann ich nicht von mir verantworten. Nee. Und es ist als Freizeitprojekt eh schon schwierig, da alle seine Ansprüche unter den Hut zu kriegen. Ja. Aber, und dann sind wir im April online gegangen und seitdem wachsen wir beständig. Wobei ich sagen muss, wir haben gar nicht das Ziel, so klassisch zu skalieren nach oben. Das funktioniert auch nicht. Genau, genau. Also wir haben sicherlich eine Kapazitätsgrenze nach oben. Wenn wir die erreicht haben, für alle Beteiligten, glaube ich, ein Gewinn ist. Mhm. Wir haben unser Auskommen, also meine Frau hat ihr Auskommen, sage ich jetzt mal. Ich werde meinen Job nicht aufgeben, dafür bin ich zu sehr damit verheiratet. Ja. Was machst du? Ich also bin IT, klar, aber technischer Leiter in so einem kleineren Internetdienstleister. Okay. Ja, also quasi mit aufgebaut. Okay. Damit verheiratet. Mittlerweile mehr Pausenclown als technischer Leiter, aber also braucht es ja auch. Also ich nenne mich immer Chief Happiness Officer. Und wir haben jetzt auch gerade hier auf der Messe viele Anfragen von Leuten. Es scheint gerade ein Trend zu sein, Cafés zu öffnen ohne Küche, die aber gerne Essen anbieten wollen. Ja, also da haben wir momentan, glaube ich, 6 oder 7 Anfragen, die wir natürlich nach der Messe sortieren, wenn die kleinere Mengen abnehmen. Wir haben eine Anfrage von regionalmarkt.de, das ist ein klassisches Startup, die versuchen wirklich regionale Anbieter auf einer Plattform zusammenzubringen. Mhm. Ja. Die haben momentan mehr so die Hofmärkte. Ja. Ja. Naja. Finde ich eine gute Idee, weil die das schön bündeln. Ja. Ja. Und die wollen uns auch ins Programm mit aufnehmen, werden wir uns auch anschauen, klar, wenn das... Wir werden nicht unseren Online-Shop und unsere Stammkunden vernachlässigen. Nee, ja. Nee, aber wenn wir da zusätzliche Gläser verkaufen können. Wie groß ist so die Stammkundschaft, wenn es kein Geheimnis ist? Das ist so ganz grob. Wie muss ich das vorstellen? Sind es 50 Leute? Sind es 500? Nein, auf gar keinen Fall. Also eher die 50? Ja, sogar eher kleiner als 50. Okay. Ich würde mal sagen, so momentan 25, aber dafür wirklich Stammkundschaft. Ja. Also wöchentlich, zweiwöchentlich. Hochinteressant, viele Senioren, also ich erzähle gerne die Geschichte von unserer ersten Stammkundin aus Berlin, eine 96-jährige Dame, die keinen Bock mehr auf Essen auf Rädern hatte. Ja. Ihre Tochter, 69 Jahre alt, ist im Internet auf uns gestoßen. Ist immer so witzig, die ruft bei uns an und erzählt immer von ihrer Tochter, die schon auch nicht mehr ganz jung ist. Ja, ja. Und die bestellt jetzt wöchentlich, zweiwöchentlich ihr Achterpaket, ruft dann immer an und freut sich, dass das Essen so gut geschmeckt hat und ist herrlich. Ja. Und da haben wir relativ viele. Also hätten wir nicht gedacht, dass wir mit einem Online-Shop eigentlich erstmal in dem älteren Segment vorhanden sind. Was sind so die Mengen? Was kostet es bei euch so, dass die Leute so eine Vorstellung haben? Wie groß ist so eine Portion in so einem Glas, die man sich dann da schicken lässt? Genau, das sind so 500 Milliliter Weggläser, die kann man sich per Weg auch anschauen. Die Einwaage, wenn ich jetzt so Rindergulasch nehme, das sind meines Erachtens so 470 Gramm, was da an Rindergulasch drin ist, wenn man sich da schöne Nudeln dazu macht oder einen Knödel. werden da zwei Leute von satt. Ja, ja. Also auch die Currys, das bewegt sich immer so, die Einwaage so zwischen 400 und 500 Gramm. Ja. Ja, es gibt Leute, die behaupten, man würde von den Suppen nicht satt werden. Ja, da sitzt dir gegenüber, der das behauptet. Also ich hatte diese Kürbis-Mango-Suppe, oder wie die es exotische ist, Kürbis-Mango-Suppe. Echt super gut. Ja, liebe ich auch. Aber ich bin nicht ganz satt geworden. Ja, es gibt Leute, die behaupten, sie können diese Portion nicht auf einmal essen. Ja. Und dann gibt es auch, habe ich auch, bist nicht der Erste, der sagt, die Suppe, das könnte ich auch nochmal an Hauptgericht danach essen. Ja. Aber das ist so individuell. Ja. Also gerade Mengen und Schärfe. Also bei den Currys ist es auch so. Aber ich finde, es erwischt dir ganz gut. Also es ist nicht so scharf. Ich meine, Schärfen kann man immer nachwürzen. Ja, auch, ja. Es ist nicht so, wie man es oft bei so Dosenzeug kriegt, wo man sagt, es schmeckt einer gar nichts. Warum steht da Curry drauf? Ich finde, habt ihr ganz gut erwischt. Ja. Ja, wir haben auch unterschiedliche Schärfe, gerade unterschiedliche Currys. Wenn man jetzt momentan ein vegetarisches gelbes Curry, Gemüsecurry, das ist ganz mild. Also das hat überhaupt keine Schärfe. Das ist mehr so sämig mit ein bisschen Kürbis. Ja. Aber dann halt das rote Thai-Curry, Hähnchen-Curry, ich kann nicht so gut scharf essen. Für mich pfeift das schon ordentlich. Mhm. Also das ist bei mir schon oberes Limit. Ich mag schon scharf. Ja, gut. Aber gut, das kann man ja auch noch aufpimpen. Ja, genau. Was wollte ich noch fragen? Haben wir irgendwas vergessen? Ich muss dazu sagen, wir reden gerade schon zum zweiten Mal, weil ich Vollidiot habe natürlich das erste Mal in meiner Podcast-Karriere ever vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Deshalb weiß ich nicht, ob wir das beim ersten Mal besprochen haben oder jetzt beim zweiten Mal. Ich glaube, wenn man bei uns auf den Online-Shop schaut, sieht man die Produkte, sieht man die Gerichte, dass man da querbeet sich mal was aussuchen kann. Ja. Ein klassischer Weg bei uns ist immer, wir haben zwei Paketgrößen, wenn man jetzt gerade nicht aus München kommt. Also in München kann man vorbeikommen oder ihr liefert vorbeikommen. Aus? Ja, wir sind ein bisschen außerhalb von München, aber wir haben feste Liefertouren in München, gerade in die Firmen, der Mittagstisch funktioniert da ganz gut. Ja, ja, ja. Der klassische Weg ist oft, neue Kunden machen eher so das kleine Hermes-Paket, stellen sich da so vier Gläser rein oder was, oder fünf maximal und kommen dann erstaunlicherweise oft wieder und dann ist es aber auch eher das DHL-Paket mit maximal 8 Gläsern und die machen sie dann auch voll. Klar, das Zeug ist haltbar. Ja. Und die Paketgrößen, die habt nicht ihr euch ausgedacht, sondern das hängt eben an den Angeboten von den Versanddienstleistern, dass da halt Limits gibt. Unser Limit ist das Gewicht, klar, Glas und Essen. Von der Größe her wäre es überhaupt kein Problem, aber es macht dann auch irgendwann mal, wird es echt gefährlich, wenn man zu viele Gläser in ein Paket packt, weil die Versanddienstleister jetzt auch nicht gerade zimperlich mit den Paketen umgehen. Also wir haben zum Glück wenig Unfälle, aber es kommt schon auch mal vor, dass was gebrochen ankommt. Klar, das regeln wir alles. Da muss man sich keine Sorgen machen. Auch wenn mal was nicht geschmeckt hat oder man sagt, okay, das war nicht meins. Wir sind da, wir sind kein Amt. Ja. Einfach mit uns reden. Ja. Essen ist sowas Persönliches. Ja. Da muss man auch miteinander reden und dann kann man auch eine persönliche Klärung des Problems hinkriegen. Coole Sache. Also wir wollen niemanden ausnehmen. Wir wollen einfach nur... Muss ich halt irgendwie rechnen. Ne? Genau. Klar. Ja. Wir könnten einen eigenen Podcast über Lebensmittelpreise in Deutschland und die Preissensibilität machen. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich will nur sagen, unsere Margen, das ist kein Gejammer, das haben wir uns selber ausgesucht, unsere Margen sind hart kalkuliert. Ja. Ja, und wir werden sicherlich keine Millionäre damit. Ja, ja. Ja. Also Ziel des Ganzen war auch, meine Frau war Teilzeit beschäftigt, Ziel war eigentlich die Teilzeitbeschäftigung auch finanziell quasi nochmal aufzufangen. Kompensieren, ja. Ja, genau. Und so kann man sich auch ungefähr vorstellen, was da dann hinten rauskommt. Also das ist jetzt, das ist nichts zum Reichwerden, sondern eher die Leidenschaft meiner Frau und ihrer Partnerin. Ja gut, wenn man es kombinieren kann. Genau. Ich meine, das ist ja ideal. Wollen wir eigentlich alles. Die Mädels sind super glücklich, dass sie sich da austoben können und freuen sich natürlich über jedes Feedback. Auch im Shop kann man als anonymer Besucher, muss man sich nicht mal anmelden, kann man Feedback liefern. Und wir freuen uns auch, wenn jemand sagt, es hat nicht so geschmeckt. Ja, aber dann wissen wir, okay, vielleicht, wenn das häufiger vorkommt, vielleicht müssen wir was ändern. Ja. Aber wir haben jetzt hier auch auf der Messe viel Feedback von Leuten, die gerne kochen, Hobbyköche sind und die dann unser Essen hier am Stand probieren und du siehst richtig im Gesicht, dass es nicht gespielt, denen schmeckt das wirklich. Ja. Und das ist für meine Frau, die hat dann oft feuchte Augen, weil die, die geht da so auf, wenn da einer da steht und sagt, ich koche selber so gerne, aber der schmeckt mir auch super. Ja, so ging es mir mit der Kürbissuppe. Das war so ein Standardgericht bei uns und eure schmeckt jetzt genauso gut. Ja, eine nette Geschichte gestern auch, eine ältere Dame, die gesagt hat, ich nehme eure Kürbissuppe jetzt nicht mit, weil ich mache die auch selber und wenn meine Kinder jetzt eure essen und die besser finden, dann habe ich verloren. Ja, ich nehme lieber was anderes, was ich nicht koche. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann danke für das kurze, aber hoffentlich informative Gespräch und vielleicht findet sich der ein oder andere, der Kunde wird. Vielen Dank. Bitte schön. Wir würden uns wirklich freuen.